Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzt mal wieder ein alter Frische zusammen. Der Jürgen, der gerade noch ganz panisch ausprobiert, ob seine Mute-Taste auch wirklich funktioniert. Der Dominik. Und der Philipp, hallo. Sie funktioniert. Ja. Geil. Apropos funktionieren, ich möchte gleich mich entschuldigen. Ich habe bei der letzten vollen Folge einen Fehler gemacht beim Audioschneiden. Und damit hat vielleicht der ein oder andere von euch, naja, dann ab Minute 20 rum oder so, jedenfalls nach dem Telefonat, ein bisschen kaputtes Audio gehabt. Wenn ihr es noch nicht nachgehört habt, dann im Zweifel die Folge nochmal neu runterladen und dann ist da auch schon alles gut. Und wenn es niemandem aufgefallen ist? Es ist niemand aufgefallen. Ist es jemandem aufgefallen? Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, denen das gar nicht aufgefallen ist. Nee. Also, man muss ja jetzt mal, ich kann das so nicht stehen lassen, weil natürlich haben auch Jürgen und meine Wenigkeit komplett versagt in der Endkontrolle. Also, das ist schon unser Versagen es gewesen. Es ist so. Schön, dass du mich mit da mit reinziehst, ne? Vor allen Dingen Jürgens, würde ich sagen. Nein, also es ist, ja. Sorry, es ist uns durchgewuppt und tatsächlich ist es aber was Cooles draus entstanden und zwar haben wir jetzt einen extra Kanal auf unserem Discord-Server für die Ach-Community und diejenigen unter uns, unter uns auch, aber unter euch, die uns unterstützt haben oder unterstützen, finanziell T-Shirt gekauft haben, whatsoever, Buch geschenkt, sind herzlich eingeladen auf die Ach-Terrasse und da gibt es jetzt nämlich die Episoden vorab zum Hören. Ja, wir brauchen nicht einfach, wir hätten auch den Kanal Beet 8 es dann nennen können. Ich finde aber, das am Tag vor der Veröffentlichung hochzuladen, uns Vortag zu nennen, Es geht nicht besser als das. Ja, ne? Also auch für euch die Info, das ist jetzt irgendwie kein Plan mit, die Leute kriegen da extra Content, irgendwas, meine Premiere oder eine meiner Motivation. Mein Plan ist, die Leute sollen unsere Arbeit machen. Ja, ein bisschen. Vor allem eure beiden. Nee, das Geile ist ja, muss ich jetzt mal noch dazu sagen, um uns ein bisschen Schutz zu nehmen. Wir haben natürlich in die Folge reingehört, der Fehler tritt aber erst ab Minute irgendwie 40 auf oder so. Und ich habe das abends irgendwie im Bett noch so nebenher ein bisschen gehört und bin halt irgendwie weggeratzt. Das eigentlich Schockierende ist, dass Menschen stellenweise Zweifel hatten, weil die Spuren ja dann irgendwie komplett versetzt waren und wir total durcheinander geredet haben. Und es gab Menschen, die mich gefragt haben, ob das Absicht ist. Und ich denke so, haben wir denn wirklich so ein Chaos bisweilen? Es ist Kunst. Mitunter. Wobei wir das auch schon in kleinerem Maße mal hatten, wo es keiner sich beschwert hat sofort. Also wo ich dann gesagt habe, im Moment, da sind irgendwie 2 Sekunden Delay drin. Ja. Also manchmal ist es einfach nicht so ganz klar. Aber wir sind glückselig. Wir haben euch ja in der letzten Folge mehrfach eindringlichst persönlich aufgerufen, uns Feedback zu geben, wann und wo ihr uns hört. Das war so wir toll. Wir sind überflutet worden mit Antworten. Alter. Mega geil. We live for that shit. Keep it coming. Ey, und ich muss auch gestehen. Das klang jetzt so, als wenn du auf deinem Geldberg, so Dagobert Duck, so, was interessiert mich das Volk? So. Ich habe mich jetzt nur amüsiert, weil du dich so voller Freude warst, dass du nicht mal die Worte in deiner Muttersprache gefunden hast. Das war ein bisschen eichgedenglisch. Ja, das fand ich jetzt halt amüsant, das tut mir leid. Wieso sitzt hier auf meinem Geldberg? Mein Geldberg habe ich einstecken. Ich schaue die neue DuckTales-Serie, also die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, gerade und deswegen ist mir Dagobert Duck eingefallen. Nee, aber das wäre schon cool. Aber cool. Gastauftritten von unter anderem Darkwing Duck und wo meine Tochter, die Risiko. Anna, komplett den Shit verloren hat, eine Darkwing Folge Duck. Wird auf die Gummibärenbande angespielt. Aha. Ja, das ist wirklich. Wenn irgendwann noch ein Gummibär vorkommt, dann glaube ich, ist. Apropos Gummibären. Ich betreue unseren Mastodon-Account. Ja, wir haben einen Mastodon-Account. Und der Account heißt ach at podcasts.social, also Plural. Ach at podcasts.social. Und wir haben ja in einer unserer letzten Bonusfolgen drüber geredet über Kinderbücher. Und ich finde es mega gut, den Kirsten, oder besser, wir haben da jetzt was ausgelöst, den Kirsten schreibt uns nämlich, dass sie da am Podstock, also so einem kleinen Podcast-Festival, eine Session machen will über Kinderbücher. Also so Kinder bis 3 Jahre, sowas zum Vorlesen und selber lesen. Und bedankt sich recht herzlich für die Ideengebung für uns. Gern geschehen. Ja, finde ich voll schön. Verrückt, wir haben einen Mastodon-Account. Komm ich gar nicht drüber weg. Du hast auch einen. Das stimmt. Und ich auch. Einer der besten Bandnamen nach wie vor. Mastodon. Mastodon-Account? Nein, aber. Ach so. Von einem Mastodon. Es gab noch mehr Feedback. Ich weiß nicht, das hat euch, glaube ich, nicht erreicht. Das hat, glaube ich, nur mich erreicht. Ja. Und Jürgen, zwar, ich finde dich geil. Ich will mit dir schlafen. Ja, kurz davor war es. Aber davor war noch eine Richtigstellung, was das Thema. Es wäre so geil, wenn so eine Mail käme und wir bei den CC wären. Was so. Das Thema? Oh ja. Explizit nicht Dominik und nicht Philipp. Hier noch mal ein Bild von Jürgen. Ja. Bitte nur Jürgen. Nur Jürgen, ja. Also es ging um die Saxo kennen und jetzt darfst du entscheiden, ob das schmutzig ist oder nicht. Ist nicht schmutzig. Okay, schade. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, was die Schlagkraft der Saxo kennen angeht. Ich habe, glaube ich, in du hast im Wesentlichen gesagt, dass sie den Mond vernichten können. Im Eifer des Gefechts habe ich, glaube ich, gesagt, es ließe Hiroshima alt aussehen und Harald hat mal nachgerechnet. Das habe ich aber in dem Moment schon als übertrieben quasi wahrgenommen. Ja, ja. Ich habe mich von einer Formulierung in meiner Quelle leiten lassen und da war irgendwie was. Da stand sowas wie von der Schlagkraft von Hiroshima, aber schon ganz viel früher so frei übersetzt stand da und ich habe das irgendwie ein bisschen, ich habe das ein bisschen ausgeschmückt. Es tut mir so leid. That's the moon. That's the space station. Du es wirklich, dir sei verziehen. Ja, okay, danke. Dann geht's mir. Dominik macht dann so eine Verzeih-Hotline. Kannst du anrufen, kannst Sachen beichten und dann sagt einfach Dominik. Vielleicht, weil ich ihm auch schon gerade verziehen habe und gesagt habe, er darf so bleiben, wie er ist. Er darf. Weißt du, das ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Diese Mail von diesem Harald bringt mich aber zu einem anderen Thema, das ich noch unbedingt ansprechen wollte. Harald war nämlich auch bei den ersten 2 Podcast-Brausen anwesend. Und die 3. Podcast-Brause steht an. Und ich hoffe, dass jetzt diese Folge überhaupt noch rauskommt, die Folge kommt an meinem Geburtstag raus und die Podcast-Brause ist erst in der Woche danach. Fantastisch. Sacrebleu. Am 5. April kommt ihr bitte nach Nürnberg in die Podcast-Brause. Meldet euch vorher an auf der Webseite podcast-brause.de. Das wird ganz großartig. Das wollte ich loswerden. Es interessiert euch nur, ich sehe es in euren Gesichtern. Du sagst es ja uns beiden nicht. Ich habe noch was und da müsst ihr jetzt zumindest. Du rufst ja auf nach draußen. Ich weiß es ja. Ja, du könntest auch mal kommen, Dominik, aber du kommst ja mittwochs nicht. Ich kann mittwochs nicht. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Meine Mutter aber dann habe ich es einfach Sterben. Gemacht. Nein, das war jetzt ein makabrer Witz, so, der noch ein Thema, nicht stimmt. Wo ihr bitte etwas Interesse vorhorchen könntet. Unser lieber Freund Ralf, der schon hier zu Gast war, um über Homöopathie zu reden, der macht ein Crowdfunding und zwar schreibt er ein Buch. Das heißt, unterwegs zwischen Grenzen Europas, Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen, ein Reisebuch in die verborgene Geschichte unseres Kontinents. Also Ralf, ich finde den Titel ein bisschen sperrig, aber nee, du wirst schon wissen, was du tust. Ich finde es aber sehr lustig, denn er reist tatsächlich für dieses Buch, oder er ist schon gereist, das habe ich noch nicht ganz nachrecherchiert, muss ich zugeben, zurück zu seinen Wurzeln, ja, und durch die slawischen Gebiete Europas. Und das verarbeitet er dann so halb geschichtlich, halb historisch, halb reiseberichtmäßig in einem Buch, das er über Start Next finanzieren will. Aber der hat das Populismus leicht gemacht schon geschrieben, oder? Ja, der hat schon mehr geschrieben. Und also auch als Crowdfunding damit gemacht. Komma-Autor bei Ralf auf jeden Fall. Hat er das auch schon als Crowdfunding? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja. Aber er hat meiner Meinung nach auch schon im Self-Publishing Dinge rausgebracht. Mhm. Also er hat schon mehr Sachen geschrieben. Dieses und die waren auch Endstation Brexit. Die waren auch sehr kurzweilig. Auch das mit dem Betrunkenen in der Geschichte. Ja. Also hier Serienautor, würde ich fast schon sagen. Wiederholungstäter. Ich habe ihm versprochen, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vielleicht ist es ja ein Programm. Wahrscheinlich wird er uns beim nächsten Mal nicht mehr fragen, aber ich habe ihm versprochen, zumindest mal hier im Podcast ein bisschen Werbung dafür zu machen. Wenn euch das interessiert, das wird auf jeden Fall kurzweilig zu lesen. In den Shownotes zu finden. In den Shownotes zu finden. Hoffe ich. Habe ich einen Link? Ich habe hier einen Link. RalfGrabuschnitt.com /unterwegs-zwischen-grenzen. Auch die URL ist ein bisschen sperrig. Nenn dein Buch doch buch.de. Ist bestimmt doch frei. Mein Stuhl knarzt. Ja. Möchtest du ein anderes? Aber damit müsst ihr einfach leben. It's not a bug, it's a feature. Ja, das ist Atmo. Ich kann auch einfach immer, wenn ich mich bewege, die Mute-Taste drücken. Wenn ich dran denken würde. Ja. Warte mal, ich drück die mal kurz. Das heißt aber nicht, dass ihr. Ist klar, dass ich jetzt im Schnitt die Mute-Taste rückgängig mache und es super laut aufdreht. Das heißt ja aber nicht, dass ihr deswegen leise sein müsst, nur weil ich die Mute-Taste drücke. Ja, aber Mute cool. Heißt doch, das ist so ja, es cool, wenn wie Kommando still. wenn ich euch muten könnte, das können wir eigentlich auch so bauen, dass man euch nicht hört. Mit so einem Stromschlag. Wenn ihr einfach nur die Fresse haltet und ich nicht loslegen kann oder nicht weiterreden, das wäre doch eigentlich ganz gut. Das ist so das ultimative Eskalationsmittel in Teams-Calls tatsächlich. Stromschlag? Andere Leute anklicken und muten. Das geht tatsächlich nämlich. Also ich glaube aber nur, wenn du der Host bist. Ich glaube auch. Nee, das geht bei manchen Calls, je nachdem, was eingestellt ist. Ah, ich hatte, also ich bilde mir schwer ein, dass ich schon erlebt habe, dass einfach dass ich selber Leute gemutet habe, die irgendwie aus dem Zimmer gegangen sind. Dann hört man halt plötzlich irgendwie Kinder toben im Hintergrund. Mm. Alle waren dann genervt und es war halt so, der kann gerade nichts dafür, der kann sich halt nicht muten. Okay. Aber dann muten wir ihn jetzt mal remote. Ah, okay. Aber das kann sein, dass das vielleicht der rechte Einstellung ist. Ich weiß nicht, es kommt auf jeden Fall auf die Meeting-Software an. Bei manchen geht es einfach immer so. Okay. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ja, aber nichts, was hierher gehört. Na Quatsch. Klingt aber ich hab morgen frei. Boah. Ich mag morgen zum ersten Mal mit meinem Rad fahren wieder. Das war. Erinnert euch noch? Musstest du schon zurückgeben? Mit welchem von den beiden? Naja, das, was ich mir von dem Geld von der Versicherung neu gekauft habe. Mhm. Ich frage mich, wie es den Erdbebenopfern geht. Sollen wir anrufen und fragen? Ja, tatsächlich. Rob, mach. Nein. Habt ihr nochmal gesprochen im Nachgang? Na, wir haben tatsächlich nicht mehr gesprochen. Seht ihr währenddessen nochmal? Ich weiß ihren Namen auch. Aber ich habe da schon ein bisschen. Silvia. Da ist schon ein bisschen ein Funken. Nee, Silvia, aber, stimmt, glaube ich, nicht. Was? Aber ich könnte gerade auch nicht sagen. Barbarella. Der Philipp hält sich vornehm raus. Der Philipp ist doch der mit dem Gedächtnis. Nee, Namensgedächtnis bin ich tatsächlich. Nein, nicht so gar nicht. Nee, wirklich ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ich tue mir wirklich schwer, mit Namen auswendig zu lernen. Ist klar, ne? Peter. Nein, die hat sich ja währenddessen nochmal gemeldet, aber im Anschluss, also hab ich die Nummer? Du hast sie mir gegeben. Ja. Siehst du Schnitt, so. Dominik kann nächste Folge nicht mitmachen, weil er wegen Stalking im Knast ist. Nein, das weiß ich. Glaubst du, wir haben inzwischen so viel Automaterial zusammen, dass wir dich aus der Dose quasi einfach mit KI einspielen könnten? Ja. Das wäre bei uns allen dreien schon. Locker. Okay. Easy, beasy. Du brauchst so viel nicht mehr heute. Wie macht man das? Ich würde das gerne können, sowas. Wie macht man das? Das Problem. Ich hätte einfach gerne so einen Knopf, wo automatisch Kommentar von Dominik. So. Okay, andersrum. Letzteres kriegst du ja einigermaßen hin. Zwar nicht sehr Dominik-spezifisch, indem ich ihn anschaue, aber und dass du halt irgend so ein AI-Sprachmodell oder irgendwas anstößt mit, schau, dass du auf mich mit einer flapsigen, ich brauche eine flapsige Reaktion oder ähnliches. Ja, aber sie soll ja basieren auf dem vorhandenen Trainingsmaterial. Ja. Ach so, das heißt, du müsstest. Also, wir haben ja wie viele hundert Stunden Audio hier beisammen? Also dürfte man gar nicht mehr so. Das ist ja gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe jetzt erst gedacht, du meinst die Stimme nachmodellieren. Naja, auch, aber beides. Weil ich glaube, Stimme nachmodellieren ist inzwischen einfacher. Weil du zwar natürlich so ein paar Manierismen in der Stimme hast und ähnliches, aber sonst man halt üblicherweise auf so einen so einen grundlegenden Sprachbau ungefähr hinmodellieren kann. Aber richtig interessant wird es ja erst, wenn du Dinge kombinieren kannst, so kombinieren. Ja, genau. So. Also meine Stimme, und aber die Gesangsfähigkeiten von Whitney Houston. Eine Liste also mit Namen von deinen Kollegen und dann hätten wir es eigentlich schon. Das ist ja dein Beitrag, ne, zu diesem Podcast, ist, dass du irgendwie was über deine Kollegen erzählst. Dass er singt wie Whitney Houston? Oder dass du, mit Erdbebenopfern telefonierst. Das müssen wir irgendwie auch noch mit KI abbilden. Da brauchen wir mehr Daten, glaube ich. In unserer letzten Folge ist dann quasi, wenn jemals ein Kollege, Kollegin von mir während eines Erdbebens von mir angerufen wird, dann müssen wir das jetzt vorbei. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Ja. Okay, wenn das passiert, dann mach mal zu hier. Spann mal ab. Ich habe gute Nachrichten für euch. Heute dauert es nur 5 Stunden. Ja, es ist im Prinzip eine schöne Geschichte, aber es wird ein bisschen ein harter Weg. Okay. Dieser Weg. Du grinst dermaßen. Wird kein leichter sein. Nein, das ist auf den habe ich keine Lust. Das ist tatsächlich nicht zum Lachen. Also auf den Typ. Das ist sehr traurig. Ja. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen. Könnt ihr jetzt schon lachen. Ist irgendwie ein bisschen positiv ist es auch. Kaum was triggert mich so sehr zum Lachen, wie zu sagen, es ist nicht zum Lachen. Echt? Ja. Okay, dann wird es heute ganz schlimm für dich. Du wärst bestimmt ein super Typ für Beerdigungen. Mala Zora. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. Das klingt jetzt fast, also so wie du es aussprichst, klingt es bayerisch, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Die wird im Jahr 1927 in Tarnogrod in Polen geboren. Ihre Eltern sind gläubige Juden, aber Mala fällt optisch absolut nicht ins Klischee. Sie hat blondes Haar, blaue Augen, eine außergewöhnlich gewöhnliche Nase und vergleichsweise hellen Teint. Uff, ich wollte gerade sagen, also erstens, irgendwann in der Geschichte jüdisch zu sein, ist jetzt nicht unbedingt das, wo man sich denkt, ach, das wird jetzt ein heiterer Spaß. Zweitens, zu der Zeit, drittens, in Polen. Was weißt du über Antisemitismus in Polen? Hatte ich interessante Diskussionen. Ja, Antisemitismus in ganz Europa ist einfach seit Ewigkeiten. Ja, aber weil du jetzt gerade Polen so betont hast. Naja, gut, 1927, da kommen die Deutschen auch irgendwann mal vorbei. Okay. Das, also so in absehbarer Zeit. Darauf beziehst du dich. Okay. Ja, aber selbst davor. Ja, ja. Das ist ja eigentlich in komplett Europa, ich meine, klar hast du größere jüdische Gemeinden, wo dann weniger Dominik passiert. Dominik hat jetzt schon richtig Spaß. Mir ist noch nie aufgefallen, was du für schöne, gütige Augen hast, Jürgen. Habe ich. Ja. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja. Voll den Film jetzt abgewürgt. Aber du hast mich jetzt mittendrin ins Gespräch geholt. Ja, weil mich hat deine Mimik so begeistert. Ja, ich habe angefangen, mich in dich zu verlieben. Aber gut, jetzt ist vorbei, jetzt verliebe mich halt nicht. Der Vogel ist erloschen. Aber wir sehen quasi schon Probleme auf uns zukommen. Und zwar allseits bekannte Probleme, die mit N anfangen und mit AC aufhören. Und sich auf Spazi reimen. Nicht Spezi. Die Soras werden insgesamt 9 Kinder auf die Welt bringen. 3 von Malers Geschwistern versterben allerdings schon als Säuglinge an der Ruhr, also der Krankheit, nicht im Fluss. Was ist denn die Ruhr, die Krankheit? Ich habe nie gehört. Was ist das? Also, Ruhr, die Krankheit? Ich meine, dass ich genau diesen Witz schon mal genau so gemacht habe. Nee, kann ich mich auch nicht erinnern. Ich glaube nicht. Okay. Nein. Aber die Ruhr ist eigentlich ich weiß keine Details drüber, aber dass das zu der Zeit ein Riesending war. Aber schreibt man auch wie den Fluss? Ich meine, das ist noch, ja. Okay, die war gerade auf Europa-Tournee. Das sagt mir überhaupt gar nichts. Was? Also Dominik, bitte. Es verstanden aber auch welche an der Grippe und wenn du die jetzt nicht kennst, dann weiß ich auch nicht. Und da habe ich in Klammern stehen, Krankheit, nicht das Ding, das man sich unter den Tannenbaum stellt. Ah ja. Ja. Wenn ich jetzt das Chirpen hätte, dann, aber ich bin zu langsam. Egal, Maler wird später sagen, die 3 hatten Glück. Da steigt die Stimmung. Sekunde, weil ich jetzt gerade. Ich sage, heute wird es nicht ganz einfach und wir werden heute sicherlich an den falschen Stellen lachen und dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Okay, ich hole dich wieder ab. Wir müssen unter dem Namen, oder nein, nicht unter dem Namen, aber unter dem Intro etwas gerecht werden. Kennst du The Oregon Trail, das Spiel? Ja. Yeah. Was passiert, wenn man da so, das ist ja so eine Erkundung des Westens. Ich habe das nie gespielt. Genau, aber, ich kenne das nur so. Genau, aber da fährt man doch los in so einem Planwagen und was passiert dann unterwegs? Dude Perfect hat es neulich in Platz 1 der Top 10 Videospiele aller Zeiten gewählt. Was ja Quarf ist. Ist es auch. Ja. Aber sag doch, kürze ab. Es kann halt passieren, dass da Leute, mit denen du reist, du suchst ja am Anfang, ich glaube so 4, 5 Leute, gibst denen auch Namen und reist mit denen los. Und es kann halt sein, dass sie versterben auf dem Weg. Mhm. Und eines der größten Running Gags ist, dass dann, oder was heißt Running Gags, du siehst dann halt auch, wenn eine Person nicht mehr mitfährt, weil sie jetzt verstorben ist, so ein Grabstein und dann steht immer drauf, died from. Klaus Dieter died from a broken leg oder sowas. Okay? Mhm. Und der Running Gag schlechthin, dass einfach alle an Dysenterie oder Dysentery sterben. Mhm. Das ist so ein, ja, irgendwie, wie wäre dein Leben, wenn du in The Oregon Trail mitspielst? Ja, died of Dysentery. Und Dysentery ist die Ruhe. Das wusste ich bis gerade nicht. Oder auch Bauchfluss und das ist halt. Bauchfluss. Ja, Bauchfluss. Da gibt es wieder einen Bogen. Ein stimmiges Ganzes. Also im Endeffekt ist das so eine Art tödlicher Durchfall. Durchfall, ja. Also, tödlicher Durchfall, der Action-Thriller. Der Fluss. Ja. Ich habe neulich Der Blob gesehen, das habe ich glaube schon erzählt. Das ist, auch der so ist ganz ähnlich. Original? Nee, mit dem Kino? Nee, der Remake von 1988. Ah. Aber da kommt noch ein Kino vor. Ich kenne das Remake nicht. Und ich weiß nur ein paar Brocken vom Original, von daher. Aber welche, hast du den Schwarz-Weiß-Film, ist das Original? Ja, ja. Das ist ja wie bei The Thing, dass das uralt ist, eigentlich genau. Die Ursprungsstory. Okay, alles klar. The Thing ist das aus dem Eis und der Blob ist der, ja, der Blob, okay, ja. Das skelettartige Ding. Ja, ja, genau. Da muss ich mir gerade das... verschwimmt sehr zu einem. Ja, aber das ist dann auch ein bisschen, wie wenn du nie ein Dracula oder nie ein, keine Ahnung, also dieses Monster gesehen hast, dadurch, dass du so viel in der Popkultur davon regelrecht überschwemmt wirst, reicht das Echo in der Popkultur, um irgendwie schon vieles darüber zu wissen. Da kommt jetzt ein komödiantischer Follow-up zu Dracula mit Nicolas Cage als Dracula. Ja, den will ich unbedingt sehen. Der ist total überzogen anscheinend. Remford. Remford. Wie der Assistent. Soll ich jetzt die Anekdote erzählen aus der letzten Podcast-Pause, dass Bram Stoker die Inspiration für Dracula aus Nürnberg hat? Nein. Doch. Von was? Aus Nürnberg. Aber ein Herr sah sehr kahl aus. So. Nee, war halt da und alle waren recht grausam und dann hat er sich gedacht, Dracula. Wie geil. Alle waren recht grausam. Nee, war er beim Club oder was? Wahrscheinlich. Ja. Nee, ich glaube, er war irgendwie auf einer Folterausstellung. Okay, großartig. Vielen Dank. Sehr gern geschehen. Malers Vater reist 1930 nach Uruguay, um der wirtschaftlich angespannten Lage in Polen zu entfliehen. Und der Plan sieht vor, die ganze Familie nachzuholen. Aber nach 2 Jahren im Ausland muss er einsehen, dass er als Jude in Uruguay in den 1930ern nicht glücklich wird. Wenn der mal wüsste. Die sind nämlich auch keine Fans. Ei. Er kehrt zurück nach Polen und zu seiner Familie. Die sind auch keine Fans. Er hat in Südamerika aber... Von ihm? Ein bisschen, ja, jetzt nicht von ihm per se als Mensch, sondern... Du weißt ja, wie das ist. Was heißt es? Naja, wir haben doch jetzt gerade schon gesagt, Antisemitismus ist ein Ding. Ja, Moment, aber ich habe jetzt gerade gesagt, der kommt zu seiner Familie heim und die sind auch keine Fans. Ach, die sind auch keine Fans. Ich dachte, du meinst nicht in Uruguay. Nein, ich habe jetzt gedacht zu die Familie. Ey, der Fall ist verarscht, der soll wegbleiben. Nein, deswegen ist das alles so traurig. Die sind Fans. Okay. Der hat tatsächlich auch sogar ein bisschen gut verdient in der Zeit, sodass er ein kleines Häuschen in Polen bauen und sogar ein Geschäft eröffnen kann. Und er macht so einen kleinen Obsthandel auf, expandiert sogar recht schnell, hat dann mehrere kleine Läden innerhalb kürzester Zeit, die er dann allesamt wieder aufgibt, um einen Obstgroßhandel zu eröffnen. Und für diesen Großhandel... Das ist aber wie Monopoly, ich tausche ein, mehrere kleine... Also genau, vier Häuser gegen ein Hotel. Und genau für diesen Großhandel pachtet er dann Obstplantagen am Rand der Stadt und später dann noch weitere in der Nähe von Lukowa und Chmielek. Ey, es ist so schlimm irgendwie, dass du jetzt denkst, oh, der hat Erfolg und du denkst immer so, oh Gott. Du weißt, es ist so, das... Ja, den Spannungsbogen kann ich leider nicht anders steuern jetzt vorneweg, aber so ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Naja. Und irgendwann mussten wir uns diesem Thema, ich meine, wir haben das ja schon touchiert, das Thema, aber... Nein, klar, aber es ist halt trotzdem... Es wird schon, also so hart wie heute steigen wir, sind wir da noch nie eingestiegen. Ui, okay. Die Familie ist Taschentücher? Ja. Die Familie Sora ist nicht reich, aber sie haben eine Gasflasche hier neben uns. Zwischen Philipp und mir ist eine Gasflasche. Ich habe hier so einen Wassersprudler, der hat ja eine Gasflasche. Kannst du hier die Flasche reinstellen und dann drückst du drauf und dann sprudelt Gas. Ja, das ist Gas. So CO2 halt, ne, so Gas, ja. Aber das ist ein ganz normaler Soda-Stream, den ihr umgebaut habt, oder was? Nee, also was heißt umgebaut? Es gibt so einen Adapterschlauch, dann kannst du dir so eine schöne Gasdruck-Großflasche kaufen und die hält für mich ein Jahr. Das ist ja unfassbar. Das ist super praktisch, weil ich trinke sehr viel Wasser, ich trinke gerne so 4-5 Liter sprudeliges Wasser am Tag. Dominik, pass auf, ich werde jetzt dein Mind blown. Du kannst dir sowas auch direkt an deinen Wasserhahn anbauen. Das ist die nächste Luxusvariante. Und dann hast du zwei Hebel das und haben dann kommt wir, Sprudelwasser das aus dem. Das haben wir tatsächlich auf Arbeit. Das habe ich tatsächlich daheim. Ja. Und es gibt noch eine Ausbaustufe, Herr, dass du dann noch kochendes Wasser aus dem Ding rausziehst. Ja, es gibt die auch noch mit heiß und kalt, ja. Das ist aber, glaube ich, dann schon. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das energietechnisch ist ein bisschen so pervers. Ist. Ja. Ich könnte ja wieder mal was Gemeines sagen, aber ich habe mich aktiv dagegen entschieden. Kommt, ich werde das heute alles relativieren. Im Vergleich zum Holocaust ist natürlich nicht gemein. So. Oh, Jesus. Oder was meinst du? Ja. Nein, diese Sprudelhahn ist da installiert, wo unsere Gäste auch kommen, um Kaffee sich zu holen. Mm. Und den darf man nicht benutzen, weil sonst geht die Flasche zu schnell leer. Genau. Nee. Die Kaffeemaschine verträgt das Wasser anscheinend nicht. Steht. Den Sprudel. Hat unser Front Office zumindest behauptet. So. Das heißt, wir müssen jetzt quasi, wenn die Kaffeemaschine, der Behälter des Wassers leer ist, muss jetzt im Klo Wasser geholt werden. Und ich mir denke, es hat irgendjemand wirklich nicht zu Ende gedacht. Vor allen Dingen, das ist halt unsere Area, wo Gäste kommen. Entschuldigen Sie, ich muss kurz aufs Klo gehen, weil ich kann den Wasserhahn nicht. Sprudelwasserhahn, aber der hat nicht zwei Hebel, so wie unseres, sondern er hat nur einen so und es kommt nur Sprudel raus. Also ja, du kannst halt auch auf... Du kannst nicht sprudeln. Du kannst schon nicht sprudeln, aber es ist nicht so einfach. Und sie trauen Menschen anscheinend nicht zu. Das ist ein bisschen wie bei unserem Wasserhahn auf der Arbeit. Da steht nämlich ein Schild, das ist kein Schwenkhahn. Weißt du, was ich mir vorstellen kann, dass da die Begründung ist? Wenn du halt Wasser durchschickst durch das Ding und sprudelst es nicht, wird es genauso gekühlt, beziehungsweise vor allem läuft es durch einen Entkalker und so Gedöns. Und dann sagen sie halt, dann ist der nun nichts voll, wenn da der ganze Schlons für die Kaffeemaschine durch Kalker die ganze Zeit durchläuft. Und halt kühlen. so ein End, keine Ahnung, irgendwie so ein Zaubermachgerät. Das wird nicht extra gekühlt, es kommt, also außer du hast extra noch ein Kühl, das gibt es auch extra mit Kühlaggregat, aber normal nimmt er halt einfach den Kaltwasser vor. Aber wenn du ja zwei Hähne hast, ist ja super. Ich habe einen Hahn, aber zwei Hebel. Ah ja, auch gut. Ja, nice. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, und bei mir war halt mit Mietwohnung und Co. wollte ich halt mir sowas nicht kaufen. Du, das kannst super schnell auch wieder rückbauen. Das habe ich einfach da irgendwie selber reingedüngelt. Nachträglich. Ja, das aber Das Einzige, was wirklich ein bisschen blöd ist, ich hätte gern so richtig mit diesem Kühlkompressor-Aggregat gehabt, aber da ist nachträglich normal nirgends Platz in der Küche. Ja, also, aber das musst andersrum, du von vornherein planen. Dann musst du ja einen passenden Wasserhahn kaufen, entweder dann für Niederdruck oder für Hochdruck Du musst für mit Boiler. Halt da einen dazu passenden Wasserhahn, weil der hat ja zwei Armaturen, klar. Aber das kannst du ja, also Wasserhahn austauschen ist wirklich kein großes Hexenwerk. Ich bin kein guter Handwerker und das habe Das habe ich, das gebe ich ja auch hin. Ich habe auch ehrlich gesagt schon mal überlegt, das zu machen, aber mal gucken, ich denke, irgendwann werde ich mir sowas. Ich finde das ganz geil. Weil ich finde es super. Ja, bin also, ich auch dabei. Ich, wenn du es machst, dann mach dir das mit dem mit der extra Kühlung mit rein, wenn es irgendwie geht. Ich mag kein gekühltes Wasser. Ja, aber dieser Sprudel geht da nur rein, wenn das Wasser kalt ist. Du hast recht. Und wenn du das normal kalte, einfach Kaltwasser nimmst, dann ist es eher so ein naturell Mineralwasser und kein Medium. Okay. Und daran gewöhnt man sich. Mittlerweile stört es mich nicht mehr, aber am Anfang habe ich mir oft gedacht, ja scheiße, das müsste eigentlich noch viel mehr sprudeln. Das ist halt der Vorteil bei mir, ich kann halt dosieren, wie ich mag. Ja, aber das kriegst du halt mit diesem Konzept nur hin, wenn das Wasser richtig, richtig kalt ist. Ja. Also Postmortem an die Hauptdarstellerin der heutigen Folge, das sind so die Probleme, die uns beschäftigen. Das hast du aber du gesagt. Naja. Die Familie Sora ist nicht reich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber sie hat es ein bisschen besser, das habe ich noch nicht gesagt, als die meisten Nachbarn. Das ist neu. Naja, Moment, aber ich meine, wenn du so eine Plantage und diese ganzen Sachen dir leisten kannst inzwischen, du musst ein bisschen was reinkommen, oder? Leisten? Ein Haus heutzutage allein? Die pachten das. Also das ist jetzt, und die pachten es auch nicht so auf Jahre, sondern das hatte ich zwar hier weiter später, aber die pachten das immer so für die Erntezeit und auch nur, wenn wirklich klar ist, oh, das trägt wirklich Obst, dann pachtet er die, sonst pachtet er die nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles so dass das der geht. Großhändler dick und voll im Geschäft und so, sondern es ist schon alles ein bisschen spitz auf Knopf. Okay. Aber es ist mehr, als die meisten außenrum haben. Das zeigt sich dann zum Beispiel an so Luxus wie, die haben eine eigene Außentoilette und sogar einen kleinen Brunnen im Garten vorm Haus, hinterm Haus. Weiß ich nicht. Neben dem Haus, unterm Haus, am Haus, keine Ahnung. Irgendwo am Haus. Auf dem Haus. Marla ist ein zufriedenes Kind. Sie muss zwar hin und wieder mal das Geschirr im Bach spülen und sie muss auch zweimal am Tag beten. Aber ihr fällt kein Ziegelstein auf den Kopf? Nee, genau. Aber sie hat trotzdem genug Zeit zum Spielen und spielt am liebsten eigentlich auch an besagtem Bach. Am liebsten wirft sie dort Kiesel in die Luft und versucht möglichst viele auf einmal wieder aufzufangen. Zitat, die Bäume waren meine besten Freunde. Und ich glaube, sie meint es auf so eine nicht creepy, unbeschwerte, naturverbundene Art und Weise. Wenn du nichts dazu gesagt hättest, hätte niemand was anderes gedacht. Ja, doch, als ich den Satz so gelesen habe, fand ich den schon ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist halt auch die Frage, ob du den mit, keine Ahnung, bis 10 Jahren formulierst oder mit 32. Vielleicht. Sie wird es auch mit 32 noch sagen. Vielleicht. Ja, wobei eigentlich, ach, es kommt eher darauf an, wie es gemeint ist. Im Sommer kampiert die Familie manchmal gemeinsam für mehrere Tage. Im Sommer krepiert die Familie. Boah. Das ist wirklich mit dem Wissen, was da noch kommt, Dominik, ist der wirklich ein Schuss. Ich mute mich jetzt mal und trinke da was. Das ist die neue Baseline auf jeden Fall. Sie kampieren manchmal für mehrere Tage auf einer dieser gepachteten Obstplantagen, weil der Papa da dann die Ernte bewachen kann und die Mama kocht dann unter freiem Himmel und die Kinder sind einfach glücklich und unbeschwert und das ist so eine schöne Kindheitserinnerung, die sie hat. Im Winter fährt Marla manchmal aufs Skiern in die Schule und hat manchmal sogar noch einen Schlitten dabei, weil die tatsächlich obligatorischen Wintersportunterricht haben mit Schlitten. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Und insgesamt geht sie auch, sie geht super gern in die Schule. Sie ist total neugierig, saugt Wissen auf und genießt eigentlich auch das Dorfleben, das so eine große Gemeinschaft ist, wo jeder jeden kennt. Und das findet sie eigentlich ganz toll. Sie spricht Polnisch nicht ganz fließend, weil die Eltern lange unter russischer und dann unter österreichisch-ungarischer Herrschaft gelebt haben, aber sie beherrscht die Sprache gut genug und vor allem gut genug auch, um den Kühen zum Beispiel vorzusingen, was sie immer macht, um ihr Polnisch so ein bisschen zu üben. Aber was für eine Sprache spricht sie denn dann? Die sprechen Jiddisch. Auch wirklich Jiddisch, okay. Ja, das ist so ihre Muttersprache. Ja. Also ich meine, sie ist in Polen geboren, aber du schilderst uns jetzt Jiddisch. Quasi das unschuldigste, schönste, kleine Kind, das als einzige in Schindlers Liste ein farbiges Kleid hat. So, das ist das, was du uns gerade sagst. Das hast jetzt du da reininterpretiert, ja. Aber schauen wir mal. 1936 gibt es schwere Hagelschauer in Polen. Die Ernte für das Jahr ist ruiniert und da kommt jetzt das ins Spiel, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich ist der Papa ziemlich vorsichtig und clever, weil die Bäume immer dann erst pachtet, wenn an der Blüte abzusehen ist, dass die Ernte auch gut wird. Aber das konnte er nicht vorhersehen und da wendet sich das Blatt. Weil Bäume und so, versteht ihr? Ich verstehe immer, okay. Was ich echt nicht kapiere, ist, wie kann man, also wer lässt denn zu, dachte, dass du es erst pachten kannst, ja, ja. Wenn man schon sieht, dass ein Erfolg ist, das kapiere ich irgendwie nicht. Weil das ist doch part of the deal, dass du halt das Gesamtrisiko tragen musst. Ja, jemand, so. Der halt irgendwo einen Haufen Obstbäume stehen hat und sich sonst drum kümmern müsste, die also irgendwie zu ernten. Eher so hier wie bei uns im Eck, wenn Leute so für Fallobstwiesen sagen, ich habe da die Fallobstwiese vom Opa, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, auf irgendwie so auf einen Schlag vor. So viel Äpfel zu kriegen. Deswegen stelle ich online, dass Leute es einfach abholen dürfen. Okay, also es ist aber ungewöhnlich, sind wir uns einig, ja? Ich finde es auch ungewöhnlich, okay, dass das alles so mitmachen. Das reicht mir doch schon, aber das reicht mir doch schon, ein bisschen Zuspruch. Entschuldige. Dieses Radler, das ist echt schwierig für Aufnahmen. Aber es ist nicht schlimmer als der Stuhl. Egal. Jürgen, du kannst sehr gerne einen anderen haben, wenn du willst. Nee, jetzt sitze ich schon. Wenn ich mal sitze, dann sitze ich. Vor allem, du hast auch deinen Arm auf dem anderen Stuhl gelehnt. Du könntest einfach wechseln, aber... Nee, der quitscht nicht. Das Blatt wendet sich recht spontan. Danke dafür, dass ihr das überhaupt nicht appreciated, aber... du hast schon selber spontan, aber deutlich. Ja, es ist, ich finde es immer am schönsten, wenn von euch keine Reaktion auf sowas kommt und ich hinterher eine Mail kriege von einem, ey Mensch, das ist ja nicht, dass ich lachen muss. Ich lieg hier am Boden und beömmel mich so. Ja, und bitte weis uns jedes Mal darauf hin, wenn du einen Gag geschrieben hast. Mach ich. Und wir lachen aber nicht drüber. Mach ich immer. Finde ich gut. Ja, das mache ich schon. Ist dir das noch nicht aufgefallen, dass ich das schon oft mache? Nee, doch, ab und zu schon, aber bitte mach's konsequent ab sofort bei jedem Gag. Aber ich schmunzle doch zum Beispiel verschmilzt. Ja, das kann ich nicht immer so. Ich muss so viel gucken, hier passt der Begel, hier, wo bin ich ja im dann, Text. Das hier. Wirkt ja dann auch unauthentisch, wenn ich dann so hihi, hoho. So. Ja, aber es wird ab sofort, weißt, so ein anerkennendes Nicken, weißt du? Ja. So ein, nein, kriegen wir so Golfklatschen. Golfklatschen. Ich bin dafür, dass ich jetzt Folgendes einführe, einfach ein Chapeau. Sehr gut. Ja? Aber nur, wenn du es ernst meinst. Und dann meine ich ein Wohlan. Wohlan. Chapeau. Aber nur, wenn es das ernst meinst. Ja. Alle zwei Sätze. Das Blatt. Es wendet sich. Wohlan. Chapeau. Spontan. Aber sehr deutlich. Die Stores rutschen quasi in die Armut. Ernteausfälle, Weltwirtschaft in der Krise. Ja. Das ist so das Thema, das die gerade hier zu bekämpfen haben. Und was macht sowas mit den Menschen? Also so ganz jetzt generell. Verbitterung. Ja. Ja, und dann sucht man gerne einen Sündenbock. Ja, genau das steht hier. Genau, Komma, sie suchen nach einem Sündenbock. Und 1936 sind das? Die Juden. Die Juden. Lass mich raten, das ganze Mittelalter waren es? Die Juden. Ja, auch die Juden. Aber einfach die ganze Geschichte lang in Europa. Erst bemerken, und nicht mal nur in Europa. Erst bemerken die Kinder des Zoras gar nichts davon. Aber dann wird es auf dem Schulweg und in der Schule für sie immer ungemütlicher. Einmal, als sich Maler bei einem der Lehrer als Zweitletzter hinsetzt, schlägt er sie mit dem Lineal und zwar so brutal, dass sie davon ohnmächtig wird. Maler nimmt die Anfeindungen und Übergriffe hin. Sie ist so dermaßen lernbegeistert, dass sie das einfach alles runterschluckt und beiseite schiebt und nicht so an sich heranlässt. Wie alt ist er? Sie ist jetzt so, wo sind wir, 36, 8, 9, so um den Dreh. Ja. Ein anderer Lehrer sagt immer, wartet, bis die Deutschen kommen. Die Schulkinder können damit freilich nicht viel anfangen, aber sie kriegen es dann doch zu spüren, wenn derselbe Lehrer an einem Tag mal alle jüdischen Jungs in der Klasse länger bleiben lässt, um sie dann anschließend mit dem Stock zu verprügeln. Auch so einfach völlig plain. So. Ja. Ja, es ist so absurd. Ja. Es ist einfach so, man kann, also ich verstehe den Impuls darüber zu lachen, weil das passt nicht in den Kopf, dass es wirklich eine Zeit gab, in der Menschen sowas gemacht haben. Unironisch. Ja. Ernsthaft. Auch ironisch fände ich es schlimm. Auch ironisch fände ich es schlimm, aber das könnte ich irgendwie noch jetzt ironisch verprügelt. Ja. Einordnen, aber unironisch finde ich hart. Obwohl Maler die Ordnungshüter immer sehr freundlich grüßt, wird die Familie mehr und mehr auch zum Beispiel von Polizisten bedrängt. Also es ist jetzt so ein, das zieht sich halt durch alles durch. Naja, und dann ist irgendwie das Jahr 1939 und die Deutschen marschieren in Polen ein. Und auch da bekommt Maler erstmal gar nicht so viel mit, weil die Familie weder Zeitung noch Radio sich leisten kann. Aber dann kommen die Soldaten ins Dorf und da gibt es so einen kurzen Moment anfangs der Bewunderung, ja, weil die so schnieke einmarschieren mit sauber gewienerten Stiefeln und Uniformen Und dann kommt aber ganz schnell das Grauen, als ein deutscher Soldat vor Mahlers Augen einen jüdischen Jungen erschießt, der einfach nur nach Hause laufen und seinen Eltern erzählen will, was gerade passiert. Und bei einer befreundeten Familie schnappt Mahler im Radio einen Satz von Hitler auf, der sie zutiefst erschüttert. Hitler meint, er würde vor jedem Juden salutieren, der 1944 noch lebe. Eine Sekunde, wie versteht sie das? Sehr gut, das ist nämlich meine nächste. Ja, ist es noch aufgrund von Österreich und Co.? Nee, Jüdisch ist ihre Muttersprache und hat quasi den gleichen Sprachstamm wie Deutsch. Ja. Also das ist eine westgermanische Sprache und das reicht aus für sie. Wahrscheinlich schnappt sie auch von woanders noch immer mal wieder Deutsch auf. Wie österreichisch, also wenn ich parodiere, klingt es ziemlich ähnlich, ehrlich. Also weißt du, vielleicht ist es eher, für mich war es so wie niederländisch. Ne? So, ja. Wenn du ganz so genau hinhörst, genau, dann verstehst du einiges. Manchmal einzelne Worte, aber... Aber sie tut sich super leicht, auch mit Sprachen später noch. Von daher ist es, glaube ich, einfach so ein... Eine Gabe sie auch. Hat da ein bisschen eine Veranlagung, aber Jiddisch ist so nah verwandt, dass man sowas schon verstehen kann. Mhm. In den nächsten Tagen laufen Stadtausrufer mit großen Glocken durch Tarnogrutz Straßen und sie verkünden, dass jüdische Kinder nicht mehr in die Schule dürfen. Und das ist jetzt der Punkt, wo sie richtig niedergeschlagen ist. Weil also sie das mag ja Schule so gern. Genau, das vorher war so alles irgendwie auch so absurd, ja. So, weißt du, das kann man gar nicht so richtig greifen, was da gerade passiert, gerade als Kind. Und das ist jetzt aber die Auswirkung, die sie schockiert für den Moment. Ja, sie liebt ihre Schule. Und die anderen dürfen noch. Ja, also das ist so die Auswirkung der Besatzung. Die jüdischen Kinder treffen sich von da ab jeden Tag und lesen sich gegenseitig aus ihren Schulbüchern vor. Einfach um dieses Lernen, diese Wissbegier irgendwie auszugleichen. Kurze Zeit später aber wird das Viertel, in dem die Zoras leben, abgeriegelt und zu einem Ghetto gemacht. Eine kurze Anekdote zum Begriff Ghetto habe ich auch mal nachgeschlagen, weil ich gar nicht 100% sagen kann, wo das herkommt oder was das, also was es ist, weiß ich schon, aber nicht, wo der Begriff herkommt und so. Und also was ein Ghetto ist, ja klar, es ist, wenn eine Randgruppe aufgrund von politischem oder sozialem Druck in einen Teil von einer Stadt verbannt wird und dort isoliert. Ne? Meist in Armut, weil die halt gar nicht Zugriff auf Arbeit oder auf Geschäfte oder auf den Handel oder auf irgendwas außenrum haben, sondern halt isoliert. Aber der Begriff ist viel älter natürlich als die Nazis, sondern der wurde schon 1516 verwendet in Venedig, wo es aber ebenfalls darum ging, Juden in Stadtviertel zu verbannen. Das fand ich das Bemerkenswerte dran. Das war mir nicht bewusst, dass es schon so eine lange Vorgeschichte hat und auch tatsächlich Juden ausgegrenzt hat. Früher schon. Ja, aber gibt es ja diese ganze, die Juden haben den Brunnen vergiftet, Narration, die sich zurückzieht und Sachen, wo du dir denkst, so. Aber dass das schon schlimm, auch gerade diese Ghettoisierung und dass das schon so lange zurückgeht, das war mir nicht klar. Also vielleicht ist es anderen klar, mir war das nicht klar. Mhm. Neben der Ghettoisierung werden alle Juden unter Androhung der Todesstrafe gezwungen, einen Davidstern auf der Kleidung zu tragen. Mhm. Und jetzt Papa Sora ist sogar jetzt in der Zeit noch in einer mehr oder weniger positiven Lage verglichen jetzt mit anderen Juden, weil er geht noch jeden Tag Holz hacken und kann das verkaufen. Und trotzdem reicht ihnen aber das Geld noch nicht mal, um genug Lebensmittel zu kaufen, damit es für sie zum Überleben reicht. Sie müssen ihr ganzes Hab und Gut so Stück für Stück verticken, bis ihnen am Ende noch eine Lampe bleibt und irgendwie ein paar selbstgebastelte Gesellschaftsspiele. Und was ist mit der Wohnung? Naja, sie wohnen schon noch in dem Haus. Also das gehört Haus, ihnen. Das Haus haben sie schon gekauft noch. Das kauft von dem Geld in Uruguay. Das kauft ja auch keiner. Das kauft ja auch keiner. Genau, das kauft ja an der Stelle auch keiner. Das ist an der Stelle jetzt in dem Moment. Aber du musst ja nichts mehr für ein Haus trotzdem dir leisten können. Ach so, das, ja. Also, weißt du? Das stimmt. Ja, sie haben auch einen Brunnen und so. Also, sie haben es tatsächlich auch noch wahrscheinlich besser als die meisten anderen, die nicht noch Holz hacken gehen können. Ja, aber es ist trotzdem nicht mal das reicht, um sich irgendwie die Nahrungsmittel zu kaufen, die man eigentlich braucht. Geiles anders. Und als die Familie mehr und mehr Hunger leidet, ergreift die jetzt 12-jährige Mahler die Initiative und geht zusammen mit ihrem einzigen Bruder Jechiel in einem der Nachbardörfer betteln. Also sie schleichen sich raus quasi verbotenerweise und tauschen dort die letzten selbstgeschneiderten Klamotten, die sie haben, irgendwie noch gegen Lebensmittel ein. Mhm. Also ist so. Und auf dem Rückweg haben sie dann Kinder auch einen Davidstern tragen? Ja. Ja. Ziehen sie sich dort dann um? Gerade an der Stelle weiß ich es jetzt gerade nicht, aber da werden wir dann noch dazu kommen. Mhm. Also sie laufen jetzt, also sie geht wahrscheinlich ohne den. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es in der speziellen Situation war. Ich glaube, sie geht vermutlich ohne den, weil es einfach, sie sieht ja nicht typisch jüdisch aus. Das ist das, was ihr zugutekommt. Bei ihrem Bruder weiß ich es jetzt nicht genau. Aber gleich, kommt alles noch. Also sie kehren jetzt aus diesem Nachbardorf zurück. Beide haben so die Arme voll irgendwie mit Kartoffeln, Milch, Eier, also tatsächlich irgendwie reichhaltige Beute. Und sie werden aber von zwei berittenen SS-Leuten entdeckt. Und was sie machen, ist, sie flüchten in ein Maisfeld. Also sie greifen trotzdem die Flucht. Deswegen könnte es auch sein, dass sie den Stern vielleicht sogar dran haben. Das weiß ich nicht genau. Sie flüchten in das Maisfeld und die Deutschen beginnen aber sofort zu schießen. Und Mahler wirft sich geistesgegenwärtig und theatralisch auf den Boden und tut so, als wäre sie getroffen und hofft, dass ihr Bruder das Gleiche, also dass der genauso clever gewesen war. Aber kleiner Spoiler, der Bruder muss den Tod nicht vortäuschen. Mhm. Mahler wartet, bis die Deutschen dann einfach weiterreiten. Also die kümmern sich dann nicht weiter drum, reiten weiter. Dann sucht sie ihren Bruder und sie bleibt lange, lange neben seiner Leiche sitzen, rabbelt sich aber schlussendlich auf, sammelt die Lebensmittel ein und schleicht nach Hause und verklemmt sich tatsächlich die Tränen, weil sie Angst hat, dass die nächsten Deutschen auf sie aufmerksam werden. Gott, das sind echt so Sachen, wo du dir denkst, das wünschst du keinem Menschen. Nee, nee, und es wird auch noch schlimmer, bevor es besser wird. Mhm. Ich sehe euch jetzt schon sehr geknickt hier sitzen. Also ich sage, es ist wirklich, heute habe ich echt über eine Triggerwarnung nachgedacht und habe mich eigentlich durchgerungen, eine zu machen, habe es dann aber vergessen. Vielleicht jetzt noch eine Triggerwarnung, also heute ist nicht ganz einfach. Ich sag mal, aber ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, wenn mir eine Geschichte über jemand, die in der Zeit in Polen wohnt und jüdisch ist, erzählen. Aber wir müssen jetzt mal kurz ein paar Regeln aufstellen. Ja, weil, also, wissen wir das. Der Philipp neigt zu Mitleid. Ja. So, und der Philipp neigt dazu, dass er dann immer durchschnauft und seine Mitleid zeigt. Ja. Und ich glaube, wir werden keinerlei Ansatzmöglichkeiten mehr haben für Witz, weil alles super makaber, nein, super hart ist. Nein, das stimmt nicht. Und also jetzt im Dauerchor jetzt ihr Seufzer der Verzweiflung von meiner rechten Seite kommen werden. Und deswegen sollten wir da mal kurz drüber reden, weil wir sind ja immer noch hier für Humorvermittlung, Jürgen Kraus. Ja, also ich würde die Geschichte natürlich nicht mitbringen, wenn es nicht auch einen positiven Aspekt gäbe. Aber jetzt mal 40 Minuten lang wirst du uns jetzt erstmal deprimieren und dann sagst du Bescheid. Es wird die ganze Zeit über auch deprimierend sein, aber es wird auch positive Dinge geben. Aber es hilft ja nichts. So, nee. Es ist Teil unserer Geschichte und ich finde das tatsächlich wichtig und wir haben das sehr, sehr lange ausgespart. Wir haben das einmal ein bisschen angerissen, aber eigentlich habe ich gemerkt, dass es mir schon auch wichtig ist, glaube ich, das mal durchzutonen, ja, und mal durchzugehen. Und vielleicht ist es mal eine Episode, in der wir nicht so viel lachen, ja, aber es ist einfach trotzdem wichtig. So, okay. Es ist einfach aber Teil. Aber das ist doch auch der Grund, warum ich jetzt hier den Break reingemacht habe. Aber ich finde es auch okay, drüber zu lachen. Also ich meine, es über die komische Szenen an der Stelle. Natürlich lachen wir nicht drüber, wenn da ein Kind erschossen wird. Aber es gibt trotzdem auch Momente, in denen sie auch lachen wird. Und der jüdische Humor ist ja tatsächlich auch sehr selbstreferenziell. So, da ist ja, da lacht man ja auch gerne mal. Auch das. Und ich meine, also ja, wer das nicht erträgt, und das kann man uns dann auch wirklich auch vorwerfen, den Schuh ziehe ich mir dann auch an, dass man da vielleicht dann nicht ganz so pietätslos sein sollte oder dass andere da eine andere Schmerzgrenze haben, okay. Aber die sollten uns dann vielleicht auch einfach nicht hören. So, die haben wir vielleicht schon eh verloren, glaube ich. Ja, aber ich finde, es ist ja auch eine Frage, wie du damit umgehst. Ja, und ich tue das mit dem größtmöglichen Respekt. Ja. Aber der möglich ist. Naja, es ist mir nicht möglich, humorlos damit umzugehen. Das ist mir nicht möglich. Aber respektlos will ich nicht sein. Okay. Das will ich nicht sein. Das ist aber auch für mich ein Zeichen von Respekt, diese Geschichte auszupacken und durchzuerzählen, obwohl sie hart und grausam ist. Finde ich. Naja, also, Mahler. Sie schafft es unbemerkt nach Hause. Und immerhin ist bei ihren kleineren Geschwistern die Freude über das Essen ziemlich groß. Die verstehen aber einfach Details nicht. Details werden ausgespart. Ja, sie verstehen es einfach nicht, ne, dass der Bruder jetzt nicht mehr nach Hause kommt. Die sind zu klein. Es bleibt überhaupt wenig Zeit für Trauer, weil die Deutschen haben sich so den ortsansässigen Dummkopf als Spitzel rekrutiert. Und der hat ihnen jetzt verraten, wer die zwei Kinder waren, die in diesem Maisfeld liegen müssen. Mhm. Also die Deutschen wissen jetzt, wer da eigentlich gerade erschossen wurde. Das Dorf ist nicht so groß, ne? Also da hat man mal Inventar gemacht. Und Mahler wird von den Besatzern jetzt quasi für tot gehalten. Mhm. Und Was an sich schon mal gut ist. Aber es bringt ihre Familie natürlich in Gefahr. Ja? Das heißt, wenn sie gesehen wird, Problem. Genau. Ich meine, ja, wahrscheinlich auch nicht so richtig ein Problem, aber irgendwie es ist zumindest an was, wo man nicht Aufmerksamkeit erregen will, sagen wir es mal so. Und um jetzt dann nicht unnötig Gefahr zu erzeugen. Aber Sekunde, woher weiß der Typ eigentlich, wen die erschossen haben? Das spricht sich ja rum dann, ne? Wenn da der Bruder irgendwie erschossen wurde und dann, du meinst dieser Dummkopf, ne? Aber wurde das rum erzählt oder haben sie das mitgekriegt? Oder? Ich denke, das ist schon eine sehr tighte Community, okay. Und es hat sich in dem Ghetto dann rumgesprochen und ist der, glaube ich, auch da. Also das, glaube ich, so eng sind die da schon nach wie vor, logischerweise. Ach so, ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass es so am gleichen Tag passiert, aber es reicht ja, wenn die Familie danach das erzählt. Ja, das war womöglich nicht am gleichen Tag. Mhm. Ja. Aber also Marla beschließt jetzt, dass es ihre Familie sehr in Gefahr bringt, wenn sie jetzt weiterhin einfach hier so normal macht wie Business as usual, sondern sie beschließt jetzt, sie versteckt sich die meiste Zeit jetzt im Wald. Mhm. Es ist gerade Sommer, da geht es ganz gut, sogar nachts. Also sie schläft tatsächlich auch im Wald mit 12, was ich nochmal betonen möchte. Und sie verbringt die Tage hauptsächlich mit Umherstreifen, mit Betteln, mit Bären sammeln. Und sie bringt immer mal wieder auch von ihren Betteltouren dann Lebensmittel mit nach Hause, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Sie versucht aber immer möglichst kurz zu Hause zu bleiben. Und die Eltern sind einfach auch jetzt schon so schwach, als dass sie ihr das irgendwie verbieten könnten. Ne? Normalerweise, also ich, wenn mir überlege, meine Tochter ist gerade 12, ich würde den Teufel tun und ihr das erlauben. Aber die Eltern sind eigentlich schon so geschwächt und so mitgenommen von dieser Situation, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr dagegen aufbegehren. Und es wird nicht besser. Begleitet wird Marla von ihren Streifzügen von ihrer schwarzen Katze Malach. Malach ist das jiddische Wort für Engel. Ja. Und da steht es jetzt, ihren Davidstern hat Marla entfernt, jetzt definitiv. Sie beherrscht Polnisch mittlerweile relativ gut und sie entspricht optisch dem verzerrten deutschen Rassebild, sodass sie glaubhaft als christliche polnische Jugendliche durchgeht. Also für sie ist es tatsächlich gar nicht so gefährlich, dann irgendwie draußen rumzustromen. Man muss sie ja ausweisen. Aber sie wird erst gar nicht kontrolliert. Ja, natürlich hält sie keine Kontrolle stand, keine näheren, aber jetzt mal so auf den ersten Blick und so ist sie nicht direkt unmittelbar immer in Gefahr. Mehr als einmal meldet sie sich dann auch anstelle ihrer älteren Schwester zur Zwangsarbeit. Also Juden werden dann zur Zwangsarbeit geschickt und ihre Schwester ist aber auch schon sehr schwach und sehr, die ist einfach auch nicht vom Charakter her nicht, hat, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie das beschreiben soll. Sie sich jetzt wieder doch als Familienmitglied. Sie gibt sich als sie aus. Also aber ihre Schwester sieht auch so aus. Das wissen die, glaube ich, in dem Fall dann jetzt auch nicht so genau, ne, wie die jetzt aussehen, so genau kontrollieren die das dann nicht. Ja, so eine gewisse Unlogik ist aber trotzdem drin, weil du sagst gleichzeitig, dass das Dorf so klein ist, dass jeder jeden kennt, aber jetzt, weißt du? Also die Zwangsarbeit, das geht ja von den Besatzern aus, das ist jetzt, das kann sein, dass das vielleicht gar nicht so undurchsichtig ist, aber das macht sie auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, auch die Frage, wenn das nicht dieser eine Typ mitkriegt, ob der das nicht die auch Klappe wieder hält. Das ist auch wieder die Gefahr, aber das ist ja immer so eine Abwägung, ne? Was für ein Risiko geht sein und ob nicht andere, die es vielleicht tatsächlich mitbekommen haben, einfach sich denken sollen, ich halte mal schön die Klappe. Könnte sein, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch schon eine relativ verzweifelte Situation mittlerweile so. Also man tut jetzt auch nicht mehr nur Dinge, die irgendwie straight logisch, glaube ich, sind, sondern vieles ist auch, werden wir jetzt gleich noch kommen, emotional und irrational. Und also sie meldet sich zur Zwangsarbeit anstelle ihrer Schwester und so kommt es, dass sie im Winter 1940 mit eiskaltem Wasser Gestapo-Autos waschen muss und zitternd am ganzen Körper, wirklich mit blau gefrorenen Fingern, schmeißt sie irgendwann den Schwamm hin und weigert sich weiter zu putzen. Also stellt sich hin und sagt, nee, mach ich nicht. Und es kommt natürlich nicht besonders gut an und sie wird dann auch von einem Soldaten gepackt und wird zu dem örtlichen Gestapo-Chef dann vorgeführt und der sitzt an seinem Schreibtisch und schaut erst einmal gar nicht auf und Marla steht einfach da. Und in dem Moment, so schreibt sie es, hat die 13-Jährige mit ihrem Leben bereits abgeschlossen. Ja, so. Für sie ist Hauptsache, sie muss nicht mehr frieren, Hauptsache dieser ganze Scheiß hat ein Ende. Und sie ist sicher in dem Moment, dass sie in wenigen Augenblicken erschossen wird. Stattdessen lässt der Deutsche sie ihre Hände waschen, dann sein Bett machen, dann den Boden schrubben, dann die Stiefel wienern und am Ende fragt er sie, ist das deine Katze? Weil es hat sich tatsächlich unbemerkt von Marla ihre Katze mit hereingeschlichen. Und Marla sagt, ja, das ist meine Katze, das ist mein Schutzengel. Also ja, jiddisch für Engel, ne, so ist ihr Schutzengel. Und der Gestapo-Typ überlegt kurz und sagt dann, versprich mir, dass du das nie jemandem verraten wirst, was ich jetzt gleich tun werde. Und sie verspricht ihm das. Und dann drückt er ihr ein Laib Brot in die Hand und eine Tüte mit Süßigkeiten und schickt sie nach Hause. Katzenfreund. Scheint so. Wow. Ich habe jetzt echt gedacht, irgendwie, er schießt die Katze oder irgendwas ganz Schlimmes. Ja, ich hätte auch schlimmere Dinge erwartet. Und ich bin mir nicht, also ich muss vielleicht mal ein kurzer Einschub zur Quellenlage. Dieses Buch hat ein Nazi geschrieben. Nein, nein. Dieses Buch hat sie geschrieben, was natürlich jetzt auch davon zeugt, dass sie noch eine Weile leben wird. Ich glaube, wenn sie jetzt da erschossen worden wäre und dann wäre die Geschichte zu Ende. Es gibt ein Buch. Wäre das seltsam. Es gibt ein Buch quasi, das hat sie. Sie hat mehr oder weniger geschrieben. Ihre Kinder haben es dann irgendwie alles zusammengetragen und veröffentlicht, nachdem sie gestorben ist, glaube ich. Und also das heißt, sie hat eher so Notizen gemacht und die Kinder haben es in ein Buch zusammengefasst. So glaube ich, ja. Und es gibt drumherum jetzt nicht die Welt an Material, die diese Geschichte irgendwie Einmal mehr müssen wir der Überlieferung widerlegen. Also das ist ihre Perspektive und genau diese Sache mit der Katze, das Buch heißt auch Malers Katze. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, das ist ich will nicht sagen Bestseller, aber das ist dann schon eines der bekannteren Bücher. Ja, ja, ja. Und diese ganze Nummer mit der Katze, da können wir am Ende bitte nochmal, sprecht mich nochmal drauf an, da können wir nochmal drüber reden. Das könnte auch einfach so ein, es erzählt sich halt schön anhand dieser Katze. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr ich dieser Katzensache trauen kann. Genau, aber wir haben auf jeden Fall jemanden, der jetzt hier in dieser eiskalten Nazi-Maschinerie halt Mitleid zeigt. Also das, genau. Wie es ja wenige dass gab, sie irgendwie durch diese Zeit gekommen ist, das steht außer Frage, glaube ich. Und da gab es viele Menschen, die irgendwie mitgespielen mussten. Genau. Und dass sie an vielen Stellen Zufälle und glückliche Fügungen und sowas irgendwie. Und deswegen sitzen wir hier, den Blick von Jürgen Kraus entnehmen können. So. Die Deutschen treiben nun Juden aus dem ganzen Land in Malers Ghetto zusammen. Also jetzt nicht nur aus der Siedlung, sondern eben auch aus anderen Städten. Die sogenannte rassische Flurbereinigung ist in vollem Gange. Hieß das wirklich Flurbereinigung? Ja. Das ist ja absolut fantastisch. Das ist absolut grauenhaft. Aber also eine Flurbereinigung ist ja wirklich. Das klingt also, ja noch aufräumen Hausgang. Ja. Flurbereinigung ist ja. Ich weiß schon, was es ist, aber es klingt so nach, als würdest du die Bauklötze von deinem Sohn im Treppenhaus zusammenrollen. Begriff gefunden haben, das wundert mich ein wenig. Aber ich glaube, das ist doch genau der Punkt, dass es so entmenschlicht. Ja, das glaube ich auch, ja. Es ist sozusagen so wie ein, naja, wir verteilen hier den Acker neu, naja, dann machen wir hier mal. Und vor allem, kannst du dich noch an unsere Lektoren sonst immer erinnern, die uns immer aus unseren Artikeln Wörter rausgestrichen haben, weil es ist Nazi-Jargon, das darf man nicht sagen. Mir war nicht klar, dass tatsächlich Flurbereinigung auch so ein Wort dann vielleicht ist. Ja, bis vor 2 Sekunden auch nicht. Ja, aber da war immer der Klassiker, war immer Ausmerzen. Das durften wir nicht schreiben. Finde ich auch nach wie vor eigentlich ganz okay, diese Regelung zu sagen. Nee, Ausmerzen ist wirklich so hart negativ konnotiert. Bei anderen Sachen gehe ich nicht ganz so mit, aber naja, Flurbereinigung war mir auch neu. Also Juden, aber nicht nur Juden, sondern auch Polen werden jetzt hier zwangsumgesiedelt in der Zeit, ne? Um Platz auch für deutsche Familien dann zu machen, klar. Und bald wohnt die Familie Sora mit 30 Fremden unter einem Dach. Also so viel dann sie haben zwar ein Haus, ne, aber ja. Wird jetzt auch genutzt, möglichst effizient. Die einst prächtige Synagoge am Ort wird von den Nazis als Pferdestall missbraucht. Was glaube ich, so ein absichtlicher Diss nochmal ist. Natürlich. Ab 1942 gibt es dann eine Ausgangssperre. Also ich meine, das geht jetzt relativ lang so zu. Ne? Ich habe jetzt nicht alle Sachen, die jetzt in den 3 Jahren Besatzung hier irgendwie passiert sind, aber ihr könnt es euch als eine nicht sehr glückliche Zeit vorstellen. Ab 42 dann Ausgangssperre. Wer zwischen 18 und 8 Uhr draußen erwischt wird, fängt sich ohne Warnung eine Kugel ein. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob das für alle gilt oder ob das nur dann für das Ghetto und die Juden gilt. Da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher. Könnte auch sein, dass das für alle in dem besetzten Gebiet gilt. Weiß ich nicht genau. Eines Abends, Malers Schwester ist noch in Trauer um ihren jüngst erschossenen Verlobten, schmieden die 2 Schwestern einen Plan. Also Maler besucht mal wieder ihre Familie quasi und ihre große Schwester, die auch schon ja schwer angeschlagen ist. Aber und irgendwie die schlägt sich jetzt halt eben im Wald rum oder wo wohnt sie? Ja, die immer mal wieder so. Im Winter, das sind ja Jahre vergangen. Ja, jetzt, ja. Im Winter ist sie dann schon auch, sie schläft dann auch immer mal wieder daheim und so. Und ich meine, jetzt wenn da 30 mal, Leute sind, was. Da hat man jetzt nicht mehr so den Überblick. Ne? Da ist jetzt auch wieder ein bisschen, soll ich sagen? Alles ein bisschen unübersichtlicher, da ist es, glaube ich, kein so großes Risiko. Okay. Aber sie verbringt schon viel Zeit auch unterwegs und draußen und im Wald und das wird gleich jetzt noch mal eine Rolle spielen. Also, die 2 Schwestern schmieden jetzt einen Plan. Sie wollen wenigstens eine Entscheidung in ihrem Leben noch selbst treffen und deswegen haben sie vor, nach 18 Uhr rauszugehen, in den Garten einer von Nazis besetzten Villa in der Nachbarschaft zu schleichen und sich dort zu erkennen geben. Ja, und es ist im Grunde, es ist ein Selbstmordpakt. Ja, also das Leid soll ein Ende haben und sie wollen zumindest darüber bestimmen, wann und wie sie jetzt hier irgendwie abgehen. Und das finde ich total hart und abgeklärt. Ihre Eltern sind noch am Leben. Sie sind noch am Leben? Hä, das finde ich auch. Sie ist 15. Ein bisschen strange. Also es ist, ja. Aber das ist eher so die Emo-Phase gerade. Es ist aber halt auch, ja, du kannst es halt nicht vorstellen, was die durchmachen. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Also du kannst es lesen, du kannst dir versuchen, das auszumalen, aber du kannst dir das nicht vorstellen. Dennoch ungewöhnlich, weil wir haben ja jetzt schon ein, zwei Geschichten über Menschen in unserem Leben gehört. Und es dass ist ein ungewöhnlich. 15-Jähriger einfach mal so beschließt, dass er stirbt, so, das ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht so ungewöhnlich, dass es das sonst nicht gab in der Zeit. Naja, so. Aber ich finde es auch, ich finde es krass, für eine 15-Jährige so abgeklärt zu sein. Ja? Und sie schleicht sich tatsächlich mit ihrer Schwester an dem Abend aus dem Haus. Sie schleichen in diesen Garten, sie schleichen dahin zu dieser Villa und sie stapfen laut singend durch diesen Garten und entweder will man sie nicht wahrnehmen oder es ist keiner da. Sie gehen auf jeden Fall mit einem Brotleib nach Hause. Und Süßigkeiten, nein. Es sind auch irgendwie Soldaten in der Nähe, ja, aber entweder ignorieren sie die absichtlich oder sie haben gerade dafür. Sie keinen Bock auf hier Death by Nazi zu eskalieren, so, wenn es dann jetzt nicht ist, ist auch in Ordnung. Halb so. Enttäuscht. Aber ich glaube, halb froh auch, kehren sie wieder nach Hause zurück, beide. Im Ghetto wüten Krankheiten, doch die Familie Zora bleibt weitestgehend verschont. Nicht aber vor dem Hunger. Und Mala muss also nach wie vor immer auf ihre Streifzüge gehen, Essen sammeln, Essen erbetteln. Sie ist immer noch am Stück manchmal mehrere Tage unterwegs. Sie kommt dann nach einer mehrtägigen Tour nach Hause und die Großmutter ist tatsächlich zu schwach, um das Brot, das Mala mitbringt, zu kauen. Und für Suppe ist kein Wasser da und auch keine Einlage. Und tatsächlich das Ende vom Lied ist, dass die Großmutter einfach verhungert. So, obwohl sie Brot hätten zum Essen. Und um den Rest steht es auch nicht viel besser. Ja, alle sind kraftlos, sie schlafen die meiste Zeit. Alles ist eigentlich nur noch ein Kampf gegen den Tod. Und der Widerstand schrumpft aber mit jedem neuen Tag. Mhm. Nachts in ihren Träumen tötet Mala Nazis. Immer wieder. Sehr verständlich. Immer wieder treiben die Deutschen alle Juden zusammen und schüchtern sie ein. Also verprügeln sie, schicken sie zur Zwangsarbeit, sie lassen sie einmal mit zertrümmerten Grabsteinen vom jüdischen Friedhof Straßen pflastern. Also auch so ein Psychoaspekt halt auch, ne? Dann lassen sie Bretter von A nach B tragen und dann wieder von B nach A. Und also sie nehmen den Menschen alles ab, was sie besitzen sowieso und sie machen sich dann nicht mal die Mühe. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, gib mir all dein Hab und Gut, würdest du mir alles geben oder würdest du was verstecken? Ja, die würde ich schon alles geben. Ja, okay. Wenn dann jemand anders das sagen würde, würdest du was zurückbehalten? Ich würde schon was zurückbehalten. Und ein Bild von dir. Ja. Ach du liebe Zeit, auch der Blick dazu. Das Niveau hier. Der Blick dazu. Aber sie machen sich jetzt nicht mal die Mühe, nach diesen versteckten Wertsachen zu suchen, sondern sie nehmen dann einfach alle Männer mit und tauschen deren Leben gegen den versteckten Schmuck. Also, ja. Als Maler kurz vor Yom Kippur, das ist quasi der jüdische Jahreswechsel sozusagen, der Tag der Vergebung, sagt man auch dazu, glaube ich. Und auch da kommt sie wieder von so einer mehrtägigen Tour zurück und da stellt sie fest beim Nachhausegehen, dass ganz viele Soldaten unterwegs sind, die gerade in Richtung Tanogrod marschieren. Also, dass irgendwas ist anders, irgendwas braut sich da gerade zusammen. Und sie geht weiter und ihr begegnet auf dem Nachhauseweg dann einer ihrer Nachbarn, also ein Christ, also nicht aus dem Ghetto, sondern einer der christlichen Polen. Und ist aber einer, der ihnen freundlich gesonnen ist, also der auch sich vorher schon nicht an dieser Diskriminierung und diesem Antisemitismus beteiligt hat, sondern einer, der quasi da kein Problem mit hatte. Und der sagt ihr jetzt, er hat hier eine Nachricht von ihrer Schwester und er drückt ihr auch noch irgendwie eine Kanne mit Tee in die Hand und die letzten Habseligkeiten, die Malas Eltern noch irgendwie zurückgehalten und versteckt hatten. Und er erzählt ihr, dass gerade alle Juden aus dem Ghetto auf dem Marktplatz zusammengetrieben worden sind und zu Hause bei ihr ist jetzt quasi nur noch ihr Großvater, weil der zu schwach war, um zu laufen. Also alle anderen sind jetzt irgendwie zusammengetrieben. Und also wie aber gesagt, den haben sie nicht direkt erschossen, weil das wäre irgendwie auch der logisch, wenn sie jetzt alle anderen zusammen so also das, Kugel nicht wert. Genau. Okay. Und also wie gesagt, er drückt ja auch eine Nachricht von ihrer Schwester noch in die Hand und sie geht jetzt aber direkt zum Marktplatz, schleicht sich da irgendwie hin, ne, oder versucht sich halt quasi da so unter das Volk zu mischen, ne, sich nicht zu erkennen zu geben. Und sie erblickt auch ihre Schwester, von der sie dann quasi so heimlich das Zeichen kriegt. Aber das sind wir ja wieder, ne? Dann kann die ja gerade keinen Stern tragen. Naja, da trägt sie jetzt keinen Stern, genau. Ja, in dem Moment auf jeden Fall nicht. Klar, habe ich, glaube ich, sogar extra auch noch hier stehen, ja. Also ihre Schwester sieht sie dann in der Menge und bedeutet die halt, die soll verschwinden, ja. Also die soll sich hier vom Acker machen, weil es könnte ja auch sein, dass jemand anders quasi sie erkennt und absichtlich oder unabsichtlich irgendwie verrät. Und sie folgt dem natürlich, sie geht aber nochmal nach Hause zu ihrem Großvater, liest dann dort die Nachricht, die ihr der Nachbar von ihrer Schwester in die Hand gedrückt hat. Und da steht, dass die Deutschen versprochen haben, sie alle an einen anderen Ort zu bringen. Und das stimmt ja auch. Ja. Also, ist ja nicht mal verkehrt. Oh. Aber im Grunde ist es ein Abschiedsbrief, auch wenn es erstmal nicht so klingt wie einer. Mahler hält sich versteckt, ja, kümmert sich aber noch so für einige Tage um den Opa, muss ihn dann aber auch letztendlich zurücklassen, um sich nicht selbst unnötig in Gefahr zu bringen. Und sie ist fest entschlossen, sich auf eigene Faust draußen durchzuschlagen. Also sie und ihre Katze. Ab in den Wald. Welche Jahreszeit haben wir gerade? Das ist jetzt, glaube ich, Sommer, Herbst, irgendwie sowas, glaube ich. Aber nicht problematisch kalt so. Nee, jetzt noch nicht. Aber bald. Naja, aber bald. Es fängt dann an, nach einigen Tagen schlechteres Wetter zu. Also es fängt an zu regnen. Ja, und nach einiger Zeit fangen dann auch ihre Schuhe an zu zerbröseln. Und ja? die Katze folgt ihr. Die Katze folgt ihr. Weil so eine Katze hat ja eigentlich auch selten bis nie Bock, irgendwie dir zu folgen. So. Ja. Okay. Ja. Es ist ja die Frage, ob die Katze wirklich die ganze Zeit immer 3 Meter maximal von dir entfernt ist oder ob halt die Katze immer wieder zurück zu dir zurückkommt. Ja, die Katze hat auch ein gewisses Eigenleben mitunter und entfernt sich auch mal. Das ist mir auch schon aufgefallen. Was Mahler auch immer wieder betont, das habe ich jetzt nicht jedes Mal hier mitnotiert, hätte ich am Ende nochmal, aber kann ich auch gerne jetzt sagen, was Mahler immer wieder betont ist, sie wundert sich, dass sie die Katze nie essen oder trinken sieht. Sie muss sie auch nie füttern. Also die Katze ist sehr autonom. Aber sie ist auch immer irgendwie. Aber es ist jetzt so ein Studio Ghibli-Film und die Katze, es gibt auch nie Aufnahmen von der Katze und es ist eine Zauberkatze. So. Lasst uns bitte am Ende nochmal über die Katze sprechen. Wie gesagt, an der Katze habe ich so leise Zweifel mitunter. Ja, aber ich sag mal, bis jetzt nicht unrealistisch. Bis jetzt ist nicht schlimm. Dass auch so eine Katze irgendwie Bock hat, bei dir ein bisschen abzuhängen und dann ab und zu weggeht und frisst da irgendwo und was. Dann tötet eine Katze die Katze. Die Katze hat ihr jetzt ja unter Umständen einmal das Leben gerettet schon. Ne? Das ist ja jetzt schon mal mehr als so die normale. Wie oft hat deine Katze dir schon das Leben gerettet, Dominik? Ihre treuen Augen lassen mich jeden Tag. Okay. Was ich habe neulich eine super spannende Grafik auf Reddit gesehen. Wie viel Leben Katzen in unterschiedlichen Ländern in Europa haben? Ach, ich meine, echt? Sind es verschiedene? Ja, ja. Es sind 7, 9, 5. So. Das ist echt fantastisch. Das fand ich auch sehr spektakulär. Die habe ich schon Werbung gemacht für. Vor allem spektakulär war dann auch der Kommentarsthread drunter, wo sie dann so diskutiert haben. Und was passiert, wenn eine Katze mit 3 Leben über die Grenze von Deutschland nach Niederlande ist? Ja, oh, das ist gut. aber du musst ja auch überlegen, dass du. Es war die europäische nordafrikanische Schwalbe und so. Ja. Aber es ist ja auch auf der wievielten Wolke, Himmel, wie auch immer du bist, wenn du verliebt bist oder total happy. Ja, auch das. Aber Dominik, du wolltest was anderes. Der gestiefelte Kater Teil 2, da geht es nämlich darum, dass er in seinem 9. Leben ist. Und 8 schon verloren hat. Dann darf er nicht in manche Länder. Dürfte nicht in manche Länder, weil ich glaube, mehr als 9 ist selten. 9 war, glaube ich, Maximum. 7 ist auch relativ gängig. Also wenn ein Amerikaner ist, anscheinend 9. So. Bei uns auch 9, oder? Katze hat 9 Leben. Ich glaube, er ist 7. Bei uns ist 7. Mexikaner. Hey, das habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ihr habt vollkommen recht. Ja, ist krass. Habe ich das nicht sogar auf der 8. Rasse gepostet? Und in Deutschland bist du ja auch im 7. Himmel, nicht im 9. Aber jetzt sind die anderen im 9. Himmel in die Amerika. Ich glaube, Cloud Number 9 ist im 7. Himmel. Und das ist ja unfassbar. Cloud 9, das kann das sein. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also, wir waren bei Mahlers zerbröselnden Schuhen. Mhm. Sie marschiert tapfer auf Socken weiter, weiß aber, dass das nicht allzu lange gut gehen wird. Also in der Nacht ist sie meistens. Du musst dir deine Uff wirklich einsparen, weil das war kein Uff. So. Aber da kann man noch, das kann man sich noch vorstellen, da kann man andocken, ja. Deswegen ist das nachvollziehbar, an der Stelle uff zu sagen, ja. Wenn Nazis deine Eltern irgendwie auf dem Marktplatz zusammen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ich hatte aber einen Studienkollegen, der immer barfuß gelaufen ist, also für mich ist das tatsächlich ungewöhnlich, unvorstellbar. Ja, so. Ich habe auch eine ganze Zeit lang immer Sommer barfuß gelaufen, irgendwie im Studium mal 2 Semester lang, weil ich es lustig fand. Aber es ist ein Unterschied, A, ob du sagst, weil ich möchte und ob du dann halt irgendwie sagst, alles klar, hier fühlt sich jetzt doch mal Schuh an. Und ich kenne auch jemanden, der ist, ich glaube, 3 Jahre lang barfuß gelaufen. Aber da gewöhnst du dich auch erst A, langsam dran lebt der halt nicht komplett outdoor. Es gibt so eine komplette Bewegung an Leuten, irgendwie, die barfuß laufen. Es gibt einen Podcast dazu. Chapeau. Oder war das mit der Bewegung und den Füßen gar nicht beabsichtigt? Das war gar nicht beabsichtigt. Das aber hab trotzdem ich ja nicht, Chapeau. Das habe ich ja hier nicht stehen. Was wolltest du sagen? Wie steht ihr eigentlich zu Barfußschuhen? Habe ich in meinem Leben noch nie angehabt. Noch nie ausprobiert. Ist geil. Schaut bescheuert aus, aber ist geil. Funktioniert wahrscheinlich nicht mit Einlagen zusammen, ne? Nee. Ja, aber, also ist, ja, ich meine, die meisten werden dir sagen, das Gesündeste, was du machen kannst, ist Barfußlaufen. So. Aber das, wenn man es nicht gewohnt ist, ist das sehr, sehr anstrengend am Anfang. Ja, voll. Aber wo läufst du denn in Barfußschuhen herum? Da kannst du überall rumlaufen. Also ja, ist mir schon klar, aber meine Frage war, wo du damit herumläufst, weil ich habe dich noch nie in Barfußschuhen gesehen. Ich habe das, tatsächlich habe ich es in der letzten Saison komplett vergessen, dass ich die besitze, aber die 2 Jahre vorher habe ich das quasi immer, wenn es halbwegs, also wenn es warm genug ist, dass du keine Socken trägst quasi, dann habe ich die überall getragen. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Nur beim Autofahren, beim Autofahren geht es gerade noch, beim Motorradfahren ging es nicht. Ich verstehe nicht ein bisschen den Hate auf die. Das sagen ja viele Leute, die schauen unmöglich aus, wo ich mir auch denke, aber das tun A, auch andere Schuhe und B, scheiß doch drauf, ist doch egal. Ich habe heute mal wieder, ich möchte jetzt niemanden deswegen dissen, aber ich habe heute mal wieder Buffalos mit Plateau gesehen. Die mir auch lange nicht mehr begegnet. Ich habe keine Ahnung, wie die genau aussehen, aber hast du keine Ahnung? Also ich meine, ich habe mal welche besessen, aber das war halt in den 90ern. Da dachte man, alles wieder. Ich habe einfach ewig immer nur schwarze Handschuhe angezogen. So ganz klassische, irgendwie so Budapester Schnitt und so. Und jetzt halt irgendwie ganz viel Sportschuhe, weil ich halt irgendwie viel gehe und so. Aber. Buffalos. Ich hatte auch noch nie Doc Martens oder irgendwas anderes. Also, Barfußlaufen ist ja das eine. Mhm. Aber in Socken durch den Wald zu laufen, ist schon nochmal eine andere Nummer. Also, das. Vor allem halt auch plus, wenn du es nicht gewohnt bist. Auch das. Für die Nächte sucht sie sich immer möglichst gute Verstecke irgendwo im Dickicht und so, ne? Aber was man auch wissen muss, in der Zeit, das ist ja nicht so, dass die Nazis nicht durch den Wald gehen, sondern die suchen gezielt mit Todesschützen im Wald nach Leuten, die sich verstecken. Also es ist jetzt auch nicht so ganz, das verstecke ich mich halt im Wald, sondern es ist quasi ein konstantes. Und sie haben aus dem Land Bedrohungsszenario. Also das ist jetzt eine Sammelstelle, da sind immer noch viele Leute so. Auf der Flucht dort. Weil die meisten sind Land. Jetzt. Ja, aber. Meinst du? Oder also, im Wald oder in naja, das Ding ist, du hast ja gesagt, dass die meisten jetzt schon deportiert wurden. So, das habe ich. Das ist das, was ich rausgehört habe. So. Und dass jetzt wenige noch irgendwie zum Sterben in Häusern zurückgelassen wurden. So, das ist das, was ich verstanden habe. Also gibt es ja eigentlich keinen. Dann ist jetzt die Frage, werden jetzt die letzten Flüchtlinge noch aus den Wäldern zusammengetrieben? So? Auch, ja. Okay, genau. Aber dann ist ja irgendwann vorbei. Die werden ja jetzt nicht. Jahrlang noch weitere Flüchtlinge suchen. Naja. Okay, gut. Haben sonst nichts zu tun, ha? Ja. Wir haben 2 Fronten offen, haben wir sonst nichts zu tun. Ja. Ja, ich meine, das ist halt Teil der Besetzung. Wenn du halt da präsent bist und dann schaust du halt, dass da alles nach dem Recht geht, dass du halt da. Dem Rechten? Da habe ich später noch einen Witz für dich. Das du da halt einführst, ne? Also dann schaust du natürlich konstant, dass keiner gegen die Regeln verstößt, keiner nach 18 Uhr draußen ist, keiner sich im Wald versteckt und keiner irgendwie Juden im Dachboden hat. Okay. So, das ist nichts, was abgeschlossen ist, glaube ich. Mhm. Oder du beschließt dich halt, und das ist dann tatsächlich auch bei vielen Orten so, dass der Ort einfach zu klein ist, um da irgendwie jetzt Leute zu stationieren, sondern ziehst halt weiter, ja, und dann ist es halt da so. Aber brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht auf die Details von, wie so eine Besatzung funktioniert. Maler versteckt sich im Wald vor Todesschützen und nicht nur einmal ist tatsächlich so, dass sie ihr da auch jemand relativ nahe kommt und sie schreibt von einer Situation, wo er wirklich, sie hockt irgendwie im Dickicht und vor ihr steht einer oder er kommt quasi näher, er muss wohl irgendwas gehört haben und es trennt sie wirklich nur noch ein paar undurchsichtige Zweige, also die merkt es jetzt unmittelbar in ihrer Nähe. Und das ist auch schon wieder so eine Spitz-auf-Knapp-Situation. Und dann eilt ihr einmal mehr die Katze zur Seite, denn der Soldat wird von einer Katze angegriffen. Die springt dem Soldaten ins Gesicht. Und es gibt so eine kleine Faucherei und Rangelei und dann verschwindet die Katze in der Baumkrone. Und der Deutsche ist zwar wütend, verliert aber das Interesse an dem Versteck und zieht von dann. Aber ist das der Clou dieser Folge jetzt, diese Katze? Naja, es ist, ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Es ist der Clou in diesem Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Katze hier wirklich gab. Da. Ich bin mir nicht sicher. Aber es spielt jetzt auch keine Rolle, ob es die gab oder nicht. Ihr könnt auch diese ganz übertriebenen Situationen mit der Katze wegdenken. Es ist immer noch eine coole Geschichte. Okay. Die Bären und Pizza im Wald reichen nicht, um Marla dauerhaft zu sättigen. Sie muss immer wieder auch mal in eins der nahegelegenen Dörfer und sie legt sich dann immer eine Geschichte zurecht. Ja, also erzählt den Leuten halt irgendwas, ne, damit auch jetzt halt ihre eigentlich Landsleute, ne, aber die Polen, damit die nicht irgendwie skeptisch werden. Und es ist ja auch so, dass die Juden verpfeifen würden, ne, wenn die da jetzt irgendwo an der falschen Stelle mal klingelt oder klopft. Und tatsächlich klopft sie dann mal an einer Tür und dann macht die so eine 90-Jährige auf und die, bevor Marla da jetzt ihre Geschichte irgendwie runterbeten kann, begrüßt sie die gleich mit, ach, du bist doch meine Nichte, Marisia und so. Und sie merkt schon, okay, die Alte ist fast blind und kriegt es irgendwie gar nicht mehr so richtig zusammen. Und Marla denkt sich, ah, okay, bin ich halt die Nichte. Schwimm ich doch mal mit. Ja, hast du noch Schuhe zufällig? Ja, kriegt was zu essen, kriegt frische Kleider, kann ein paar Tage in einem warmen Bettchen schlafen. Katze darf duschen. Auch Schuhe. Was kannst du so alles machen? Kriegt tatsächlich auch Schuhe vom Tantchen geschenkt. Das ist echt eine der besten Szenen, ganz kurz bei Gestiefelte Karte Teil 2. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Aber er gibt dann irgendwann, er hat dann quasi vor etwas Angst, ich möchte nicht spoilern, und tut dann quasi seine Identität als Held begraben und tut sich dann freiwillig in eine völlig für ihn würdelose Begebung in so ein Katzenheim quasi begeben. Und am Anfang ist er halt noch da, dass er dann irgendwie stolz geschwellter Brust halt irgendwie im Stehen pinkelt, indem er auf dem Klosims steht. Und dann wird er dauernd mit Wasser abgesprüht und so weiter, bis er halt dann irgendwie all die Dinge tut, die 50.000 anderen Katzen auch tun da. Muss ich jetzt gerade dran denken. Also so viel zum Thema, was eigentlich Katzen machen. Ich stelle mir immer vor, was der gestiefelte Kater tun würde. Lecce bestellen. Ich überlege gerade, ob ich den ersten Teil, habe ich glaube ich auch nicht gesehen. Der erste ist nicht so gut. Aber man hat ein bisschen noch Hintergrund und der zweite ist wirklich absolut fantastisch. Das ist ein bisschen wie bei Kung Fu Panda. Da ist auch der erste in Ordnung und der zweite ist absolut fantastisch. Ich habe da den zweiten neulich gesehen, glaube ich. Mit dem V als Bösewicht. Ja, oder haben wir schon den dritten auch gesehen? Das kann auch gut sein. V? Ja. Ja, ja. Ist das nicht der dritte? Nein. Okay. Ja, ich krieg's gerade noch nicht mehr, aber einer von denen, der war wirklich sehr gut. Den fand ich auch, der hat mir gut gefallen. Okay, also, Marla schwimmt jetzt mit, bei dieser tut einfach so, als wäre sie ja die Nichte, kriegt Schuhe, sie sind zwar etwas klein, aber besser als keine. Aber es ist auch gefährlich, hier zu bleiben, ne? Schon allein, weil die Nachbarn das natürlich auch irgendwie dann ja mitkriegen, ne? Die machen es zwar dann wirklich proaktiv, dass die Tante und Marla zu den Nachbarn gehen und sagen, hier, das ist meine Nichte, die besucht mich gerade, braucht euch nicht wundern. Aber die sind natürlich jetzt nicht so blind wie die Alte und kommen ihr vielleicht auf die Schliche dann mit der Zeit. Ich weiß nicht, die Gefahr ist auf jeden Fall groß. Also zieht sie weiter. Und einmal auf der Landstraße begegnet ihr dann eine Kutsche und an den Zügen sitzt ein Ukrainer und in der Kutsche sitzt ein Deutscher, in Zivil, glaube ich. Und Marla fragt den Kutscher, ob sie nicht einfach mitfahren könnte. Also auch schon so relativ dreist und direkt, ne? Weil quasi wegrennen wäre auffällig. Frechheit siegt. Wegrennen wäre auffällig. Anzuquatschen ist auf jeden Fall unauffälliger. Und der Ukrainer fragt dann den Deutschen um Erlaubnis quasi und der sagt dann zähneknirschend auch irgendwie, ja, ist okay. Und sie fahren jetzt zusammen ins nächste Dorf und Marla steigt da aus der Kutsche aus und alle in dem Dorf denken, sie wäre jetzt mit diesem Ukrainer halt verwandt aus dieser Kutsche, ne, weil sie da aus der Kutsche aussteigt. Und die Polen haben Angst vor den Ukrainern. Warum? Ich weiß nicht, ob ich euch das so genau erklären kann. Auf Wikipedia steht, Zitat, dabei kam es zu teilweise eigenartigen Bündnissen, wobei einzelne Organisationen schließlich zeitlich parallel gegen alle, also gegen Russen, Polen und Deutsche vorgingen. Das ist so irgendwie, das ist total verworren, was da gerade, wer da wen, wer Menschen vor wem Angst komplex. Hat und wer, ja, okay. Also es ist wohl so, dass Polen Angst vor den Ukrainern haben und deswegen schenken sie jetzt Marla einen Haufen Lebensmittel, weil sie denken, die gehört irgendwie zu den Ukrainern. Aber Jürgen, ich glaube dir das einfach. Ja, ich glaube mir das auch. Die Tage und Wochen vergehen und Marla schlägt sich mit mehr und mehr Lügengeschichten durch, schläft im Wald, versteckt sich dann immer mal wieder auch in Heuhaufen oder in Scheunen irgendwo. Es bricht der Herbst an und sie muss sich langsam Gedanken machen über was Dauerhafteres, weil Winter draußen kannst vergessen. Aber erstmal muss sie ihre Katze suchen, denn die hat sich gerade unter dem Baum verkrochen. Und noch während sie sich sehr darüber wundert, weil das ein komisches Verhalten ist, krabbelt sie da so ein bisschen hinterher und dann hört sie Pferde rankaloppieren und dann versteckt sie sich ebenfalls unter dem Baum und wieder einmal rettet ihr das quasi das Leben sozusagen. Denn da galoppieren zwei Deutsche an und die lassen sich zufällig genau auf diesem Baum nieder, unter dem sie sich jetzt gerade hier verstecken. Und die hocken sich dahin und trinken und feiern und begutachten offensichtlich Beute, die sie irgendwem gerade abgenommen haben, wahrscheinlich irgendwelchen getöteten Juden. Und Marla liegt sehr, sehr lange unter diesem Baum und musste sehr lange über sich ergehen lassen. Und sie hat dann auch einen Krampf und es tut irgendwie höllisch weh. Aber irgendwann verschwinden die dann auch und sie lassen immerhin versehentlich eine Packung Kekse liegen, was dann ja so zumindest mal so eine kleine Entschädigung ist an der Stelle. Aber sie kann es gar nicht richtig genießen, denn schon bald hört sie Schüsse in der Ferne. Und sie geht dann da vorsichtig näher, klettert dann ein bisschen auf so einen Baum und aus so einer Baumkrone heraus beobachtet sie, was da vor sich geht. Und sie beobachtet, wie einige Partisanen tatsächlich eine Gruppe deutscher Soldaten eingekesselt und erschossen haben. Also Partisanen, ne, halt irgendwie Widerstandskämpfer sozusagen, ne, die da irgendwie zu den Waffen greifen und sich wehren. Und sie für sich beschließt, oh ja, das ist das, was ich machen will. Ich möchte zu diesen Partisanen, ich möchte mich denen anschließen. Und die sind mega verwundert, ja, dass ein 15- oder vielleicht 16-jähriges Mädchen hier draußen überhaupt so lange schon überlebt hat. Und sie nehmen sie aber trotzdem nicht mit. Denn die Partisanenparty sind als Deutsche verkleidet. Und Mahler spricht denen nicht gut genug Deutsch. Mhm. Also das würde quasi auffallen. Von daher wollen sie sie nicht dabei haben. Und ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich weiter alleine durchzuschlagen. Und das habe ich jetzt hier gar nicht stehen, aber ich meine, habe ich das wieder rausgelöscht? Ich meine, dass sie später auch genau diese Partisanen wieder sieht, wie sie es eben auch nicht geschafft haben. Mhm. Also war dann tatsächlich vielleicht auch ganz gut so, dass sie es alleine weiter versuchen muss. Also sie schlägt sich weiter alleine durch, sie heuert dann zeitweise bei einem Holzfäller an, darf sich da dann quasi im Garten verstecken, der ist komplett eingezäunt und da kann sie auf einem Strohsack schlafen, sich verstecken, dafür muss sie ihm halt ein bisschen beim Baumfällen zur Hand gehen. Aber also sie zirkuliert um die Gegend herum. Ja, sie zieht so jetzt nicht so ganz weit weg, ganz große Kreise, ja, aber schon von Ort zu Ort quasi. Okay, aber sie hat sich noch nicht weit von ihrer ursprünglichen Heimat wegbewegt. Nicht wesentlich. Okay. Und auch vor allem nicht zielgerichtet irgendwo hin. Vor allem gar nicht zielgerichtet, gar nicht. Ja. Also sie hat keine Idee, was sie denn, sie hat kein Ziel vor Augen, es geht nur darum zu überleben. Okay, ja. Yeah. Sie lebt wie eine Katze. Ja, ja. Und sie kann auch nicht lange bei diesem Holzfäller jetzt wieder bleiben. Ne? Das ist das Übliche, die Nachbarn, ja, es ist auffällig und sie ist eigentlich nie länger als 2 Tage irgendwo am selben Ort. Und von da aus läuft sie dann weiter und kommt dann in den Fluss und da sieht sie dann so Baumstämme den Fluss hinuntertreiben. Das hat man ja oft, macht man das ja um gehackte Bäume quasi, gefällte Bäume. Gefällte Bäume. Gehackte Bäume. Gehacktes Baum. Frisch gehacktes, quasi zu transportieren. Und sie springt dann drauf und schwimmt mit diesen Baumstämmen dann so ein Stück weit den Fluss hinab und entdeckt auch noch ein wahnsinniger Zufall. An einem dieser Stämme ist so irgendwie so ein Beutel angebracht und da sind irgendwie 200 Slotti drin. Also es ist wie in so einem Rollenspiel, wo du irgendwo dann draußen so eine Kiste findest und da ist Geld drin. Frogger. Wie viel sind 200 Slotti? Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Umgerechnet 5 Millionen Euro. Es reicht auch nicht wahnsinnig weit, aber es ist ein bisschen Kleingeld. Ja, und ich frage mich ein bisschen, ob das ich schicke dir dann das Geld runter, ich papp das hier dran und zack, oder ja, ob das verloren hat. Vielleicht. Oder? Ja, also dieses Baumflößen, das finde ich ein ganz faszinierendes Geschäft, so Flößen heißt man das, glaube ich. Ne? Und die sind dann irgendwie mit Ketten verbunden und treiben dann irgendwie dahin. Aber das finde ich ganz faszinierend. Okay. Ja, sie hat jetzt ein bisschen Kleingeld, aber sie meidet eigentlich größere Ortschaften, wo es auch Geschäfte gäbe. Das ist ihr eigentlich zu gefährlich, aber sie ist so eine abgebrühte Lügnerin inzwischen, dass sie einfach irgendwo an Bauernhöfen klopft und da den Leuten halt dann Lebensmittel abkauft. Ne? Und sie erzählt immer, sie ist Ukrainerin, sie hat jetzt gelernt, davor haben die Leute Angst, die sind dann immer recht schnell dabei, ihre Wünsche zu erfüllen und sie wieder loszuwerden. Völlig, völlig absurd. Falls da jemand Hintergrundinfos dazu hat, das würde mich sehr interessieren. Und sie kauft sich dann von einem dieser Bauern, also ein bisschen Geld ist es dann schon, weil sie kauft dann auch eine Armbanduhr und Schuhe. Armbanduhr? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Teil so ein bisschen Wertanlage sein sollte oder ob sie auch einfach das Bedürfnis hatte. Ja, wo kriegt sie den überhaupt her? Also das ist auch von so einem Bauern. Ja, also von seinem Bestand. So, okay, kauft jetzt, geht naja, jetzt in die Karstadt. Also, na gut, aber dass du Sachen jetzt veräußerst. Ich wollte gerade sagen, im besetzten Polen, das ist ganz gang und gäbe, glaube ich, Zeug irgendwie hin und her zu schieben. Ne? Und sie irrt ziemlich ziellos, gerade haben wir ja schon drüber geredet, sie irrt ziemlich ziellos umher. Du hast ja auch, wenn du eine vernünftig funktionierende Uhr hast, hast du ja gleichzeitig damit einen Kompass. Und, also so ein Stück weit zumindest. Ja, aber dass sie so ziellos unterwegs ist, bringt ihr das ja auch nicht viel. Kannst du mir das kurz erklären? Ja, ist doch dieses Ding, dass du, wenn du den Stundenzeiger Richtung Sonne hältst, dass du dann immer die gleiche Richtung kriegst. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Also ja, aber sie hat ja keinen Plan. Also es ist ja nicht dass sie weiß, ich gehe jetzt immer nach Norden und dann komme ich irgendwann dahin. Ja, ja, verstehe schon. Von daher, und sie kommt dann auch später darauf, dass sie die eigentlich gar nicht braucht, ja, und sie vercheckt sie dann, glaube ich, auch irgendwann wieder. Weil ich wollte gerade sagen, weil ich meine, die passende Uhrzeit zu haben, könnte ja auch noch praktisch sein. Gerade wenn du sowas wie mit dieser Ausgangssperre und sowas hast, aber wenn die nicht weit weg von Dörfern wobei ist, dann sie auch lernt, Glocken hören wobei sie auch lernt, quasi Sonnenuhr so weit zu lesen und dann auch das Wetter irgendwie einzuschätzen und so. Ich meine, gut, Sonnenuhr geht auch nur mit Sonne, okay, aber. Sie stellt fest, diese Armbanduhr bringt sie nicht so viel weiter, wie sie gedacht hätte, dass sie weiterbringt und sie verdeckt die dann, glaube ich, auch irgendwann wieder. Naja, also sie ist ziellos unterwegs. Das kann man, glaube ich, festhalten. Sie kann das Wetter gut einschätzen und sie schätzt, scheiße, Winter is coming. In den kälter werdenden Nächten schleicht sich Maler meist in fremde Scheunen, schläft dort irgendwo im Heu. Das ist riskant, aber sie hätte draußen einfach keine Chance. Und sie fühlt sich jetzt mittlerweile auch ziemlich einsam. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, glaube ich, drängt sie dann auch dazu, nochmal nach Hause zu gehen und, jetzt pass auf, Dominik, nochmal in ihrem Heimatdorf nach den Rechten zu sehen. Nach dem Rechten. Chapeau. Und nach dem Opa. Ja. Hey, machen wir das jetzt nicht immer? Ja, nee, so. Ich muss es schon richtig das gut finden. Ah, okay, nee, du kriegst jetzt das jedes Mal von mir, so, wenn ich das acknowledge, so. An einem verlassenen Bauernhof auf dem Weg dahin quasi deckt sie sich nochmal mit Lebensmitteln ein, also da sind noch, kann sie noch ein paar Hinterlassenschaften finden und kann sogar dann noch was in ein Paket schnüren, das sie dann quasi mit nach Hause bringt. Was aber insgesamt jetzt keine so geile Idee ist, denn am 1. November gibt es dort einen groß angelegten Genozidversuch, ein Pogrom, glaube ich, kann man sich was darunter vorstellen. Und Mala kann gerade noch ihrem Großvater lebewohl sagen, aber der ist eigentlich nicht mehr viel mehr als noch. Ich wundere mich, dass der überhaupt noch am Leben ist. So. Also, von dem ist nicht mehr viel übrig. Boah, also der ist auch ganz schön zäh. Der ist zäh. Wenn der immer noch lebt so. Sie besucht auch nochmal, also sie kann quasi bei der Gelegenheit auch nochmal kurz bei Onkel und Tante, die leben da noch, die kann sie da irgendwie nochmal kurz besuchen. Aber in der Nacht, die sie bei denen dann verbringt, stürmen plötzlich Soldaten ins Haus. Und ich habe das vorhin gar nicht so betont, ne? Aber ihre Eltern und ihre Schwester und so, ne, die sind da jetzt nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, schon verstanden. Glaube ich, klar geworden. Ich wundere, ehrlich gesagt, dass nur so viel von der Familie da ist. Ja, ich würde sagen, mit dieser. Gefühlt waren alle weg. Ja, ja. Das ist außer auch dem Opa, der zu schwach war. Es hieß immer dann, ja, sie haben da irgendwie alle zusammengetrieben, aber ich glaube, es waren nicht immer alle. So, es rutschen immer irgendwie welche durch oder es wird nicht immer so konsequent. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das nicht so konsequent gemacht wird. Manche geben sich vielleicht nicht zu erkennen oder es gibt dann wirklich auch mehrere Wellen, weil es zu viele sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann sie nochmal Onkel und Tante nochmal in deren Haus kurz besuchen, will da auch übernachten, aber in der Nacht stürmen dann Soldaten ins Haus. Und das ist wirklich hektisch, chaotisch und Malas Tante schreit ihr dann zu, ja, renn weg und so. Und sie kann tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Getümmel nutzen, um mit ihrer Katze dann durch den Hinterausgang zu flüchten und in die Scheune sich zu verstecken und da in dem Heuhaufen quasi. Und dann kommen die deutschen Soldaten mit den Eigentümern von dem Hof, also das war nicht das Haus von Onkel und Tante, sondern das war irgendwie auch, gehört eigentlich einem christlichen Ehepaar, glaube ich. Und sie kommen dann in diese Scheune und mit Mistgabeln und sie ahnen schon, da verstecken sich jetzt irgendwie Leute und entdecken Maler natürlich. Und wir wissen ja schon, sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Sie geht jetzt zu diesem Hausbesitzer, umarmt ihn und spricht ihn auf Polnisch an und fleht ihn auf Polnisch an, ihn nicht zu verraten. Und die Deutschen verstehen kein Polnisch. Und für die sieht es jetzt so aus, als würde es sich einfach um die Tochter von diesem Hofbesitzer handeln, ne? Die sich halt da aus irgendeinem Grund aus Angst vor den Deutschen, kann man ja auch mal erschrecken, ne? Und sich verstecken. Und tatsächlich, die sind so, die tun ihr diesen Gefallen. Also sie verpfeifen sie nicht und die Deutschen glauben diese Geschichte und so kommt sie hier einmal mehr sehr, sehr knapp mit dem Leben davon. Was sie später aber erfährt, ist, dass in der Scheune noch viele andere sich versteckt haben, die allesamt dann mitsamt der Scheune verbrannt worden sind. Mhm. Wow. Die haben einfach dann die Bude angezündet. Ja. Das ist tatsächlich bei The Northman, von dem Film habe ich euch immer erzählt, wo ich habe erzählt, dass ich eine Rezension geliked habe, wo drauf stand, I would not have thrived in Viking Times. Also ich wäre quasi nicht gut gewesen. The Northman. The Northman. Ja. Nicht North wie Norden, sondern Norse. Ja, genau. Ja. Und dann auf jeden Fall gibt es da auch eine Szene, wie sie einen, das ist glaube ich ein One-Take auch tatsächlich, wie die Wikinger ein Dorf überfallen und dann halt plündern und aber auch einfach alle, die sie nicht brauchen und dann einfach auch in ein Gebäude stecken und das halt so völlig nebenbei anzünden. wo ich mir denke, so, also das haben die Nazis auch nicht erfunden, die Menschheit hat sich schon wirklich einfach so krass arschlochmäßig verhalten. Ja. So. Ja. Schon immer. Ich glaube, wir können uns groß einigen, so auch die ganzen Geschichten, die wir in einem Podcast haben, es gibt einfach unglaublich viele Arschlöcher in der Geschichte. Ja. Wo ich mir denke, so, also, warum, also, wie und warum so? Weshalb, wie kommt man auf die Idee, also dass man Leute verbrennen Ich glaube, es ist möchte, schon ein, so. Es ist, glaube ich, schon ein Phänomen unserer Zeit, dass wir einfach in so einem Wohlstand und so einem Luxus groß geworden sind und leben, dass das so völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. Ja. Ne? Dass man, aber das ist in diesem Film tatsächlich, der ja wirklich hier noch im, was weiß ich, 8. Jahrhundert spielt und die Zeit wirklich hart ist und das Leben ist hart und bla bla. Das ist auch kein großes Ding. Also die machen das so wirklich so nebenbei. Ja. Es ist halt so, der Abschluss macht man halt so jetzt und dann schauen wir weiter. Und am besten tut man nebenbei schon mal das Essen anfangen. So, weil es riecht eh so lecker nach gebratenem Fleisch. So, also weißt du? Ja. Und wir denken so, what the fuck? Ja, also da frage ich mich auch. Ich meine, so werden die Wikinger werden ja immer so porträtiert, ne? Ja. Also die so blutlüstern und völlig brutal. Und ich habe ja mal eine Weile auch Vikings irgendwie mal reingeguckt, weil mir das immer wieder empfohlen wurde. Großartige Haare der Hauptdarstellerin. Großartige Haare. Die Blonde. Die Blonde. Die hatte immer Zöpfe, oder? Egal. Ja, das war tatsächlich auch mal 2 Staffeln unterhaltsam, aber irgendwann wurde es einfach echt, es ging nur noch drum. Das ist wie Walking Dead, wie einfach immer noch katastrophalere Dinge passieren. So. Ja, genau. Und es wurde immer unsinniger auch so. Ne? Und das hat mich irgendwann dann echt einfach, der stumpfte dann ab mit der Zeit auch. Ne? Ja. So, dann denkst du dir, okay, jetzt haben sie den irgendwie wieder hier verbrannt oder gehäutet oder was auch immer die mit denen machen. Den Adler, das fand ich noch halbwegs brutal. Den Blutadler, glaube ich, haben sie es genannt. Wenn sie ihm die Achtung, kurz weghören, die da empfindlich sind, den Brustkorb, glaube ich, aufbrechen und die Rippen so rausstellen. Und irgendwie, das ist dann der Blutadler. Das ist die ganz ehrenvolle Art. Haben wir ja auch mit unserem Nürnberger Folterer und dergleichen hier irgendwie 4 Teilen und dergleichen. Das ist ja, also früher war es halt Leben auch noch härter. Also unser Eins verträgt ja auch nichts mehr, muss man mal ehrlich sagen. So, nicht als allererstes. Gestern hast du wieder beim Film gemeint. Ich muss mittlerweile auch bei den dümmsten Sachen irgendwie mit mir ringen und schlucken und so, bei so ganz cheesy. Ich habe gestern einen. Bei so ganz cheesy Kram in irgendwelchen Filmen. Einen preisgekrönten Film angeschaut, der Ex-Freund von Phoebe Bridgers, der größten Fox-Sängerin der Gegenwart, ist für einen Oscar nominiert worden für den Film, der heißt After Sun. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass ein junger Vater mit seinem 11-jährigen Kind in Urlaub fährt. So, das ist auch ein sehr melancholischer Film. After Sun mit O oder mit U? After der Sonne, so okay. Sun, also nicht so Sohn, so, ja. Und der ist wirklich sehr gut, aber der ist auch ganz schön traurig. Das klingt so wie After Sun, also er fährt mit dem in den Urlaub und ohne den Sohn wieder heim. Genau, aber es ist eine Tochter. Egal. Apropos Oscars, muss man sich den... Du bist eingeladen worden. Nein. Bestes Drehbuch, muss man Jürgen sich, Kraus, muss man Folge 76. Muss man sich diesen Netflix-Film, der da so abgeräumt, muss man sich den anschauen? Lohnt sich das oder ist das zu anstrengend? Everywhere, All at Once. Der ist nicht auf Netflix, du verwechselst gerade 2 Dinge. Ja? Also Sekunde, bitte nichts über diesen Film spoilern. Ich möchte ihn sehen, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Also okay, Everything, Everywhere, All at Once, war das nicht der hat den Oscar gewonnen als bester Film, der ist aber nicht auf Netflix. Der ist absolut fantastisch. War das nicht den die Netflix-Produktion? Nein, den müsst ihr wirklich unbedingt sehen. Ja. Der ist genauso gut und noch besser. Der steht bei mir ganz weit oben auf wirklich. Der ich verrate nichts weiter. Was du im Kopf hast, ist im Westen nichts Neues. Die Serie? Den oder Kriegsfilm. Den will ich nicht. Aber haben sie den nicht als Serie gemacht? Nein, oder als das ist ein Film. Okay, als Film gemacht. Ja. Okay. Der interessiert mich nicht. Und der ist eine Netflix-Produktion. Netflix, genau. Ah ja, okay, das war okay. Stimmt. Das war die deutsche Produktion, der erste deutsche Film, der irgendwie einen Oscar für, was weiß ich, nominiert war. Für den besten Film überhaupt und so. Ja, okay. Ich habe die Tage erfahren, dass Maximilian Schell einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat, der deutsche Schauspieler. Verrückt. Hätte ich dir das gewusst, dass ein deutscher Mann bester Schauspieler war? Für das Urteil von Nürnberg tatsächlich, den ich auch noch nicht gesehen habe. Den muss ich mal gucken jetzt. Aber gut, bitte fahren Sie fort. Mala kann also einmal mehr entfliehen, indem sie so tut, als wäre sie ein christliches polnisches Mädchen. Und jetzt steht sie da, mal wieder ohne Schuhe und ich glaube im Nachthemd. Und wie so oft geht sie sehr offensiv damit um. Also sie läuft dann quasi über den Acker und fängt an, Kieselsteine zu sammeln und seelenruhig damit zu spielen, sodass sie halt einfach ein bisschen verwirrt wirkt quasi. Also dass sie, wie man sie jetzt hier im Nachthemd, würde sie per se schon ein bisschen auffallen. Aber sie macht jetzt einfach da quasi eine Show draus und kann sich so langsam an den Nazis vorbei in Richtung Wald vorspielen. Und keiner nimmt wirklich Notiz von ihr. Ne? Also die denken sich alle, okay, die hat einfach jetzt hier ein bisschen an der Waffe und keiner kümmert sich um sie. Okay. Und so kommt sie tatsächlich jetzt wieder dann davon und kann sich im Wald verstecken, während die Deutschen ihre Heimatstadt umzingen und wirklich den Rest an Jüdinnen und Juden, die noch da sind, jung wie alt, aus den Häusern treiben. Unterwegs im Wald begegnet sie immer wieder oft meist jungen Männern. Also das sind so die am ersten halt auch auf eigene Faust versucht haben, sich irgendwo im Wald durchzuschlagen und das sich da halt von den Deutschen verstecken. Und die bieten ja oft an, dass sie sich halt zusammentun, ne? Dass sie sich ihnen irgendwie anschließt. Und jedes Mal wägt sie ihre Chancen ab und kommt aber zu dem Schluss, nee, danke, ich komme, glaube ich, alleine ganz gut klar. Und fast jedes Mal bekommt sie da mit, wie dann die Begleiter oder die beinahe Begleiter dann irgendwie erschossen werden. So, ne? Aber kurz danach. Ich antizipiere jetzt mal einen Schnaufer von Philipp. Wann kommt der Moment, wo sie sexuell belästigt wird? Das ist auch so ein Punkt, an dem ich mir wirklich nicht sicher bin, ob sie komplett die Wahrheit erzählt. Weil ich meine, mit 15 Jahren, spätestens mit 16, ist sie ja dann schon eine junge Frau und du kannst mir nicht erzählen, dass sie da nicht Übergriffe erlebt hat. Ich habe bei jeder Stelle, wo es genau so anfing mit, ja, und dann traf sie im Wald einen jungen Mann so ungefähr. Ich habe immer darauf gewartet, dass das passiert. Ich habe schon in dem Büro von diesem Gestapo-Chef beim Autowaschen, habe ich schon damit gerechnet. Ich habe jetzt auch gedacht so, weißt du, er zwingt sie, die Bettwäsche zu wechseln und dann, ja. Aber bei der Gelegenheit kannst du gleich da bleiben. Es ist, in dem ganzen Buch ist nicht einmal die Rede davon. Okay. Spoiler. Ich kann mir tatsächlich aber auch vorstellen, wenn du so auf der Flucht bist und dich im Wald versteckst, dass du einfach unsexy schmutzig bist. Naja, einerseits, naja. Das glaube ich, hält dann nicht unbedingt jemanden. Ja, das hat die Historie eben auch gezeigt. Ja, aber anders, dass du vielleicht gar nicht die Energie hast, irgendwie an sowas dann primär zu denken, als jemand, der flieht. Das ist tatsächlich, also es gibt eine deutsch-tschechische Produktion, die tatsächlich hochgradig besetzt war mit Rachel Weisz und habe ich gerade vergessen, Jude Law und Ed Harris. Die heißt Enemy Duel at the Gates oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und da gibt es eine Sexszene zwischen Jude Law. Haben wir den nicht schon den mal? Den haben wir im Kino irgendwo. Nee, den haben wir mal besprochen, als es um Duelle oder Scharfschützen oder irgendwas ging. Ja. Genau. So, genau, ein Scharfschütz-Duell-Film. Ja. So. Und die Rachel Weisz und der Jude Law haben Sex mitten in anderen, also in einem riesen Raum mit lauter anderen Leuten, wo wirklich irgendwie 20 Leute das mitkriegen und alle total dreckig sind, aber halt, keine Ahnung, es gibt halt nichts. Alle total dreckig sind. You know. Ja. Also was mut dat mut? Auch das hat, glaube ich, die Geschichte gezeigt, dass Schmutz und Dreck. Horniness findet einen Weg. Ja. Also ich hätte es tatsächlich auch erwartet und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob sie da einfach auch was verschweigt vielleicht. So irgendwie, weil sie das nicht nochmal, keine Ahnung, oder sie hat es nicht aufgeschrieben oder ihre Kinder haben sich entschieden, das nicht im Buch zu veröffentlichen. Oder symbolisiert ihre Katze, die sie jede Zeit bei sich hat, vielleicht ihre Sexualität? Ich habe jetzt überlegt, das ist jetzt zu flach, da einen Muschiwitz zu machen. Also nee, Dominik, das finde ich jetzt nicht gut. An Chapeau. Was ist das Gegenteil von Chapeau? Also, ja, sie ist alleine unterwegs und es ist gut so. Also die meisten, die in dem Wald unterwegs sind, alleine schaffen es nicht. Aber sie fährt eigentlich bisher ganz gut. Und es begegnen natürlich auch noch irgendwie andere Dinge, die irgendwie relativ schlimm sind. Also sie kommt an dem Haus vorbei, an dem sie ein kleines Mädchen schluchzen hört. Und sie schaut nach und sie kann die Eltern dieses Mädchens nirgends finden. Das ist da allein in diesem Haus. Oh, und es tut mir leid. Ja, also das ist wirklich, da ist es angebracht, Philipp. Ihr zerreißt fast das Herz, aber sie kann dem Kind nicht helfen. Also sie kann nichts für dieses Kind tun. Ich habe da immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir denke, ja, ich weiß. Also der Philipp, der kann da wirklich noch mitleiden, aber ich bin da so abgestumpft. Ich finde es super witzig, dass du Papa bist und ich noch nicht. Das ist wirklich so. Ja, vor allen Dingen, aber ich bin bei Filmen super sensibel. So, das ist ja auch das, was ich schon mal erzählt habe, dass meine Tochter da irgendwie immer super unsensibel ist bei irgendwelchen Disney-Filmen. So, aber wenn mir das jemand erzählt, schockt mich gar nichts mehr. Also wirklich, ich wüsste gar nicht, also seitdem, bei dem Leichenheirater hier, das fand ich einfach super widerlich, aber menschliche Abgründe, glaube ich, kannst du mir nichts mehr erzählen, wo ich mir denke, ja, Nein, das ist ja auch kein, das ist ja kein menschlicher Abgrund an der, an dem Moment. Ja, doch, weil die Nazis ihre Eltern getötet haben. Ja, will. Aber das ist ja das eine Traurige, aber das Traurigste dran ist, dass Mahler da vorbeikommt und eigentlich, also du kannst dir gar nicht vorstellen, dass du in eine Situation kommst, wo du so einem Kind nicht helfen würdest. Genau das. Sie lässt ein weinendes Kind alleine zurück im sicheren Wissen, dass das der Tod für dieses Kind ist. Ja, lustige Folge heute, ich sehe schon. Aber sie kann auch nichts tun. Also sie kann ihm nicht, egal was sie tut, sie kann nichts tun, um dieses Kind zu retten, weil mit dem Kind würde sie nicht unbemerkt durch den Wald kommen. Also sie kann nichts tun. Und das macht sie schon auch. Das macht ihr, glaube ich, schon auch zu schaffen. Das macht betroffen. Also Dominik, müsst ihr mir glauben, in seinem Grinsen erkenne ich Betroffenheit. Ich finde, es ist ja nicht witzig. Deswegen habe ich ja vorhin eingeworfen. Ja. So. Wie wir jetzt damit umgehen, weil natürlich ist das furchtbar, natürlich ist das schrecklich. So. Der Philipp denkt sich, scheiße, wie komme ich hier aus dieser Nummer wieder raus? Naja. Nee, also bei mir ist es halt ein, für mich funktioniert in Sachen, weil man es jetzt so Narration, anders. Nee, so Narration und Filme und Anrühren und sowas. Also so diese klassischen Pixar-Filme und sowas, die rühren mich schon immer sehr an. Sonst viele Filme, ich sag mal, schwierig. Und was mich nicht besonders schockt, ist so, ich sag mal, so Horror und Ähnliches, das lässt mich relativ kalt. Ich finde auch das Genre an sich, keine Ahnung, das gibt mir nichts. Also der Film, der mich, glaube ich, auch am meisten berührt hat, war About Schmidt. Wirklich? Ja. Ja. Mit Jack Nicholson, wo er einfach nur alt ist. Ja. Okay, krass, weiß. Das war ein trauriger Ausblick aufs Altwerden. Ich weiß nicht, dass du damals gesagt hast, aber echt, das hatte ich so deprimiert, dass man, okay, krass. Nee, Entschuldige, du warst noch nicht fertig. Ich weiß schon, das ist jetzt irgendwie weird, sowas zu vergleichen, aber so die ersten 10 Minuten von oben. Ja, die sind aber schon traurig. Holy moly. Ja. Ich wüsste jetzt schon, wenn ich die wieder angucke. Aber bist du, geht's dahin so? Ja. Okay. Ja. Der Rest vom Film finde ich nicht immer besonders gut. Aber ich habe es ja schon mal erzählt, so, aber Arrival habe ich ja Rotz im Wasser geheult am Schluss und habe ein zweites Mal angeguckt, so therapeutisch, und habe dann noch viel mehr geweint. Ja. Aber ich muss sagen, Narration und Theater catcht mich noch viel mehr. Nee, also weißt da du, ist meine Fantasie nicht ausgeprägt. Und jetzt, so. Ja, ich glaube, für mich ist es genau andersrum. Bei einem Film ist mir zu viel dann vielleicht vorgegeben in dem Moment. Ja. Bei Theater, auch gern, wenn es total abstrakt wird oder sowas, oder irgendwie nicht alles total plastisch dargestellt wird, irgendwie macht mein in meinem Kopf sozusagen mal ich mir das selber noch gar zu Ende und es ist immer größer, als jeder Film es darstellen könnte. Hat euch schon mal ein Videospiel zu solchen Gefühlsausbrüchen bewegt? Ja, voll. Welches? Pizza Connection. To the Moon. To the Moon? To the Moon. To the Moon? To the Moon, sagt mir nichts. So ein kleines Indie-Spiel, wo man, ich blicke gerade, also so ein bisschen so ein Reflektieren aus dem Jenseits oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau. Ich möchte es nicht spoilern. Oder soll ich jetzt spoilern? Das kannst du, glaube ich, spoilern. Okay, also für alle, die jetzt nicht Bock haben, To the Moon gespoilert zu bekommen, ich würde sagen, also es ist ein, Sekunde, ich mache erst einen spoilerfreien Teil und dann kommt eine Kapitelmarke, könnt ihr springen. In 3 Stunden? Ja, es ist einfach so ein bisschen, sieht ein bisschen so aus wie Zelda oder halt so SNES-Spiele von Optik her. Wie so japanische Spiele. Und es ist halt so ein narratives Spiel. So der spielerische Bestandteil ist nicht groß, sondern man bewegt sich eher durch die Welt und redet mit Leuten. Achtung, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Du findest halt irgendwann raus, warum eine Person, ich überlege gerade, genau, du bist für eine Firma unterwegs und du kannst sozusagen Leuten nochmal ihren letzten Wunsch erfüllen, aber sozusagen du erfüllst nicht ihren Wunsch, indem du ihn wahr werden lässt, sondern du veränderst ihre Erinnerungen, sodass sie die Sache, die sie im Leben unbedingt wollten, erreichen. Mhm. Und dafür musst du halt in die Vergangenheit von den Leuten, sozusagen du gehst dann in deren Träume oder deren Vergangenheit. Dass sie die erreichen oder dass sie dachten, dass sie die erreichen? Letzteres. Okay. Also so denk, du erlebst halt in deinem letzten Moment, in dem du lebst, so deinen perfekten Moment im Leben. Das war tatsächlich sehr tränendrüsig. Genau. So. Und halt, du denkst die ganze Zeit so, was stimmt denn nicht? Und irgendwie, warum irgendwie komme ich denn nicht an die Person ran? Da ist immer irgendwas blockiert und am Schluss kriegst du halt einfach mit, dass er halt einfach einen Zwillingsbruder hatte, weil du halt denkst, und dann kommst du an, oh, deswegen hat er dir ein Stockbett, oh, und dann siehst du halt am Schluss noch, also du siehst es auch nur so offscreen, so ganz verfremdet, dass halt dessen Bruder irgendwie beim Spielen irgendwie vor ein Auto rennt. Mhm. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen die große Conclusio. Und das war dann schon ein Moment, wo ich gedacht habe, so ein Und wo kommt jetzt da Bitcoin ins Spiel? Wieso Bitcoin? To the Moon ist doch das was immer die Bitcoiner rufen. Ja, das, was ich tatsächlich gerne mal spielen würde, und ich weiß, was deine Antwort ist gleich, ist Spiritfarer. Kennt ihr das? Das hat der Martin und die Stöffi haben das gespielt mal, Freunde von mir. Der Name ist das. Das ist quasi auch sehr, sehr schöner grafischer Stil. Und das ist ein Spiel, wo du quasi den Charon, denjenigen, der die Seelen quasi ins Jenseits chauffiert, den löst du quasi ab. So, also am Anfang vom Spiel, und dann bist du so ein junges Mädel und alles auch ganz bunt und so. Und dann hast du quasi immer halt so Fabeltiere, also ein Hirsch oder dergleichen. Und du musst die quasi begleiten dann, dass die auch nochmal letzte Aufgaben erledigen und dass die quasi bereit werden, dass sie quasi ins Jenseits gehen. Und dann hast du, also aber ein Aufbaustrategiespiel. Also du bist da auf diesem Boot und kannst dieses Boot ausbauen und so, und du säufst dann halt immer irgendwelche, löst dann halt irgendwelche kleinen Quests und so. Ist allgemein ein sehr ruhiges, schönes, visuell sehr, sehr ansprechendes Spiel so, aber halt auch am Ende des Tages geht es halt darum, dass du ihnen hilfst, glücklich zu sterben so. Ja. Genau, und dann drückst du nochmal und dann lösen sie sich halt in Luft aus so. Aber sterben die oder sind die sozusagen auf der Reise ins Jenseits? Die sind eigentlich schon tot und du, und du bringst sie quasi dann noch. Ich glaube, dass du Spec Ops The Line meinst. Ah, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gedacht. Ja. Aber das hatte, ja, das hatte einen Moment, das wurde ihm oft als so, ja, das ist jetzt hier so mit irgendwie Anlauf irgendwie und extra, wie soll ich sagen, ganz platt eingebaut. Aber das fand ich tatsächlich einen Moment, der mich gepackt hat. Das stimmt. Mir ist aber wirklich jetzt kein Beispiel mehr eingefallen. Walking Dead. Telltale, erste Staffel. Auch dann hier ein bisschen überlegt. Oh, Standardantwort. Ja. Die habe ich auch gespielt. Wo ich aber wirklich emotional dabei war, war Max Payne. Am Anfang. Also ich meine, irgendwann bei Teil 2, Teil 3, irgendwann dann nicht mehr. Aber Max Payne hat mich irgendwie, und das ist vielleicht auch ein bisschen klischeemäßig, aber ich fand dessen innere Zerrissenheit, da habe ich irgendwie angedockt. Das hat mich irgendwie. Die war mir immer wegen zu groß gefühlt für mich. Ja, das wurde auch immer so mit ultra viel Pathos vorgetragen dann immer, ne? Der hatte dann immer so einen inneren Monolog geführt und so, aber das hat's natürlich auch. In der Phase deines Lebens hast du dich angesprochen. Na, das hat's natürlich auch transportiert, ja. Bei anderen Spielen ist ja dieses, das wird dir oft, du musstest dir das selber erschließen, dann, indem du Texte liest oder. Ja, gerade. Ja, und für die Zeit, in der es rausgekommen ist, habe ich das Gefühl, da war das jetzt noch nicht so reich gesät. Fühlt. Ja, und Max Payne hat natürlich auch viel dann mit diesem stumpfen Geballer dann auch da wieder drüber weggewischt. Und ich finde auch ehrlich gesagt, es gibt ja dann diesen berüchtigten Level, wo du dann im Nichts herumläufst, auf so einem riesigen, wie so eine Art Schwebebalken-Level, wo du so im Nichts so einen Weg finden musst und du hörst die ganze Zeit Babygeschrei. Nee, das sind immer so, das sind immer so Flure, wo du dann immer dann. Ja, du kannst immer runterfallen, links und rechts. Deswegen hat es alles so genervt, hätte ich gedacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das kam, glaube ich, die Stelle kam mehrmals und ich meine, ich habe da jetzt so Hotelgänge irgendwie, wo du immer nicht weißt, wo du abbiegen. Auch, ja, das kann sein, dass das wechselt zwischendurch, ja. Egal, aber das war ein bisschen nervig. Das war ein bisschen das arg viel. Weil damals auch das Thema mit Surround Sound und so nicht wirklich irgendwie verbreitet war. Du musstest immer horchen, aus welcher Richtung kommt das. Und das war irgendwie nicht ganz easy. Ja, das hat noch nicht so gut Horch, Jürgen, Horch. Ja, das hatte spielerisch. Aber was meintest du denn? Mir ist nichts eingefallen quasi. Und dann ist mir wirklich nur jetzt so eingefallen, dass mich Max Payne damals wirklich angesprochen hat, aber jetzt nicht so, dass ich da saß und geflennt habe, sondern dass mich aber dieser Charakter irgendwie, wie soll ich sagen, der war so gezeichnet und so präsentiert, dass ich da irgendwie mitgelitten habe. Wir haben jetzt so gute Erfahrung mit Aufrufen mitten in der Folge. Oh ja. Ich rufe hiermit offiziell auf. Und ich glaube, aber emotionale das ist gar Erfahrungen. Nicht, genau. Ich glaube, schön, dass du Spec Ops noch gesagt hast, weil ich glaube nämlich, dass ich solche Erfahrungen schon hatte, aber ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Von daher, wenn ich solche Erfahrungen habe, schreibt es mir bitte. Weißt du, woran ich die Tage gedacht habe? An den Dennis, und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, der dann Screenshots im MS Paint gemacht hat, weil es hat die Tage jemand auf Arbeit was mit MS Paint gemalt. Und das ist seit 10 Jahren, habe ich, glaube ich, MS Paint nicht mal mehr offen gehabt. So. Ich sehr geflasht. Es ist auch nicht mehr dasselbe. Es gibt doch jetzt dieses Paint 3D. Ja, das ist jetzt ganz anders. Aber es gibt eh MS Paint. Ja, zurück zu deinem Aufruf. Das war der ganze Aufruf. Was war der Aufruf? Hier emotional Emotionen in Entertainment bitte an uns schicken. Also das heißt Filme, Games, Filme und auch Musik gerne wär Musik. Wäre auch geil. Musik wäre, also Musik, wenn jemand mehr. Ja, ja, Musik was? Geht bei mir easy. Bei mir nicht. Das Decemberist zum Beispiel. Ja. Du hast tatsächlich recht, aber das ist genau deswegen mag ich es, glaube ich, auch so gerne. Ich finde, nee, Musik. Also ja, das macht so einen kurzen inneren Moment so irgendwie Stimmung, aber habe ich jemals die Anekdote erzählt, wie meine Schwester in Dauerschleife Seasons in the Sun gehört hat? We had joy, we had fun, we had Seasons in the Sun. Unwissend, nicht der englischen Sprache fähig. Und das ist ein typischer Fall von, sie fand halt die Melodie super schön, habe ich hier mal real life den Text übersetzt, fand sie nicht mehr so schön. Ja, aber das ist doch der Klassiker. In Deutschland wird doch auch... Dass jemand weiß, dass er stirbt und quasi so ein bisschen sein Leben reflektiert, aber sich eigentlich von seinen Liebsten verabschiedet. Ja. Oh, okay. Habe ich auch noch nicht ganz... Habe ich dir jetzt auch versaut, ne? I mean, it's hard to die. Kommt oder einfach, I don't like Mondays, wo es einfach um Amoklauf geht. Ja, so. Und der läuft halt im Deutschen. Ja. Hier, das lustige Radio am Montagmorgen. Ja. Wir mögen alle Montage nicht, gell? Hop, hop. Deswegen hören wir jetzt I don't like Monday. Da geht es einfach um Schulmassaker, um real existiert. Also um eins, das echt passiert ist. Wo du auch denkst, so ein Wort... Vielleicht sollte ich mich ausgiebiger mit diesen Musikdingen beschäftigen. Nein, also das ist aber wirklich etwas, was mich wahnsinnig macht. Das macht mich auch. Wahnsinnig. Weil ich Songtexte wenn ich mich so nicht liebe. Mit okay. Und hey, ich habe gar nichts gegen stupide Songtexte oder gegen doofe Texte, alles fein. Aber versteh wenigstens, was es ist, was du da spielst. Aber Radiosender, also die allermeisten gehen komplett nur nach Melodie. Ja, ja. Also 100% wirklich. Und dieses I don't like Mondays ist wirklich, also wenn den Text diejenigen, die es hören, verstehen würden, wird das niemand hören wollen am Montagmorgen. Ja, aber ja, vor allem, wenn die kennen ja auch ihre Zielgruppe. Ja. Also ich meine, nicht zu. Sie wissen, genau was sie tun so. Oder ich sag bloß. Ja, ich überlege, geht es nicht um Sunny eigentlich auch um jemand, der gestorben ist? Ja. Egal. Ja, aber. Gibt es mehr Beispiele? Ja. Ja, aber ist das was euch emotional irgendwie beschäftigt, dann so ein Song? Ja. Also bei mir Antwort ja. Wenn ich mich mit dem Text beschäftigt habe. Will ich den in einer bestimmten Stimmung. Und zufällig Montagmorgen im Stau. Ja, das ist der Punkt sozusagen. Ich finde I Don't Like Monday immer noch ein super Song. Ich höre den super gerne. Aber ich kenne jetzt den Kontext. Und wenn dann halt jemand sagt, haha, ich mag auch Montage nicht, gell? Und spiele den Song, dann denke ich mir, irgendwie Diskrepanz, irgendwas ist komisch. Ich finde es ziemlich klischee-mäßig, Montage nicht zu mögen. Auch das. Garfield gefällt das. Bitte fahren Sie fort. Wohin? Vor allem, wie kommen wir jetzt dahin wieder zurück? Und vor allem, wie kamen wir von, oh, sie muss da irgendwie das kleine Mädchen alleine zurücklassen? Das war eine emotionale Übersprungshandlung, Jürgen Kraus. Maler kommt für einige Tage bei Bauern unter, die sie noch von vor dem Krieg kennt und hilft da beim Melken im Haushalt und darf sich dafür eine Weile im Hof verstecken. Und da steht er. Da steht aber dann plötzlich ein Nachbar auf dem Hof, kreidebleich vor ihr, drückt ihr eine Tasche mit Nahrungsmitteln in die Hand und stammelt, ich hab dich nicht verraten, bitte glaube mir. So, und dann weiß sie, okay, scheiße, sie ist hier, sie muss weg, sie ist nicht mehr sicher. Wieder mal nur im Nachthemd und Socken, nimmt sie die Beine in die Hand, versteckt sich im nächstbesten Schuppen, den sie da findet. Und von da aus kriegt sie mit, wie die Nazis auf den Hof kommen. Sie hört dann auch Schüsse, die im Bauernhaus fallen. Also sie weiß, dass quasi jetzt die ihr quasi Unterschlupf gegeben haben, da jetzt wahrscheinlich hingerichtet wurden. Und sie kann dann quasi sich eine Arbeitsjacke aus diesem Schuppen irgendwie noch greifen und als die Luft halbwegs rein ist, haut sie ab und sucht das Weite. Mhm. Mit Socken, Nachthemd und Arbeitsjacke muss sie ein relativ komisches Bild abgeben, aber sie tut so, als wäre das völlig normal und als gehöre sie hierher und schnort auch wieder jetzt halt bei Leuten irgendwo Lebensmittel. Und kommt mit einem ins Gespräch, das war, glaube ich, früher ihr Postbote, also den kannst du ja auch von früher. Und der erzählt ihr, dass da irgendwie Leute wohnen, auch irgendwie in der Nachbarschaft und die Tochter hat einen Arbeitsbefehl bekommen. Und wenn Maler jetzt wirklich was Gutes tun will und sich vielleicht sogar eine sichere Unterkunft ergaunern, wäre das ja unter Umständen eine ganz gute Option. Und dann denkt sie da ein bisschen drüber nach und findet das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Sie geht jetzt zu dieser Familie und schlägt denen vor, dass sie quasi anstelle dieser Tochter diesen Arbeitsbefehl wahrnimmt. ne? Also quasi mit deren Papiere, mit deren Geburtsurkunde, so tut, als wäre sie ein polnisches Mädchen, das halt zum Arbeiten dann irgendwo hingeschickt wird. Und mal blöd gefragt, hätte ja auch den Vorteil, dass sie potenziell dort nicht nach ihrer Herkunft gefragt wird. Genau. Und sie hätte dann ja irgendwie Papiere und so, ne? Und die Tochter, die sie brechen in Tränen aus, ja, die finden das total super. Zumindest bis dann der Hausherr oder der Vater der Familie nach Hause kommt und sie aus dem Haus jagt. Also das nicht mitmacht. Ja, schade. Wäre aber eigentlich ein ganz guter Plan gewesen. Und ihr passiert dann nochmal so was Ähnliches. Also sie trifft dann noch eine Klassenkameradin, die sie auch mal mit nach Hause nimmt, ihr was zu essen gibt oder ihr was zu trinken gibt. Und auch da der Vater jagt sie dann aus dem Haus. Der will sie eigentlich noch verpfeifen. Denn es gibt eine Belohnung sogar, ne? wenn du Juden verpfeifst, also der aktuelle Kurs liegt bei 1 Kilo Zucker für, wenn du jemanden verpfeifst, also das ist schon relativ hart halt, ne? Das so in Relation zu setzen. Naja, aber die Tochter kann ihn dann beknien und dann belassen sie es dabei, Maler einfach fortzujagen. Und sie denkt jetzt aber weiter über diese Sache mit dieser Zwangsarbeit nach, denn das würde wirklich viele ihrer Probleme lösen. Denn das Drängendste ist, es ist Winter. Und sie hat keine Schuhe, nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf. Ja, das könnte man unter Umständen damit lösen. Und sie hat jetzt in dem Zug rausgefunden, also als sie da ganz kurz bei dieser Familie war und darüber nachgedacht hat, dass man quasi, wenn man so einen Arbeitsbefehl kriegt, dann muss man in einen Ort ungefähr 20 Kilometer von da, wo sie gerade ist, der heißt Bilgorei, und sich da quasi auf so einem Amt melden mit diesem Bescheid, den man da bekommt und quasi Geburtsurkunde und eben da sagen, okay, hier Arbeitsbefehl und von da wird man dann halt weitergeschoben. Ne? Und sie beschließt jetzt einfach mal, sich dahin aufzumachen und ich glaube, so ein bisschen nach dem Motto, unterwegs fällt mir schon was ein, wie ich das erkläre, dass ich da jetzt irgendwie keine Papiere oder keinen Bescheid habe oder irgendwas, sondern ja, sie geht also einfach jetzt mal in diese Pläne Richtung. Pläne sind nicht so ihr. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass sie einen Plan hat, würde ich sagen. Aber ist ja auch kein guter Plan. So. Er ist vielleicht noch nicht komplett ausgearbeitet, sagen wir es mal so. Ja. Aber sie hat ja noch 20 Kilometer also, vor sich. Ich will jetzt nicht gehässig sein, aber sie hat mehr Glück als Verstand bisher. Ja, ja. So. Aber weil ich meine, du hast ja eingeleitet, dass sie sehr interessiert ist an der Schule und so. Aber sie erscheint mir jetzt nicht als ein Genie. Dominik, so. Ich sag dir, die nicht mehr Glück als Verstand hatten, von denen hörst du heute nichts. Ja, nein, die haben es nicht so lange geschafft. Das ist ja absolut legitim. Ich sag bloß, also so wie du es eingeleitet hast, hätte sie auch eine geniale Masterplanhaberin sein können. Aber überleg mal, mit 12 in welcher Klasse sie da war. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da mit Mords Lebenserfahrung und ich wollte sagen, es ist halt auch, wenn jetzt so die Frage ist, Schleue in dem Sinne so und sich durchschlagen und auf die Situation reagieren ich oder so sie der lange 0%, Plan, ich wäre schon längst tot. Ich möchte es nur, also, nur in Relation setzen, ne? Also von einem Erwachsenen würdest du klar was anderes erwarten, ja, aber für ein 12-jähriges Mädchen finde ich es eine ganz schön krasse Leistung. Aber dieser Chaos-Faktor also ist vielleicht genau das, was sie am Leben hält. Sie ist jetzt 15, 16 oder so, ne? Also sie ist fantastisch gut darin, spontan zu reagieren. Spontan am Leben zu bleiben. Auf Gegebenheiten, ja. Es ist jetzt vielleicht nicht ihre größte Stärke, einen großen Plan zu verfolgen. Aber ich finde, das ist der erste Punkt, den ich hier rauslese, dass sie zum ersten Mal jetzt in diesem ganzen Dings hier einen Plan hat. Mhm. Also sie will in dieses Bilgorei und sie will sich da irgendwie zu so einem Arbeitslager quasi durchmogeln oder zu so einem Arbeits... Das sind ja keine Lager dann in dem Sinne, sondern die werden nach Deutschland geschickt und müssen da halt dann irgendwie putzen und irgendwie solche Dinge machen. Und jetzt marschiert sie los und wird unterwegs dann von den Bauern irgendwie auf dem Pferdekarren irgendwie aufgesammelt und der erzählt ihr, naja, gerade in diesem Ort, zu dem sie gehen will, da wird gerade eine Säuberungsaktion durchgeführt, also es wäre jetzt ziemlich bescheuert, da zu Fuß irgendwie reinzulatschen, so als junges Mädchen, denn auch wenn sie nicht dafür für eine Jüdin gehalten wird, kann es durchaus passieren, dass sie da irgendwie eine Kugel abkriegt. So. Und er fährt sie jetzt einfach mit diesem Pferdekarren in diesen Ort und bringt sie im Prinzip direkt bis zu dieser Meldestelle. Und da steht sie nun, völlig verdreckt, in Socken und Nachthemd mit ihrer Männerarbeitsjacke und macht sich jetzt so ein bisschen frisch, ja, so einmal auf der Toilette, ein bisschen Wasser ins Gesicht, ein Zopf. Naja, aber sie hat halt immer noch keine Papiere. Das ist immer noch jetzt irgendwie ein ungelöstes Problem. Und sie schaut sich dann wenigstens so die anderen Mädchen an und sieht dann schon so die eine oder andere, wo sie sich denkt, ah, das könnte vielleicht tatsächlich auch irgendwie eine Jüdin sein und wanzt sich dann tatsächlich so ein bisschen an eine ran. Und er bringt die dann auch dazu, quasi, dass sie zugibt, okay, ist auch eine Jüdin und die hat auch keine Papiere und sie liefert aber Maler jetzt die passende Cover-Story, wie sie das erklären können, dass sie keine Papiere haben. Sie werden einfach erzählen, dass die beide Freundinnen seien aus demselben polnischen Dorf. Und überfallen worden? Das quasi niedergebrannt wurde von den Deutschen. Ah. Und die beide sind da knapp dem Feuer entkommen. Ja, der komplette Ort wurde ansonsten niedergebrannt und natürlich sind da die Papiere mit im Feuer zum Opfer gefallen. Und das ist plausibel, weil die Deutschen in diesen Tagen echt viel, viel abgebrannt haben. Ja. Sounds legit. Und ja, das glaubt ihr auch sofort. Der Beamte, der da irgendwie sitzt und der stellt ihr einen Ausweis aus und der fordert sogar noch die anderen Kinder und Jugendliche auf, den beiden armen Mädchen etwas zu essen zu geben und Klamotten irgendwie abzutreten. Und dann setzt man die allesamt in einem Zug nach Deutschland. Aber das erklärt echt schlau, das mit dieser seltsamen Arbeitsjacke und dem Nachthemd. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, dass sie quasi da ein aber ich meine, die haben da, glaube ich, auch nicht immer so genau unterschieden. Ist das jetzt eine Polnin, die da irgendwie, die man jetzt irgendwie am Leben lassen sollten, oder sind das jetzt irgendwie Juden? Oder ich glaube, auch das polnische Leben war an der Stelle naja, nicht so viel wert, aber ich aber die Frage ist ja auch gerade ein, sie behaupten ja gerade, aus dem Dorf geflohen zu sein und sie seien keine Juden. Ja, ist ja, genau. Aber der Pole an sich war jetzt auch nicht gerade. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt aber nicht so, dass die Deutschen an der Stelle einen Genozid an Polen irgendwie angestrebt haben. Naja. Aber sie haben jetzt auch nicht so genau hingeguckt, glaube ich, bei solchen Aktionen. Und da kam schon der ein oder andere Pole, die ein oder andere Polin ums Leben auch. So, also von daher ist die Geschichte schon plausibel. Ja, das sollten wir auch nochmal betonen. So. Ja, klar. Also das muss man, glaube ich, sich auch klar machen. Aber sie verletzt jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Heimat. Ja, und das ist eigentlich auch irgendwie im ersten Moment absurd, dass man dann sagt, okay, sie schlägt sich jetzt nach Deutschland durch. Mhm. So ist irgendwie ein komischer Gedankengang, aber eigentlich total clever. Zentrum des Sturms. Ja, ist eigentlich total clever, genau. Sie ist aber noch nicht in Deutschland. Also sie fährt jetzt in diesem Zug und an dem Umsteigebahnhof merkt sie, dass sie noch längst nicht außer Gefahr ist, denn die Jüdin, mit der sie sich da so ein bisschen angefreundet hat, wird am Umsteigebahnhof erkannt Von wem? Von einem anderen Mädchen, glaube ich, oder von einem anderen Kind. Und das kriegt aber dann ein Polizist mit. Entschuldigung. Also das wird relativ schnell, fällt es dann auch der Obrigkeit auf und die wird quasi abgegriffen und irgendwie abgeführt. Und das ist schon relativ knapp. Und auch Maler wird dann von einem Mädchen identifiziert. Und das ist ein Mädchen, mit der sie in der Schule schon mal aneinander geraten ist. Also mit dem sie schon mal in Streit geraten ist. Und das ist ein bisschen eine doofe Situation, denn das Mädchen verrät jetzt Maler nicht sofort, aber sie versucht ihr jetzt quasi die Jacke abzupressen, ne? Zu sagen, hier, gib mir die Jacke, die du gerade hier, die hat dir jetzt ein paar Klamotten geschenkt bekommen quasi, und die will jetzt quasi die Jacke haben, sonst verpfeift sie. Also die weiß, dass Maler eine Jüdin ist. Und Maler weigert sich und dann fängt die andere an, Maler als Jüdin zu beschimpfen, so dass es halt wirklich auch alle hören. Und es kommen auch sofort Polizisten dabei und Maler ist aber auch mal wieder relativ schnell und relativ, schaltet relativ schnell und sieht ja auch jetzt nicht aus wie eine Jüdin und lässt sich jetzt auf diese Auseinandersetzung ein. Also lässt die eskalieren und behauptet ihrerseits, dass die andere eine Jüdin ist und so quasi lässt sich jetzt auf diesen Streit so ein bisschen ein. Und beide landen dann relativ bald in dem Büro der Gestapo und sie muss sich jetzt in einem sehr unangenehmen Verhör unterziehen. Sie muss quasi... Also sie wird jetzt darauf abgeklopft, ob sie plausibel nachweisen kann, dass sie eine Polin ist. Und sie muss die polnische Hymne singen, sie muss so tun, als würde sie kein Deutsch verstehen. Sie muss quasi Selbstvertrauen ausstrahlen in der Situation, ne? Dass sie jetzt nicht. Also ich meine, gut, Polnisch hat sie durch die Schule so ganz gut gelernt. Ich wollte gerade sagen, also sie macht es jetzt auch ganz gut, ne? Sie erweckt jetzt nicht den Eindruck, dass sie Jüdin ist. Sie kann das wirklich relativ glaubhaft ihre Rolle als Polin spielen. Und es gibt dann quasi so einen fiesen Test von diesem Oberoffizier da, der dann am Ende auf Deutsch den Befehl gibt, schickt sie zu den Hunden, ja, und quasi sie dann so beobachtet, wie sie darauf reagiert. Und sie durchschaut es aber, sie tut so, als versteht sie nichts und fragt ihn dann auf Polnisch, ob sie nicht was zu trinken haben kann. Also wieder sehr frontal, sehr frech, sehr gerissen, aber clever. Das ist das, was ihr am Ende die Haut rettet. Und ob das andere Mädchen bei dieser Gelegenheit auch so souverän irgendwie davongekommen ist, das können wir bezweifeln, das weiß ich nicht tatsächlich. Aber Maler kommt so aus dieser Nummer raus. Und es ist relativ klar, dass das andere Mädchen sich mindestens mal genauso unangenehme Fragen gefallen lassen muss, wenn nicht sogar dann noch schlimmer. Genau. Maler hat ja einen Ausweis bekommen, ne, in diesem Amt. Mit einem Decknamen. Sie hat sich einfach da spontan einen einfallen lassen und zwar hat sie den Namen eines Mädchens auch aus ihrer Klasse genommen. Stefania Ivkiewicz. Was witzig ist, weil der gar nicht polnisch ist, sondern ukrainisch, das fällt ihr aber erst später auf. Und sie gerät auch unterwegs in dem Zug, trifft sie dann eine, die quasi dieses Mädchen kennt, dem sie den Namen entliehen hat, was auch wieder zu einem potenziellen, ist ein potenzielles Risiko, aber von der hält sie sich einfach fern. Also sie kommt knapp zwar, aber dann unentdeckt bis nach Deutschland. Sekunde. Ja, das war mehrere. Große Prämisse der Story. Ist die Katze dabei? Ja. Okay. Aber dazu wird der Jürgen später noch was sagen. Ja. Ja, das ist mir klar, aber... JK hat große Zweifel an dieser Katze. Ja. In Deutschland angekommen, müssen sich alle Jugendlichen noch auf dem Bahnsteig nackt ausziehen. Und das ist wirklich das Sexuellste, was wir hier in dieser Geschichte haben werden. Ob das Schikane ist oder ob es damit noch irgendwie eine andere Bewandtnis hat, weiß ich auch nicht genau. Aber sie ziehen sich dann wieder an, sie kommen dann in einen weiteren Zug, sie landen dann in Dresden in einer Quarantänestation, werden dann weitergeschoben nach Leipzig, wo sie dann auch wieder in so einem Büro vorstellig werden müssen. Und wie viele andere an dem Tag oder in der Charge oder wie auch immer, wird sie in eine Schokoladenfabrik eingeteilt. Mhm. Und sie denkt sich jetzt aber, mit vielen anderen ist blöd, ja, weil sie hat jetzt schon gemerkt, okay, wenn dich potenziell einer erkennt oder irgendwie einer, der jemanden kennt, der jemanden kennt, viele Leute aus der Gegend, aus der sie kommt, um sich zu haben, ist nicht gut. Und sie geht jetzt quasi mit diesem Zug an Menschen zu dieser Schokoladenfabrik, schleicht sich dann aber davon und wieder den Weg zurück zu dieser Vermittlungsstelle, versteckt sich dort für einige Stunden auf dem Klo, kommt dann raus. Wie kann man sich denn da einige Stunden auf dem Klo verstecken? Kann man. Okay. Das sind Fehler im System. Wir machen gerade einen How I Met Your Mother Rewatch, meine Frau und ich. Und da war der Code für auf dem Klo irgendwie Zeitung lesen, ein Magazin lesen. Ja, ihr führt wirklich die perfekte Ehe. Ich weiß gar nicht, warum wir das irgendwie nochmal beschlossen haben, nochmal anzuschauen. Weil es schön ist. Es ist auch gar nicht so toll, aber es ist tatsächlich auch schon ein bisschen cool. How I Met Your Mother. Wird man auch nicht mehr so machen heute, aber... Ja, habe ich mir auch an vielen Stellen gedacht. Kann man schon gucken. Aber es sind schon auch viele gute Gags drin, muss man schon sagen. Was überhaupt nicht mehr geht, sind diese Lacher. Das ist echt schwer zu ertragen. Naja, also sie schleicht sich jetzt aufs Klo, versteckt sich da für mehrere Stunden, kommt dann raus und tut so, als wäre sie einfach vergessen worden bei der Einteilung. Sind sie einfach richtig verstopft. Und wieder so ein spontan gefasster Plan, der aber aufgeht. Sie wird einfach neu eingeteilt und sie kommt als Putze und Haushaltshilfe zu einem äußerst übergewichtigen Ehepaar mit dem Namen Perlmutt, das einen kleinen Gasthof betreibt. Warum ist es wichtig, dass du übergewichtig bist? Danke für diese Frage. Das ist nicht. 1:1 ist es für nicht. Mich. Ich wollte nur, dass ihr euch die besser vorstellen könnt. Aha, okay. Ihr Fettshaming. Das wird auch besonders betont in dem Buch. Ich richte mich nur nach der Quelle. Auch damit wird es keine weitere Bewandtnis haben. Maler muss aber höllisch aufpassen an diesem Gasthof, denn da sind jetzt zwar nicht irgendwie viele anderen aus ihrer Gegend oder mit dieser jetzt da im Zug gekommen sind, aber das sind schon auch einige Gäste. Das sind einige andere Hausmädchen auch und die sind jetzt nicht besonders nett zu ihr. Sie schneiden sie, wo sie geht und die stänkern auch in ihre Richtung, aber immer auf Deutsch. Und sie darf sich jetzt nicht anmerken lassen, dass sie Deutsch versteht. Ja, sonst liegt der Verdacht doch sehr nahe, dass sie vielleicht nicht die ist, für die sie sich ausgibt, ja, dass sie vielleicht doch irgendwie, und das wird sie halt nicht. Also es ist vielleicht nicht dann sofort klar, dass sie Jüdin ist, aber du willst halt keinen Aufsehen erregen. Und aber mal Glück sagt, wenn die da jetzt so 3 Monate wäre, könnte man dann nicht ein wenig argumentieren, sondern ja, jetzt hat sie doch ein wenig Deutsch aufgeschnappt. Mit der Zeit und so wird es auch sein. Ja, okay. Aber jetzt so im ersten Moment ist es halt ein bisschen kritisch und es ist auch nur einer von mehreren Aspekten, auf die wir gleich noch kommen werden. Also sie versucht jetzt am Anfang sich sogar noch, also nicht nur das über sich ergehen zu lassen, sondern sich gar noch extra dumm anzustellen, ja, bei Arbeitssachen, dass sie die absichtlich dann noch falsch wie versteht. Wie beim Zivildienst einfach dumm anstellen, so. Genau, dass man nicht so viel machen muss. Ich weiß nicht, wie das beim Zivildienst war. Das haben wir uns in der Vorbereitung wirklich gesagt, so, wenn ihr was nicht machen wollt, man stellt euch extra dumm an. Ernsthaft, wirklich, wurde mir gesagt. So. So in dem Grund. Und da hast du dir gedacht, ist ein guter Rat fürs ganze Leben. Ach krass. Alter. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich wollte eigentlich YouTube jetzt Videos gucken. Kann ich doch das WLAN haben, bitte? Ja, gerne. Vom Ehepaar Perlmutt wird sie positiv aufgenommen. Sie macht ihre Arbeit gut, wird mit Klamotten beschenkt, kriegt sogar was zu Weihnachten, was irgendwie ganz schräg ist. Und wie sage ich, der Deal für die Leute, die da jemand Ich zugeteilt bekommen. Danke. Also heute wirklich auch die nächste Frage, warum kriegen die denn eine Haushaltshilfe? Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, Kost und Logis und ich glaube nicht, dass sie die bezahlen. Also davon war irgendwie nicht die Rede. Ey, aber warum kriegen die Nazis überhaupt Leuten eine Haushaltshilfe zukommen lassen? Naja, die haben so einen Gasthof da und ich glaube, das wird einfach auch im Krieg irgendwie benutzt, um da mal Soldaten irgendwie unterkommen zu lassen und keine Ahnung. Solche, haben solche die Nazis dann gedacht, das wäre voll unfair, wenn die da gar keinen Ausgleich kriegen würden? Naja, und ich denke, dass du dann vielleicht auch, keine Ahnung, Freunde der Partei und so, dass du halt so wegen so Zugeschacher ist. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht ganz genau beantworten. Aber wenn es jemand weiß, gerne mal melden. Ja gut, das würde mich auch interessieren. Man hat ja gerade, ich meine, wir wohnen ja in Nürnberg und nehmen auch gerade in Nürnberg auf. Also gibt ja auch durchaus die ein oder andere Firma, die in der Aufbereitung ihrer eigenen Historie da auch dokumentiert hat, bezüglich Zwangsarbeiter und ja, dass sie in Fabriken und so gesteckt werden, das ist eigentlich naheliegend. Ne? Genau, so die großen Sachen kennt man dann nämlich dann eher, aber die kleineren Sachen wie eben so ein Landgasthof, das habe ich jetzt. Also ganz konkret an der Stelle weiß ich es jetzt auch nicht, das haben die nicht näher erläutert, weiß ich nicht, aber in so Munitionsfabriken und so, da könnte man sich relativ klar erklären und naheliegend erklären, da an der Stelle kann ich es nicht beantworten. Mahler lernt jetzt aber eigentlich so in dem Umgang, dass das Bild, das sie von den deutschen Soldaten gewonnen hat, dass das jetzt nicht zwangsläufig, also dass das schon den Nazi ganz gut trifft, ja, aber nicht zwangsläufig für alle Deutschen steht. Ne? Also dass nicht jeder Deutsche so ein Monster ist. Sie muss trotzdem aber sehr vorsichtig sein. Und einmal verrät sie sich fast, als nachts ein Fliegeralarm ertönt und sie stolpert dann schlaftrunken in die Gaststube und da sitzen einige Soldaten, die da gerade bewirtet werden und so im Halbschlaf sagt sie so auf Jiddisch, was ist passiert? Und ertappt sich aber dann einige Augenblicke später dann bei ihrem Fehler, ne, dass sie halt da ins Jiddische verfallen ist. Und die Soldaten scheinen das aber nicht bemerkt zu haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, das ist polnisch. Aber die muss sich fast auf die Zunge beißen. Es war sehr, sehr knapp, dass sie sich da irgendwie verrät. Ja. Und es gibt mehr so Situationen, wo es irgendwie, wo sie es nicht so gut tarnt, ihre Herkunft. Denn sie versucht anfangs auch ihre jüdischen Essgewohnheiten beizubehalten. Also sie lässt das Fleisch liegen und den Hartkäse liegen, weil das halt nicht koscher ist. Und daraufhin fangen die anderen dann auch an zu tuscheln. Ne? Ja, das ist schon sehr auffällig. Das ist wirklich sehr auffällig. Kannst du mich aufklären, warum ist der Käse nicht koscher? Ja, weil vom Tier irgendwie ich kenne die Regeln ehrlich gesagt nicht besonders. Also ich weiß, dass du zum Beispiel, du darfst Milchiges und Fleischiges nicht mischen. Also du dürftest nicht sozusagen jetzt eine. Es war auch die Betonung bei Hartkäse. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob das für alle Käse pauschal gilt oder für bestimmte. Nicht darauf. Niemand lässt Essen über, egal was. Ja, aber zu vielleicht eine einfach. Ja. Vielleicht liegt es ja auch einfach schon am Lab, das du reinkippst, weil das ist ja tierisch. Das kann sein. Aber ich weiß es nicht. Also ich gehe davon aus, dass nicht jeder Käse pauschal nicht koscher ist, aber es war hier die Betonung auf Hartkäse. Ja. Von daher gehe ich davon aus, dass der einfach nicht koscher ist. Ich hätte jetzt eigentlich an der Stelle erwartet, dass ihre Katze sie irgendwie aus dieser Situation dann irgendwie befreit. In dem Sinne, das restliche Fleisch auch ist. Ja, nein, aber es erscheint ihre Mama im Traum und die erklärt ihr, dass sie doch bitte ihren Käse und ihre Wurst essen soll, weil sie sonst wahrscheinlich auffliegt. Und dass da in der Stelle quasi das Überleben wichtiger ist als ihre Religion. Und was soll ich sagen? Ja, Mama. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist eben genau das, was ich gerade schon vermutet habe. Sagt hier zum Beispiel koschergermany.com, dass eben Hartkäse mit tierischem Lab hergestellt wird. Und dann ist ja tierisches und milchiges gemischt und das geht ja dann nicht. Okay, gut. Auch andere Kleinigkeiten fallen womöglich auf. Und das ist jetzt schon nicht mehr ganz offensichtlich, aber sie erhält zum Beispiel keine Briefe aus der Heimat. Und sie betet keinen Rosenkranz. Und sie zuckt zusammen, wenn ein Offizier den Raum betritt. Also es sind alles so ein paar so Kleinigkeiten, wo jemand, der sehr, sehr aufmerksam ist, vielleicht sie hätte ertappen können. Aber ich sag mal, dass du Angst hast, wenn ein Offizier zur Tür reinkommt. Ja, das für sich genommen, das für sich genommen ist wahrscheinlich nicht. Ja, klar. Aber das mit dem nicht beten und vor allem keine Briefe kriegen, das glaube ich ist was schon sehr auffällt, weil die werden ja dann vielleicht auch verteilt. Und gerade wenn du sagst, dass da so die Mädchen, die da arbeiten und die Frauen, dass die untereinander wegen so sticheln, das könnte ja so ein Ding sein, mit dann, aber ich glaube auch, die anderen Mädchen sind, glaube ich, überwiegend Deutsche und die zucken wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt zusammen, wenn ein Offizier da jetzt irgendwie den Raum betritt. Also vielleicht haben die schon Respekt oder so, aber auch wenn du ein Polizist siehst, dann zuckst du ja nicht zusammen. Nee, aber ich habe jetzt gedacht, eher polnisches Mädchen versus jüdisches Mädchen, das polnisch ist. Also da die anderen immer auf Deutsch dann auch irgendwie über sie gelästert ein wenig haben und so, dann ich habe jetzt angenommen, dass die anderen deutschstämmig sind, aber auch das war, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig erklärt. Jedenfalls merkt sie, hinterfragt sie sich selber und merkt, dass sie so mehrere Angewohnheiten hatten, so Kleinigkeiten, die irgendwie auffällig sind, und dann überlegt sie sich, wie sie das so nach und nach irgendwie ein bisschen kaschieren kann, und sie sucht sich dann einen Briefkontakt in Polen, damit zumindest das mit der Post irgendwie kein Problem mehr ist, und ganz witzig, wie sie es macht, sie schreibt einfach eine Familie an, von der sie weiß, dass die eine Mutter haben, die auch Stefania heißt, also die den Vornamen, den sie hier als Deckname gewählt hat, hat, und wo sie weiß, dass die nach Auschwitz deportiert worden ist. Und denen schreibt sie einen Brief und tut so, als wäre sie genau diese Mutter. Ja, ihr könnt mir folgen. Das mag moralisch vielleicht super verwerflich sein. Sie hat auch ein ganz schlechtes Gewissen deswegen, aber immerhin erhält sie regelmäßig Post aus Polen. Jetzt. An ihren, zumindest Vornamen. Ich weiß nicht, wie sie es mit dem Nachnamen, wie sie das irgendwie, keine Ahnung. Die Frage, wer kann den Namen lesen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber also, das ist wieder so ein Ding, wenn du einer genaueren Überprüfung würde das wahrscheinlich nicht standhalten, aber einem Flüchtigen drüber gucken, ist es vielleicht dann. Und es ist ja die Summe der Dinge. Genau. Später schreibt sie dann auch einfach anderen Familien, anderen Polinnen, die in Deutschland leben, einfach, dass sie regelmäßig Post bekommt und das alles nicht ganz so offensichtlich zu durchschauen ist. Die Polinnen, die in Deutschland arbeiten, da ist es so, dass sie jeden Sonntag auf die Polizeiwache gehen müssen und eine Unterschrift ableisten, also dass niemand quasi verloren geht. Und bei Mala dauert es in letzter Zeit immer etwas länger als bei den anderen. Also irgendwie einer der Polizisten scheint doch größtes Interesse an ihrer Person zu haben. Und sie zerbricht sich den Kopf, ob er irgendwie einen Verdacht hat, ob da ihm irgendwas davon aufgefallen ist, ob er denkt, dass sie Jüdin ist. Und bei einer Gelegenheit lässt er sie dann extra irgendwie früher einbestellen, also sagt er an einem Sonntag, sie soll nächste Woche einfach eine halbe Stunde vorher kommen, und da bietet er ihr Kaffee und Kuchen an, und dann ist sie vollends verwirrt. So, und dann taucht er in den Park auf, in dem sie manchmal ihren freien Sonntag mit anderen Polinnen verbringt, und dann taucht er in der Wirtsstube auf, bei den Perlmutz quasi zu Gast, und das gibt ihr so ein bisschen zu denken, und sie kann das nicht so richtig einordnen. Also sie versteht nicht, dass er ihr wahrscheinlich Avancen macht. Das ist jetzt mal noch offen, was er macht. Ja. Dominik, alles gut? Du schaust gerade so, jetzt wirst du gleich, was? Irgendwie, nein, jetzt wirst du gleich wegknacken. Mala spricht inzwischen jetzt dann so über die Zeit relativ, also für die Zeit, die sie in Deutschland ist, hat sie das super schnell dann gelernt mit der Sprache. Natürlich, sie hat entsprechende aber Voraussetzungen. Ja, plus ich glaube, nicht nur die Arbeitsergebung plus Wirtshaus. Das sind halt Sachen, wo ich mir denke, da schnappst du schnell oder musst du schnell aufschnappen. Also ich meine, sie hatte natürlich die Voraussetzungen, aber sie kann das echt super schnell, und sie spricht dann auch relativ schnell, relativ akzentfrei, was sie dazu verleitet, dann jetzt auch offen durch die Stadt zu gehen. Und eigentlich müssen alle polnischen Zwangsarbeiterinnen ein P am Kragen tragen. Und wie damals den Davidstern dann auch, nimmt sie öfter mal dieses P ab und erweitert ihren Kreis, in dem sie sich eigentlich bewegen dürfte. Ja, also sie geht zum Friseur, was sie eigentlich nicht dürfte. Sie besucht dann eine Schneiderin, mit der sie sich so ein bisschen anfreundet. Und ganz verwegen einmal geht sie ins Kino, um die Nachrichten zu sehen, was eigentlich absolut verboten ist. Und dann geht sie auch mal außerhalb der Stadt irgendwie spazieren und kommt dann an ein Kriegsgefangenenlager und steckt dann den Russen irgendwie auch ein bisschen irgendwie Essen zu. Aber auch irgendwie ein bisschen skurril ein, du darfst nicht zum Friseur. Naja, das, ja, es ist halt irgendwie, ja, nee, ist halt so. Naja. Was soll ich sagen, das sind die Regeln. Naja, wird auch sicherlich vieles bewusst oder bewusst in Richtung Schikane sein. Naja, klar, das ist irgendwie aus dem besetzten Gebiet, Zwangsarbeit, so die, klar, warum sollen die zum Friseur gehen? Ja. Zumal Friseur, glaube ich, damals auch noch schon mehr Luxus war noch, ne? Also, dass nicht jeder einfach zweimal im Monat zum Friseur ist, sondern wirklich nur die sich leisten. Zweimal im Monat? Ich weiß nicht, wie oft ich früher beim Friseur war, das ist schon so lange her. Was wäre so dein Indikator, ich gehe zum Friseur? Ich weiß es. Ich kann es ja auch noch sagen. Naja, so der Pony wächst zu sehr in die Augen. Du hast irgendwann mal gesagt, wenn deine Nackenhaare und deine Rückenhaare zusammenwachsen. Oh Gott. Auch das, ja, das stimmt. Das war dann später. Den Pony hatte ich später nicht mehr so lang. Aber ich hatte mal eine Zeit lang so, da habe ich dann von meinem Onkel auch 20 Mark gekriegt, wobei der Friseur nur 10 gekostet hat. Oh. Dass ich mir die Haare endlich mal schneiden lasse. Das war so, da hatte ich einen Pony dann wirklich bis in die Augen. Oh, sorry. Wollte gerade sagen, war bei mir ähnlich. Also wenn, oder wenn ich angefangen habe, irgendwo, wie sagt man sozusagen, so im Sichtfeld, wenn die Haare zu sehen waren. Aber das stimmt, das mit dem Nacken und dem Rücken, das war dann später. Das muss man mal langsam mal gehen. Sowas hat es bei meiner Mutter nicht gegeben. Da bin ich schon viel früher zu mir. Rückenhaare hat deine Mama keine? Ja, auch das. Okay. Als Maler dann einmal so außerhalb der Stadtgrenze irgendwie unterwegs ist und dann auch von dem Polizisten mal angesprochen wird und aufgelesen und zurückgebracht wird, müsste sie eigentlich einen Strafzettel bekommen. Also für das, das ist jetzt kein superschweres Vergehen, ne, wo du nicht wie in Polen. Aber Verwarnung einfach so. Genau, also die auch mit Strafe und Geld und so, aber sie ist einfach dann mal wieder rotzfrech. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau aufgeschrieben, was sie dann sagt oder wie das Gespräch verläuft, aber es eskaliert dann ein bisschen und tatsächlich verläuft es am Ende im Sande. Also sie muss diesen Strafzettel nicht bezahlen und in dem Moment wird ihr klar, okay, die Stimmung im Land ist am Kippen. Also es ist jetzt keine, nicht mehr so, dass alle an den Sieg glauben, sondern eigentlich. Ich wollte gerade sagen, in welchem Jahr sind wir eigentlich inzwischen? Ich 43. Bin mir nicht ganz sicher, ob nicht schon 44, irgendwie so in der Zeit. Und die Leute glauben nicht mehr wirklich an den Sieg. Viele hinterfragen ihre eigenen Taten so in den mittleren Kriegsjahren mit Blick auf, was kommt eigentlich nach dem Krieg? Also müssen wir uns irgendwann für das, was wir hier gerade tun, rechtfertigen? So, Spoiler, das, ja. Das ist so bei den. Und mit was? Mit Recht. Das kommt so bei den Leuten so langsam ein bisschen durch. Und in jeder Zeit lernt Maler das Ehepaar Erhard kennen. Das ist so ein kinderloses, älteres Pärchen, die sehr an etwas Gesellschaft interessiert sind. Und die laden Maler jetzt mehrfach zu sich ein, auch irgendwie zum Kaffee, machen ihr Geschenke. Und das heißt, sind sehr an Gesellschaft interessiert sind. Naja, die es muss nicht immer das Böse sein. Ja, das klingt tatsächlich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es ist sehr unschuldig. Das ist halt ein Ehepaar, das keine Kinder hat und die einfach sich mit Maler anfreunden. Sie wundert sich selber auch ein bisschen drüber, aber es ist unschuldig. So, sie zum Kaffee und quatschen und unterhalten sich gern mit ihr. Maler überlegt sich dann schon auch so beim dritten, vierten Besuch so, wollen die mich irgendwie ausspionieren? Ist das nicht ein bisschen komisch, da ein altes Ehepaar irgendwie zum Ausspionieren loszuschicken und so? Werden die mich denunzieren? Also sie passt sehr genau auf, was sie erzählt. Mhm. Sie beobachtet die beiden sehr genau, aber sie hat keinerlei Hinweise auf irgendwas. Ja? Also wach ist die ja auch im Kopf, finde ich. Eigentlich schon. Also. Und eines Sonntags kriegt sie dann von denen eine Halskette geschenkt und dann beichten sie ihr ein Geheimnis. Da, da, da. Und sie fragen sie, ob sie sie. Wir sind die Katze. Sie fragen sie, ob sie sich an den Polizisten erinnert, der ihr mal den Kuchen angeboten hat. Mhm. Und der ist ein Freund der Familie und der würde Maler gerne heiraten. Muss direkt heiraten? Ja. Okay. Und offiziell darf er aber nicht mal mit Maler sprechen. Das ist verboten quasi. Also außerhalb seiner Funktion als Polizist. Dürfte er heiraten? Sie natürlich nicht. Naja, eben. Ich sage ja, nicht mal mit ihr sprechen. Naja. Ja, aber nicht heiraten. Und Maler ist das jetzt so ein bisschen unangenehm natürlich. Kann man vorstellen. Sie versucht sich jetzt mit ihrem katholischen Glauben rauszureden, den sie ja eigentlich gar nicht hat. Ja. Und wir wissen, alle Wehrmachtsangehörigen sind Atheisten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so, sie sagt das zumindest. Und die Erz wissen aber, dass sie nur einmal in der Kirche war, seit sie hier ist. Also das mit der gläubigen Katholiken kaufen sie ihr nicht ab und dann merkt sie, okay, sie wurde aber schon. Aber wie ist denn dieser Polizist? Sie wurde schon mit ein verwandt. Stück weit ausspielen. Das ist ein Freund von denen, ein Freund der Familie. Okay. Ja. Auch das klingt merkwürdig, ne? Jetzt, wenn man es so sagt, das klingt irgendwie merkwürdig. Für der selber Aufgabe. Ja, es ist aber harmlos. Aber, ey, kann doch. Wirklich harmlos. Ich würde sagen, kann doch irgendwie also vom Onkel der Sohn sein oder irgend so. Aber überlegt euch andersrum. Jetzt auch nicht so, dass sie jetzt direkt ins Höllenfeuer sie verraten. Genau. Überlegt euch andersrum. Halt. Dieser Polizist steht auf sie, weiß aber, er kriegt Probleme, wenn er ihr Avancen macht und er hat jetzt, der beichtet genau, quasi nicht so, dass oder er schüttet sein Herz aus bei diesem älteren Ehepaar und die denken sich, ja, die schauen wir uns doch mal an und laden die halt ein. Und versuchen das so ein bisschen anzubahnen vielleicht auch, ne? Und also unterm Strich, sie erbittet sich Bedenkzeit, weiß aber, nee, sie will es nicht. Sie kommt aber weiter zu denen zu Besuch. Und an einem anderen Sonntag kommen sie irgendwie ganz aufgeregt zu ihr und sagen, ey, wir haben jetzt irgendwie die Idee, wie wir das alles irgendwie lösen können. Wir adoptieren dich einfach. So, dann wäre dieses Deutsche dürfen nicht mit Ausländern reden ein Problem gelöst. Ne? Dann könnte der die irgendwie heiraten. Ist das möglich? Das finden wir gleich heraus. Also sie lehnt das Angebot ab, von daher weiß ich nicht, ob das, aber warum, ob sie das hätten lösen können oder ob sie überhaupt das verifiziert haben, ob sie das lösen können, aber ich denke schon, dass das gegangen wäre. Aber warum? Weil ich meine, das wäre ja vielleicht schon hier so. Ja, aber überleg mal, vielleicht musst du dann, geht's dann los mit, ja, dann braucht man hier mal einen ARIA-Nachweis oder ist das so ein ARIA-Ausweis oder sowas. Und dann wird mal nachgeguckt in der Familie und dann könnte es wieder sehr dünn werden. Ja, ich weiß nicht, ob das in den späten Kriegsjahren noch so, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch, ich glaube, das war halt so die Idee von denen, ob die das wirklich durchdacht haben, was das alles dann nach sich zieht, was man da machen muss und so. Für die wäre das ja kein Problem gewesen, aber für Mahler war klar, nee, mache ich nicht. Ne? Und sie versucht jetzt eher, sich so ein bisschen vorsichtig rauszureden. Mhm. Ja, sie wird eigentlich am liebsten wegrennen, aber für sie ist klar, sie ist nach wie vor gläubige Jüdin. Ja, von daher kommt das jetzt gerade so ähnlich in Frage und das sagt sie natürlich nicht. Aber sie erzählt ihnen jetzt, okay, ich würde eigentlich gerne nach dem Krieg wieder in meine Heimat zurück. Und sie sagen auch, ja, okay, verstehen wir, alles klar. Und wenn sie sich anders überlegt, darf sie sich melden. Ja, jetzt habe ich aber ehrlich gesagt ein bisschen Schiss um sie. Weil ich mir denke, wenn der Polizist jetzt irgendwie mit gekränktem Stolz oder sowas irgendwie jetzt ihr eher noch eine reindrücken will. Ja, könnte man sich vorstellen. Oder er ist kein Arsch und macht das halt nicht. Könnte man sich auch vorstellen. Ja. Wirklich keinen Sinn umwickeln. Ja. Eins und null. Einmal kommen viele deutsche Soldaten und Offiziere in den Gasthof der Perlmutz und Mahler sieht, dass die quasi mit Kriegsgefangenen hergekommen sind, die jetzt draußen vor der Tür quasi warten und die bewachen die noch nicht mal oder binden die irgendwo fest oder irgendwas. Die sind einfach zu schwach, um wegzulaufen. Also die haben welche in Schubkarren dabei. Ja, also das ist irgendwie in ganz. Schubkarren. Ja. Und Mahler hat jetzt Mitleid mit denen, schleicht sich in den Keller, holt Brot. Und wirft es den Kriegsgefangenen, das sind, glaube ich, auch Russen, wirft es denen hin quasi und dann wundert sie sich, weil sie das nicht aufheben, sondern wie Hühner aufpicken, weil sie merkt dann, dass ihnen die Hände gebrochen worden sind. Also, es ist eine richtige Feel-Good-Story heute, ne? Habe ich das schon erwähnt? Ja, wir sind jetzt Anfang 1945 schon. Da steigt eine italienische Familie in dem Gasthaus ab. Und das sind auch quasi regimetreu, also die quasi Mussolini. Ja. Und denen geht aber schon auch langsam der Arsch ein wenig auf Grundeis, weil klar ist, okay, das ist jetzt irgendwie alles nicht mehr ganz so, das ist schon ein wenig am Kippen. Aber Mahler ist das alles irgendwie jetzt ein bisschen, so weit denkt die das gar nicht durch. Diese italienische Familie, die hat eine Tochter und die beiden freuen sich jetzt ein bisschen an. Und das ist tatsächlich die erste Person in Jahren oder seit der Krieg angefangen hat, der sie das anvertraut, wer sie eigentlich ist. Also die ganze Geschichte. TM. Ja. Der Krieg ist eh so gut wie vorbei. Das ist, glaube ich, an der Stelle schon allen klar. Die haben jetzt aber gar nicht so, also es sind, glaube ich, nur einige Wochen oder lass es mal ein, zwei Monate sein, wo die beiden Mädchen sich jetzt da in diesem Gasthaus irgendwie anfreunden, denn dann ist schon April 1945 und die Russen marschieren ein und kurz vorher flüchtet diese italienische Familie und Mahler sieht die leider niemals wieder. Sie weiß aber, jetzt ist Wende, okay, jetzt sind die Russen da, der Krieg ist zwar noch nicht vorbei. Also hey, die Russen sind da. Berlin ist quasi noch nicht gefallen, aber der Ausgang des Kriegs ist klar. Und bald übernehmen die Amerikaner das Städtchen, in dem Mahler lebt und dann lernt sie auch einen jüdischen US-Soldaten kennen mit Namen David. Dem erzählt sie dann auch, das ist quasi dann der zweite, dem sie ihre ganze Geschichte erzählt und der sollte das eigentlich für sich behalten, aber der erzählt es dann auch in dem Gasthof rum und damit ist es dann quasi auch den Perlmutz und den anderen Dienstmädchen irgendwie klar. Und diese anderen Dienstmädchen, die halten sie für eine Lügnerin, also die glauben das nicht. Mhm. Aber die Frau. Nein, es ist ja auch so unwahrscheinlich. Es ist super unwahrscheinlich. Ja. Aber die Frau des Gasthofs, also der wird jetzt klar, was Mahler eigentlich alles durchgemacht hat. Und die hat Mitleid mit ihr. Und sie befreit sie jetzt von ihrem Dienst und erlaubt ihr aber weiter in dem Gasthof wohnen zu bleiben. Mhm. Moment, aber was heißt von dem Dienst befreien? Ich meine, wenn jetzt die deutschen Leute aus Polen zwangsmäßig nach Deutschland gebracht haben. Hier arbeitet mal. Und jetzt hat er bei Deutschland kapituliert. Wie kann die da noch im Dienst stehen in dem Sinn? Also wahrscheinlich könnte sie auch einfach gehen. Nach, ja, ich glaube, Polen ist ja auch schon befreit, mehr oder weniger. Sie braucht ja auch einen Job. So, das ist klar. Zumindest Unterkunft. Ich glaube, es ist einfach jetzt so eine, es ist so ein bisschen eine ungeklärte Lage, aber solange sie hier wohnen würde, müsste sie da halt arbeiten. Ja, ich denke, es wäre schon okay, stand jetzt auch nicht so explizit, aber ich denke, es wäre schon okay, wenn sie quasi weiter arbeiten und wohnen würde hier, aber sie muss jetzt nicht mehr arbeiten, um hier wohnen zu bleiben. So, das ist quasi, das ist quasi das Angebot, das sie kriegt. Und da sind natürlich auch dann die anderen wieder ein bisschen neidisch sogar auf sie. Also es ist noch ein bisschen mehr Gehässigkeit dann wieder, aber es ist ja eigentlich wurscht. Mala hofft sich jetzt nämlich über diesen David, der verspricht ihr, dass seine Familie ihr einen Flug in die USA ermöglichen wird, also dass sie quasi in die USA fliegen kann. Sie bekommt aber erstmal nur einen Passierschein nach Halle, wo... Das klingt wie genauso gut. Ja, für sie ist es tatsächlich ganz gut oder malt sie sich zumindest so aus, weil da soll es noch mehr Jüdinnen und Juden geben. Ja. Und von denen hat sie sich jetzt ja schon sehr, sehr lange sehr entfernt gefühlt und das findet sie jetzt ein erstrebenswertes Ziel und sie fühlt sich auch jetzt relativ frei, bewegt sich jetzt auch relativ offen und frei. Wusste sie eigentlich von den ganzen Kriegsschrecken, Konzentrationslagern also und Co.? Ja, nicht das komplette Ausmaß. Also ich meine, sie hat ja schon einiges davon irgendwie selber am eigenen Leib sehen. Ja, aber es ist ja auch immer die Frage, passiert die? Das mit den Konzentrationslagern, also sie kennt so ein bisschen mal hier und da so ein Gefangenenlager, aber dass die wirklich systematisch in Lagern hingerichtet wurden, ne? Dass die so dahin siechen und der Genozid in diesen Lagern vollzogen wurde. Okay. Dieses Ausmaß hat sie, glaube ich, nicht mitbekommen. Okay. Das wird ihr dann in den nächsten Wochen, glaube ich, erst so richtig klar. Also sie macht sich jetzt auf nach Halle, begleitet von ihrer Katze, setzt sie sich in den Zug. Danke, ich wollte gerade fragen. Und sie marschiert dort in eine Polizeistation und spricht erstmal bei einem Polizisten vor, der merkwürdigerweise, der ist auch Deutscher, also der ist aber von den Amerikanern eingesetzt. Also, und der ist jetzt völlig ungläubig, als er ihre Geschichte hört. Ja, und sie sagt, ja, ich suche hier quasi Jüdinnen, gibt es die hier noch? Gibt es da irgendwo, wurden die befreit? Wo sind die alle? Gibt es da irgendwo eine Anlaufstelle? Und der ist so von ihrer Geschichte irgendwie überrascht und er glaubt das erstmal gar nicht. Und er ruft seine Frau und die nehmen sie mit nach Hause erstmal. Und da kriegt sie dann auch erstmal für ein paar Tage Obdach und was zu essen. Sie erfährt dann aber, dass der Sohn dieses Ehepaars in der Wehrmacht ist. Also der Polizist selber ist quasi kein aktiver Soldat. Ich weiß nicht, ob er in der Partei wahrscheinlich auch nicht war. Aber der Sohn ist in der Wehrmacht und dann sagt sie, nee, also hier will ich nicht übernachten, wenn der Sohn in der Wehrmacht ist. Also so viel kriegt sie dann schon mit, ne? dass sie davon Abstand halten will. Und sie geht jetzt dann, jetzt ist sie mittlerweile 18, sie geht jetzt dann in ein Konzentrationslager, das immer noch bewacht wird, auch immer noch von deutschen Aufsehern, was ich auch super merkwürdig finde. Also die Amerikaner. Aber es sind ja noch Leute drin. Die Amerikaner beaufsichtigen deutsche Aufseher, die weiterhin Juden in dem Konzentrationslager beaufsichtigen. Es ist jetzt aber nicht mehr, also die kriegen was zu essen. Ja, und es ist schon. Jetzt, ja. Aber, also die haben natürlich, die würden die theoretisch schon freilassen, aber sie haben jetzt Angst, dass die Juden sich an der Bevölkerung rächen. Und deswegen werden die jetzt mal erstmal, ich meine, das ist jetzt auch noch super in den Kriegswirren überall. Es ist jetzt noch keine, der Staub hat sich noch nicht gelegt. Und ich glaube, in der Situation ist für die einfach erst einmal safe, okay, wir halten die mal unter Verschluss sozusagen. Es könnte sich aber keiner rächen gerade. Also die sind froh, wenn sie sich auf den Beinen halten können. Die sind alle total ausgehungert. Die haben irgendwie keine Kraft. Maler findet nicht mal jemanden, der mit ihr sprechen will. Also die sind durch, ja, also wie man von denen irgendwie, ich weiß nicht, wie man da Gefahr wittern kann, die von denen potenziell ausgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Also, sie sucht dieses Konzentrationslager auf, findet aber niemanden, der wirklich mit ihr sprechen will und muss dann sehr enttäuscht wieder zurückkehren. Kehrt dann sogar auch wieder aus Halle zurück in diesen Gasthof zu den Perlmutz und wird dort sehr freudig eigentlich von der Familie, fast schon wie Familie empfangen. Nur halt die anderen Angestellten sind ziemlich neidisch und gehässig. Aber die Perlmutz sind ziemlich gut zu ihr. Und jetzt überlegt sie sich, was sie jetzt weitermachen will, überlegt, dass sie wieder zurück in ihre Heimat will, aber sie genießt jetzt erstmal tatsächlich den Untergang Deutschlands. So ungefähr lese ich es raus. Ja? Also sie blüht auf im gleichen Maße, in dem Deutschland irgendwie untergeht. Ja, untergehen stimmt irgendwie auch nicht, aber kann man schon sagen. Die meisten anderen Polinnen, die in Deutschland sind, die sind vielleicht schon übergeht. Die sind schon auf dem Heimweg. Und die haben untereinander abgesprochen, dass sie den ihren Arbeitgebenden alles klauen, was da halt irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Ja? Ich stelle mir jetzt nur kurz vor, in der Schokoladenfabrik halten da nochmal alle so die Hände auf unter den Schokoladenbrunnen. Maler kriegt es mit, weil sie auch ja Kontakt zu anderen Polinnen hat. Aber Maler will das nicht mitmachen. Und sie schreckt es sogar so ab, dass sie explizit sich von den Perlmutts beim Packen zuschauen lässt, damit die sehen, dass sie nichts klaut. Und dann bricht sie nach Polen auf. 6 Jahre, nachdem die Welt quasi nicht mehr dieselbe war. Und die Reise dahin ist nicht ganz einfach. Also die Katze ist aber auch dabei. Die anderen Polinnen, die mit ihrem Zug sitzen, die prahlen alle mit den Sachen, die sie geklaut haben und gegenseitig überbieten sich und naja, alle bis auf Maler. Und die anderen finden Maler eh ein bisschen komisch. Und das Mädchen mit der Katze hier und warum überhaupt darf die ihren Koffer mit ins Abteil nehmen und die anderen mussten alle ihren Koffer im Gepäckwagen abgeben? Finden sie auch ein bisschen komisch. Ist aber auch komisch. Warum müssen das so? Ja, ich glaube, das kommt gleich. Das ist so eine Sache, ne? Maler hat jetzt bei der Abreise 300 Mark und einen Brief von Herrn Perlmutt bekommen. Und der Brief war tatsächlich an den Schaffner gerichtet für den Zug. Und in dem Brief steht, den hat sie dem Schaffner gegeben, und da steht, okay, hier mit Brief und Siegel und Unterschrift, Maler ist ehrlich und die hat in diesem Koffer nur ihr eigenes Hab und Gut. Deshalb durfte sie den mit ins Abteil nehmen und die ganzen anderen mussten den in den Gepäckwagen geben. Und der Gepäckwagen wird irgendwann unterwegs abgekoppelt und die ganzen Polinnen werden ohne Gepäck nach Hause geschickt. Also die wussten natürlich, dass da irgendwie geklaut wurde. Das. Aber 300 Mark ist jetzt auch nicht so wenig, was er ihr mitgegeben hat. So. Nee. Das ist schon eine ordentliche Summe. Und als jetzt dieser Gepäckwagen dann plötzlich weg ist, sind die anderen natürlich noch neidischer und gehässiger gegenüber Maler, ja, die jetzt irgendwie ihren Koffer noch hat. Aber das wusste schon im Zug. Naja, der wurde tatsächlich irgendwo mal unterwegs, war der dann weg. Ne, an einem der Bahnhöfe wurde der abgekoppelt und das haben die dann unterwegs irgendwie mitgekriegt. Ja, ja. Und das führt letztendlich dazu, dass Maler jetzt nicht bis zum Ende mitfährt, sondern in Krakau spontan irgendwie aussteigt, weil die Situation in dem Abteil so unangenehm ist. Ja, Krakau soll aber auch schön sein. Soll auch schön sein. Sie wird jetzt dort von einem Mann angesprochen, der ihr dann, also sie hat in ihrem Koffer dann auch so ein paar Kleider und der bietet ihr an, quasi für seine Tochter so ein Kleid von ihr zu tauschen gegen einen Platz zum Schlafen für irgendwie eine gewisse Zeit. Ja, also der nimmt sie quasi mit nach Hause, die tauscht quasi mit ihm das Kleid und vielleicht auch noch ganz kurz, auch noch ein ganz guter Punkt. Maler gibt sich jetzt hier, obwohl sie wieder jetzt zurück in Polen ist, gibt sie sich nicht öffentlich als Jüdin zu erkennen. Mhm. Also sie schaut aber natürlich, sie hält weiter Ausschau nach Glaubensbrüdern und Schwestern. Denn in Polen ist das mit dem Antisemitismus nach wie vor ein Problem. Ja. Interessanterweise bis heute. Ganz kurz dazu. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat Polen die höchsten jüdischen Bevölkerungsanteile weltweit. 3 Millionen entspricht 10% der Gesamtbevölkerung. Ui, das ist vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also massiv. Heute sind es noch etwa 10.000, was ungefähr 0,02% der Bevölkerung entspricht. Aber in den vergangenen 5 Jahren wurden mindestens 100 Gewaltverbrechen pro Jahr gegen Juden verübt. Gegen so eine Mini-Anzahl. Mhm. Also ist absurd. Und wo diese Hass und dieses, das hat Jahrhunderte alte Wurzeln, dieses Thema. Dieses Vorurteil mit Wahnsinn. Der Geldgier, ne, kann ich euch auch sagen, das kommt aus dem Mittelalter, da war es den Christen untersagt, Geld zu verleihen, weil Zinsen laut Kirche eine Sünde waren. Und das haben die Juden quasi als Marktnische irgendwie ausgenutzt, ne? Und deswegen wurden die zum Volk der Geldverleiher. So. Ich glaube, es war doch sogar in Teilen sozusagen nicht aus einem Vorteil raus, sondern es gab es gab in vielen Städten auch das Problem, dass du als Jude keinen Handwerksberuf ergreifen konntest. Auch das, dann das hat es verschärft, genau. Ja, und dann war es auch die einzige Option, dass du sagst, ich würde gerne das machen, aber es geht alles. Es gab einige wenige Möglichkeiten, aber das war eben eins der Dinge und deswegen, die wurden natürlich nicht ganz freiwillig auch in diese Situation gedrängt. Und da kommt dieses Vorurteil her, das heute noch besteht so, ne? Also, wenn du heute jemanden fragst, was zeichnet den Juden aus, da kommt auf Platz 1 oder 2 wahrscheinlich, naja, das sind nur hier die Geldgeier. So, finde ich aber krass, dass es eigentlich daher kommt, dass es den Christen verboten war, Geld zu verleihen. Das wusste ich vorher auch nicht. Spannenderweise gab es in Polen im Zweiten Weltkrieg auch viele Übergriffe in den nicht durch die Deutschen besetzten Gebieten. So. Ja, aber wenn die Moral, also keine Ahnung, wenn du Chaos hast, dann tut da jeder für sich. Das ist ja auch diese Gemengelade mit den Ukrainern und dergleichen, was du gesagt hast, so, dann tut da jeder dann irgendwie schauen. Komma und? Ja. Es gibt ein Gesetz, das ist 2018 in Kraft getreten in Polen, das Holocaust-Gesetz, nachdem es heute quasi verboten ist, diese Verbrechen weiter zu untersuchen, beziehungsweise drohen jedem bis zu 3 Jahre Haft, der Polen eine Mitschuld an den Nazi-Gräueltaten zuspricht. Also es werden keine Verbrechen von Polen gegenüber Juden mehr untersucht. Das ist quasi per Strafe verboten. Das ist absolut vogelwild. Dass das in Europa geht, ja, so ein Gesetz? Das ist auch höchst umstritten, aber es wurde 2018 irgendwie durchgeprügelt. Okay, das wusste also, ich. Ich kenne nicht die Details, aber ich sag mal, die polnischen Regierungen der letzten paar Jahre waren auch fragwürdig. Ich kann es nicht gut beurteilen, aber von dem, was man irgendwie in Nachrichten und Ähnliches liest, sind das schon sehr, ja, wie du sagst, fragwürdige Sachen mit dabei. Ja, ja. Und das ist so ein komischer Auswuchs davon. Also finde ich auch absolut makaber. Okay, zurück zum Maler. Sie lernt jetzt einen polnischen Soldaten kennen, der sich dann ihr gegenüber auch nach einer Weile als Jude zu erkennen gibt. Und immerhin hat sie dann jemanden, mit dem sie sich irgendwie austauschen kann. Und der erzählt ihr Geschichten von jüdisch-polnischen Partisanen, die den Krieg überlebt haben, die dann zurück in ihre Häuser wollten und dort von den neuen Bewohnern ermordet wurden. Boah. Was halt auch hart ist. Also ja, aber das zeigt genau das. Ne? Das zeigt genau dieses bis heute bestehende Problem. Für Mala ist klar, okay, sie muss jetzt hier weg, sie muss weiter. Sie will, glaube ich, jetzt dann auch langsam, also ihr wird langsam auch klar, dass dieses, ja, ich will zurück nach Hause, dass dieses nach Hause dieses ein Konzept ist, das es so nicht mehr gibt, ja, dass sie irgendwie vielleicht auch woanders eine Zukunft haben sollte. Und der Soldat hilft ihr jetzt noch ein Kleid irgendwie auf dem Markt zu verkaufen und er stellt auch für sie Kontakt zu einem Heim her, in dem Mädchen leben, die das Konzentrationslager überlebt haben. Aber sie ist ja jetzt schon 18. Sie kann jetzt auch nicht mehr ohne weiteres in ein Heim gehen. Ja, doch. Also das sind jetzt erstmal so Auffanglager halt für so. Auch für junge Frauen und so. Ja, also da ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine Grenze bei 18 irgendwie gezogen. Und Mala freut sich tierisch, dass sie quasi Mädchen in ihrer Situation quasi findet, aber es folgt dann auch wieder hier Ernüchterung, die sind allesamt auch eher tot als lebendig. Also total abgemagert, die Blicke leer, innerlich gebrochen und sie alle halten Maler erstmal für eine Christin, weil die irgendwie ja diese ganzen Merkmale nicht hat. Ja? Als sie dann aber mit denen zusammen betet, merken sie, okay, das ist eine gläubige Jüdin und sie hat diese ganzen Glaubenspraktiken sogar noch krasser drauf, obwohl sie jahrelang nicht praktiziert hat. Und Mala wird in diesem Heim dann sowas wie eine Helferin und pflegt die anderen Mädchen auch, da grassiert Typhus gerade und sie bringt sich da aber voll ein, organisiert Lebensmittel, was sie ja schon auch sehr gut gelernt hat, wie das geht, so, und hilft mit, wo sie kann. Noch immer sind aber Übergriffe auf Juden an der Tagesordnung. Von zwei Mädchen, mit denen Mala sich anfreundet, erfährt sie, dass Juden in der Tschechoslowakei aber ohne Angst frei leben können. Hey, das ist so ein Wahnsinn. Da hat man die naive Vorstellung, dass jetzt gut wird. Ja, nach dem Ende des Kriegs, dann hört es endlich mal auf. Ja, kannst vergessen. Mhm. Aber auch das, also das weiß ich schon seit 10 Jahren. Ja, aber man muss sich trotzdem ab und zu klar machen, man muss sich halt mal klar machen. Ja. Nee, also auf dem Papier weiß ich es auch, aber wenn du in so einer Geschichte bist, dann wieder hörst, das gibt's doch einfach nicht. Und vor allem, für sie ist klar, sie will in die Tschechoslowakei, aber selbst dahin zu kommen, ist ein Riesenproblem. Also sie muss einen Schleuser bezahlen, weil sie aber nicht genug Geld hat, handelt sie mit dem Vater des anderen Mädchens, mit dem sie da irgendwie zusammen nach Tschechoslowakei reisen will, mit dem handelt sie einen Deal aus quasi. Also nichts, was ihr denkt. Sie soll jetzt den Schmuck über die Grenze schmuggeln. Mhm. Und Schmuck ist ja so ein Ding, wenn das an der Grenze dann erwischt wird, das würde ihr abgenommen und sie wird da ziemlich sicher auch durchsucht. Also das ist so ein bisschen das Problem und das läuft dann so, sie fährt mit dem Zug quasi bis an die Grenze, dann müssen alle aussteigen, werden alle irgendwie durchsucht und statt sich durchsuchen zu lassen, rennt sie einfach los quasi, die Gleise entlang in Richtung Tschechoslowakei. Und ihr Gepäck? Bleibt im Zug? Raus, ja, es bleibt tatsächlich im, weiß ich gar nicht, ob sie da und an der Stelle. Und was ist mit der Katze? Ich weiß nicht, ob sie da Gepäck hat Schulter. Und von der Katze ist an der Stelle gar nicht die Rede. Also die Katze ist immer noch da, aber wo die gerade jetzt konkret in dem Moment ist, weiß ich nicht. Mhm. Ihr wird jetzt aber, ihr pfeifen die Kugeln hinterher. Also die fangen dann, sie rennt, ne, und dann die Zöllner an der Grenze fangen an zu schießen. Und, oder die Grenzpolizisten, Zöllner ist, glaube ich, Quatsch. Und sie versteckt sich dann hinter so einem anderen Zug, glaube ich, der da irgendwo steht. Und ja, sie ist dann über die Grenze und wartet einfach, bis dieser andere Zug über die Grenze fährt und steigt dann dort wieder ein. Also ich stelle mir das so ein bisschen. Aber dann kann ja wirklich der nächste Bahnhof wirklich nicht weit weg sein. Nee, es ist wirklich in Sichtweite. Also es ist so ein Grenzübergang halt und der Zug hält erst auf der einen Seite, so, da werden alle untersucht dann und dann hält er auf der anderen Seite und quasi da ist dann die, also dass das wirklich dann so simpel ist, einfach aussteigen und rüberrennen, ja. Ist, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Haben auch welche schon eine Kugel in den Rücken gekriegt, wenn sie sowas gemacht haben? Mit Sicherheit. Ja. Also sie ist jetzt in der Tschechoslowakei, lebt für kurze Zeit in Prag in dem Kloster, reist dann weiter nach Süddeutschland, weil sie nach Palästina eigentlich will. Also sie, ja, ins Heimatland ihres Glaubens, sie möchte dahin. Da hat sie auch Verwandte, glaube ich, einen Onkel. Und sie fährt quasi, auch die Reise nach München ist wieder ein Abenteuer, aber das will ich jetzt gar nicht alles im Detail. Sie versteckt sich in einem Haufen Kohle, quasi sie fährt schwarz. mit dem Chapeau. Zug nach München. Wohl an. Und sie landet dann am Starnberger See, wieder in so einem Auffanglager. Da, was auch ganz, ganz interessant ist, da hält sich dann so ein ehemaliger deutscher Lageraufseher versteckt. Also der mischt sich unter die Überlebenden und tut so, als wäre er auch irgendwie ein Kriegsflüchtling. Wird dann aber enttarnt und ist dann quasi so ein Selbstmord mit ganz vielen Messerstichen. Auch ganz spannend. Sie schreibt ihrem Onkel in Palästina einen Brief, hat aber keine Adresse von ihm. Auf dem Umschlag steht also nur Schmühl, Axt, Palästina. Und der Brief, der da in diesem Umschlag steckt, ist aber so herzzerreißend, dass der irgendwie in der Tageszeitung in Palästina landet und so tatsächlich den Empfänger erreicht. Nachweislich? Auf diesem Weg. Oder ist das eine Legende? Weiß man nicht so. Sie schreibt davon in ihrem Buch. Okay. Die Katze hat den Text mir diktiert. Aber das sind doch jetzt echt schon unwahrscheinlichere Briefe angekommen, also von daher. Ja, ja. Zwischen Ankommen und in der Zeitung, aber das muss man ja nachvollziehen können. Ich weiß Zeitung tatsächlich nicht, also dass der dann, wenn er gelesen wird, in der Zeitung landet, das kaufe ich. Ich frage mich aber, wer ihn an der Stelle irgendwo aufmacht. Aber der Schmirgel liest es dann? Der Schmurl. Und schreibt dann wieder, schreibt nach München zurück. Er schreibt nach München zurück, aber sie kriegt die Antwort nicht mehr mit. Zum einen, weil sie, unterwegs ist? Na doch, er schreibt. Doch, er schreibt ihr, sie kriegt die Antwort nicht mehr mit, weil sie dann nach England weiterreist. Aber vorher passiert noch was anderes. Da. Die sind jetzt in diesem Auffanglager und das sind auch mehrere Jugendliche und die sollen dann irgendwie nach München gefahren werden und da irgendwie auf einer Bühne irgendwie was singen, glaube ich, irgendwie. Also die machen, keine Ahnung. Das ist dann irgendwie so ein Chor oder ein Theaterstück oder, also ich frage mich nicht. Ich glaube, es ist so ein Ding zum Zeittotschlagen. Ich frage dich einfach nicht. Und dann werden die da irgendwie nach München gefahren. Nimm's einfach hin. Auf jeden Fall werden die in zwei LKWs dahin gefahren. Ich hoffe, du erzählst genau so irgendwann so die Geschichte von ABBA oder so. Und das nehmt's einfach hin. Weltweiter Erfolg. Und auf dem Rückweg kommt einer dieser LKWs von der Straße ab und alle, die in diesem LKW sitzen, sterben. Wow. Und das fand ich so einen richtigen Downer. Ja. Also zum einen, weil die Nachricht von diesem LKW bis nach Palästina wandert und der Onkel, der den Brief aber schon abgeschickt hat, der denkt dann fortan, sie sei gestorben. Also wundert sich nicht, dass er nicht nochmal irgendwie eine Antwort kriegt. Zum anderen ist es aber einfach ein super beschissener Abgang, wenn du gerade den Zweiten Weltkrieg überlebt hast, den Holocaust, und dann sitzt du in so einem LKW und kommst von der Straße ab. Also Mahler beschreibt es auch tatsächlich als einen der traurigsten Momente in den vergangenen Jahren. Mhm. Und das soll echt was heißen. Okay, England, habe ich ja schon angedeutet. Als klar ist, dass sie nach England reist, verbringt sie erstmal einige Zeit damit, die Sprache zu lernen, auch einige Lieder. Wie gesagt, ne, sie ist ja Sprachen, glaube ich, sehr, sehr begabt. Was einen super Eindruck macht, als sie dann dort ankommt. Erstmal kommen sie mit dem Zug da in London an und die Kinder wollen gar nicht aussteigen, weil so viel Nebel irgendwie da ist in London und sie denken alle, oh, wie im KZ, der ganze Rauch immer und so. Oh Gott. Aber sie steigen dann doch aus, lassen sich freudig in Empfang nehmen, bekommen Sandwiches und Äpfel und Apfelsinen geschenkt. Ich habe immer noch kein Gurkensandwich gemacht. Und manche Kinder haben seit Jahren kein Obst mehr gegessen und halten die Apfelsinen für Bälle und fangen an, mit den Apfelsinen zu spielen. Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach so, ich weiß nicht, die dann zeigen, wie absurd das Ganze ist. Auch in England kommt sie erstmal in so ein Auffanglager. Sie wird von da aus dann mehrfach zu Familien geschickt, immer so für ein paar Tage, um sich dann so langsam an so ein normales Leben mal wieder zu gewöhnen. Und ich kürze das ein bisschen ab. Sie erhält zwei weitere Adoptionsangebote, die sie schweren Herzens. Katze ist immer noch dabei? Katze ist immer noch dabei. Zwei weitere Adoptionsangebote. Denn ja, für sie fühlt es sich falsch an. Sie liebt ihre Eltern und das wäre für sie so Eltern ersetzen und das will sie nicht. Und sie will für sich auch unbedingt das aus eigener Kraft in der Welt schaffen. Ja, sie war jetzt so lange irgendwie auf sich gestellt und sie lehnt auch alle weiteren Geldgeschenke rigoros ab. Okay. Sucht sich eine Stelle als Schneiderlehrling, also macht dann auch irgendwie eine Ausbildung. Lernt dann auch Menschen aus ihrer Heimatstadt sogar kennen. Sekunde, sie ist immer noch in England? Ja. Wollte sie jetzt nicht nach Palästina? Ja, es ist so der Long-Term-Plan irgendwie. Okay. Ja. Okay. Aber das musste ja auch erstmal irgendwie leisten können. Natürlich. Und irgendwie Gelegenheit ergeben. Und jetzt kommt eben auch dazwischen, dass sie in London dann Menschen aus ihrer Heimat eben wiederfindet quasi, aus ihrer Heimatstadt sogar, ne, die sie kennt, die sie alle für tot gehalten hat. Sogar zwei Großonkel lernt sie kennen, von denen sie gar nichts wusste, glaube ich, und den Vetter ihres Opas, von dem sie auch nichts wusste. Also so über die Zeit, ja, lernt sie die halt kennen. Irre. Und sie muss aber immer wieder, also es ist super freudig natürlich, aber sie muss immer wieder den Leuten diese ganze Geschichte irgendwie erzählen, was halt auch super anstrengend ist. Ne? Alles, was sie hat mit ansehen müssen, alle Gräueltaten, die sie mitbekommen hat, die ganzen Unmenschlichkeiten, dieser Überlebenskampf und natürlich auch ihre Katze, ihren Schutzengel. Ja? Und zu der erzähle ich euch jetzt noch was. Gleich werde ich die Katze dann nie mehr erwähnen, aber einmal kommt sie noch. Der Vetter ihres Großvaters stellt sie alsbald dann einem jungen Mann vor, namens Meyer Katzenberg oder Karkenberg. Den wird sie heiraten. Deswegen ist auch der Autor auf dem Buch Maler Karkenberg und nicht Sora. Mhm. Am 20. Februar 1949 heiratet sie den. Die werden 5 Kinder zur Welt bringen und es gibt im Grunde keine weiteren Informationen zu, was in ihrem Leben weiter passiert. Jetzt so oder ne, mit dem restlichen Leben. Ich weiß nur, dass wenige Tage vor der Hochzeit ihre Katze spurlos verschwindet und nie wieder auftaucht. So, jetzt können wir über die Katze reden. Aber das heißt, sie hat jetzt ihren Lebensabend in, oder ihr weiteres Leben, Moment, so in England. Ich glaube, in England verbracht. Ja, sie reist dann schon irgendwann auch nach Palästina und ich glaube, sie ist auch zwischenzeitlich mal wieder sie ist auch, glaube ich, zwischenzeitlich mal wieder in der Heimat. Tatsächlich ist das Buch endet da dann. Also einem ungefähr so, sie lebt glücklich bis an ihr, ich weiß nicht mal, wann sie gestorben ist, genau. Ich weiß nur, dass sie 5 Kinder noch kriegt und sie hat auch es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, zu ihr. So, es ist irgendwie von daher müsst ihr diese ganze Geschichte ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es gibt halt irgendwie diese eine Quelle. Aber wer hat dich denn auf die gute Dame aufmerksam gemacht, bevor wir über die Katze sprechen? Ich habe das Buch tatsächlich in Ansbach im Buchladen stehen sehen. What? Ja. Das ist wirklich eine not well-known Story jetzt. Genau. Also das Buch tatsächlich ist, glaube ich, schon, es war kein sehr gut sortierter Buchladen. Und das heißt Malers Katze? Malers Katze müsste das heißen, ja. Also, wie gesagt, über den Rest ihres Lebens weiß ich nur, dass die 5 Kinder dann irgendwann sie hatte tatsächlich diesen Plan, ein Buch über ihr Leben zu schreiben, den hat sie schon während dieser Zeit gefasst. Und es war auch so ein Gedanke, in den sie sich so ein bisschen geklammert hat. Mhm. Und sie hat sich immer wieder gesagt, okay, sie muss dann quasi der Nachwelt berichten, wie schlimm das alles war und was die Deutschen alles gemacht haben. Und schon schlimm. Daran hat sie sich schon lange festgehalten und das hat sie auch vielen von ihren polnischen Freundinnen erzählt dann. Und das war immer ihr Plan, so ihr ganzes Leben und irgendwie ihre Kinder haben das dann vollendet. So, glaube ich, kann man sagen. Und diese Katze, das ist für mich, das klingt so wie so ein dramaturgisches Ding, einfach, dass da ein roter Faden drin steckt. Das ist mir an vielen Stellen so ein bisschen zu viel. Zu unglaublich. Komplett unrealistisch. Und dann heißt sie auch noch quasi Malach wie Engel, wie ein Schutzengel, ja, und sie taucht immer in den richtigen Momenten in ihrem Leben auf und sie isst nie oder trinkt nie. Ja. So, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und sie ist dann wirklich auch über diese Zeit und Zugfahrten und Dings, sie ist überall dann immer da. Ich, ja, vor allem beim Gefangenentransport lässt man doch keine Katze dabei. So. Beim Gefangenentransport? Wenn sie mal irgendwo hier gefangen wird und sonst wie. Ja, so als Zwangsarbeiterin. Ja, genau. Ja, das ist so richtig. Der Gefangenentransport, ja. In der Dingskapsel. Ich finde es auch, ich finde es sehr merkwürdig, die Katze. Ich persönlich, und das ist jetzt aber wirklich ein subjektives, ich zweifle diese Katze an. Ich glaube, die Katze ist ein dramaturgisches Element. Bin auf deiner Seite. Also ich glaube, dass es die Katze gab, aber dass sicherlich etliches übertrieben ist. Ja, so könnte ich es mir vorstellen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass grundsätzlich vieles in dieser Geschichte tatsächlich wahr ist. Also dass vieles wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer war, als sie es jetzt irgendwie. Oder dass sie manche Sachen nicht vielleicht nicht dass sie gar nicht alles mitbekommen hat, ne? Was, wie gesagt, das so, was so in Auschwitz zum Beispiel passiert ist und so, das hat sie, glaube ich, an der Stelle gar nicht mitbekommen. Ja? Sie hat einmal Nachrichten gesehen während des Kriegs. Ganz kurz, was für mich auch noch ganz spannend war, laut New York Times gibt es rund 25.000 ähnliche Schicksale wie die von Mahler. Also Jüdinnen und Juden, die in den Wäldern Osteuropas den Krieg überlebt haben. Wusste ich auch nicht, dass das wirklich dann schon viele waren unterm Strich, so, die das irgendwie dann jahrelang geschafft haben, sich da irgendwie durchzuschlagen. Mahler wollte Zeit ihres Lebens diese Geschichte konservieren, das hat sie immer wieder während des Kriegs auch schon geäußert. Achso, das habe ich euch gerade schon erzählt. Was Mahler auszeichnet, ist so ihr Selbstwertgefühl, ihr Biss, ihr unerschütterlicher Glaube. Also sie hat sich auch immer über ihren Glauben wieder motiviert, glaube ich, und ihr Gerechtigkeitssinn. Mhm. Dass sie immer wieder auch sich unfair behandelt, also es klingt jetzt so platt, ne? Aber dass es nicht sein kann quasi, dass sie jetzt hier irgendwie leidet, dass sie jetzt hier sich verstecken muss, dass sie jetzt hier irgendwie auf der Flucht ist, während die anderen, die eigentlich die Gräuel so verüben. Mit stolzer, geschwellter Brust und Dreistigkeit. So. Genau. Und das dieses Unrechtsgefühl oder ihr Gerechtigkeitssinn, das war auch sowas, an dem sie sich immer wieder festgeklammert hat. Mhm. Und ja, dass es eigentlich die Nazis hätten sein müssen, die verfolgt, gefoltert, getötet werden. So. Das war immer so das. Daran hat sie sich, glaube ich, damit hat sie sich in den Schlaf gewogen mit diesen Gedanken. Naja, ich hätte da noch ein Ende-Dank-Fest. Zudem muss ich sagen, mir ist meine Datenbank, in dem ich diese ganzen Dinge gespeichert habe, abgeschmiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Backup vollständig ist. Aber beim Thema abgeschmiert, was ist denn, wenn der Akku jetzt null erreicht? Ist das zwischengespeichert? Es ist hier nur das, das ist ja nur Vorlesepad. Das genau, es ist nur das Vorlesepad. Ist hier nicht die Aufnahme. Ich von daher bitte nur die Vornamen und wenn einer fehlt oder einer zu viel drin ist, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Nur die Vornamen? Ja. Das machen wir immer so. Heute ist es dir mal überlassen. Nein, aber wir können doch mal die Nachnamen auch mal machen. Nein, das möchten die Leute vielleicht nicht. Das wäre geil. Das ist der erste. Also, Andreas, dein Nachname ist mega, wenn ich das mal sagen darf. Den wirklich hätte ich auch lieber. Oh, der ist gut, ja. Britta, deinen hätte ich auch lieber. Cornelius, deinen hätte ich auch lieber. Christoph, ich heiße halt Schmidt. So. Felix, deinen hätte ich definitiv lieber. Zweiter Dominik, deinen auch. Dirk, ich mag eigentlich alle Nachnamen hier lieber. Doch, wirklich. Also durch die Reihe durch sind einfach wertige Nachnamen. Ich finde es ultra schade. Kannst du mir trotzdem die Vornamen geben, vielleicht? Andreas, Angelika, Benjamin, Britta, Christoph, Cornelius, Dagmar, Dirk, Dominik, Margit, verzeih mir, ich sag einfach Felix, Gero, Giana, Helen, Henning, Jan, Jens, Jonathan, Katja, Katrin, Helmut und Ulrike, Lena, Ludger, Markus, Martin, Matthias, Monika, Myriam, Nathalie, Nico, Niklas, Noelia. Was gibt's da zu lachen? Ich habe mich nur verlesen. Ich habe nur mit Philipp geschmunzelt. Und Arne, aber auch, der stand hinten noch dran. So. Oliver, Peter, Rico, Sibylla, Steffen, Tobias. Und der zweite Vorname ist hier nur mit CHR abgekürzt, vielleicht, wenn es gelesen werden soll, nochmal schicken. Und die beiden Tobiasse. Das war's. Da müsste man mal eine Nummer daneben machen. Das wäre mal voll interessant, wie viele das sind. Da ist ein Google Docs Link drin. Da kannst du mal draufklicken. Dann bei, nee, nicht in dem Pad. Das geht gerade, glaube ich, nicht. Aber ja. Einer deiner Tabs ist Gaskocher zweiflammig. Finde ich ein bisschen unsensibel. Alter. Hallo? Campingbus-Ausstattung? Boah. Das stimmt halt tatsächlich. Ich glaube, ihr findet das jetzt. Das finde ich auch ziemlich geschmacklos von mir jetzt. Wow. Aber ein anderer Tab ist 48 Fakten zu Stromberg. Wie sagst du denn das? Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weil ich neulich zu Gast war in einem Stromberg-Podcast. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wer macht denn heutzutage noch einen Stromberg? Na hier, Max Snyder. Ach so. Und, ist es gut gewesen, Jürgen Kraus? Also mal Stromberg, sich wieder mit Stromberg zu befassen, ist wie so eine Zeitreise. Das ist echt krass. Kann ich nur jedem empfehlen. Es tut weh, aber es ist wie eine Zeitreise. So eine Therapie. Eine schmerzhafte Zeitreise. Da hätte ich wirklich keinerlei Interesse dran. Hättest du da Interesse? Also britisches The Office, amerikanisches The Office. Das britische habe ich mich noch Stromberg. Nicht, das habe ich mich noch nicht dran gewagt. Was würdet ihr wählen? So? Du Stromberg, du. Ich kenne das britische. Das habe ich so nicht gesehen. Also ich weiß die Besetzung, ich habe aber nicht viel davon gesehen. Stromberg hat mich nicht so wahnsinnig abgeholt, weil das war eher so ein, ja okay, das sind alle Menschen einfach nur gemeint zueinander. Plus, ich kenne auch irgendwie so Bürokratiegedöns und das bereitet mir Schmerzen. Aber deswegen ist es ja witzig, ja, ja. Weil es weh tut. Und das amerikanische The Office habe ich damals, als es rauskam, nicht gesehen und erst vor einem Jahr oder so was mal angefangen, das zu gucken. Mhm. Und habe so die erste Staffel gesehen. Ich finde es ganz gut. Viele Leute sagen, halt noch ein bisschen durch, dann wird es richtig gut. Ja. Wir haben es ja vorhin kurz gehabt, dass ihr Parks and Recreation anschaut. Schon durch. Alles angeschaut gesehen. Habt. Ja, super. Und das ist wirklich auch sehr schön. Ja. Ich hätte so Bedarf, ich glaube, ich muss wirklich einen Serienpodcast mal machen. Ich hab so Redebedarf zu so viel, zu allen möglichen Serien. Ich gucke so viele Serien nach wie vor. Aber also, du kennst die logische Konsequenz. Von? Du musst mit deiner Frau das machen. Oh, das wäre so schön. Die verschläft ja aber das meiste. Ja, aber das ist ja der Gag. Das wäre doch eine Mega-Prämisse. Das ist ja das Konzept, dass du ja auch mittendrin in dem Podcast-Folgen dann immer noch erklärst, wie es ausgegangen ist. Ja. Und dann so, was, Schatz, wie denkst du denn, ist es ausgegangen? Und dann muss sie sich was einfallen lassen. Schön. So. Ja. Oder so, Jürgen macht drei Vorschläge, wie es jetzt ausgegangen ist und sie muss raten, was davon stimmt. Also ich sehe das halt schon so und deine Frau ist ja auch schlagfertig so. Ich Schatzi, wenn du das hörst, sprich mich doch mal drauf an. Ich habe sie eh vergessen, bis ich daheim bin. Hört deine Frau deinen Podcast? Manchmal. Oh, das ist schön. Na doch, meistens. Ja, nur wenn es lustige Themen sind. Mich irritiert es tatsächlich oft, wenn ich dann irgendwo meine Stimme im Haus höre und mir denke, ich rede doch gerade gar nicht. Aber um das nochmal, deine Annahme gerade, also die ist jetzt nicht automatisch gesagt, dass ich Stromberg von den dreien am ehesten picken würde. Aber ich habe Stromberg damals sehr gefeiert, aber mir geht's wie Philipp, ich habe auch letztes Jahr irgendwann angefangen, The Office zu schauen. Mhm. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich finde das ziemlich witzig. Ja. Stromberg ist nicht so witzig, das ist wirklich mehr Fremdscham. Das ist mehr Schmerz, aber Fand ich auch nie wirklich, also das ich mag Fremdschämen nicht so. Naja, also ich bin. Kann es sehr begrenzt, kann ich das anschauen. Ich bin immer dabei, bei so einem Medienprodukt, wenn das was in dir auslöst, feiere ich das schon mal. Also es muss kein positives Gefühl. Ich glaube, jeder, der Horrorfilme gut findet, kann das verstehen. Ich habe auch About Schmidt sehr gefeiert. Also, obwohl ich mich total beschissen gefühlt habe, als ich aus dem Kino bin. Aber dass ein Film das schafft, dich so aus deinem Gleichgewicht zu bringen, egal in welche Richtung, das ist schon bemerkenswert. Ja. So, ich glaub, das erkenne ich an. Das finde ich interessant, weil das eben Horror für mich nicht tut. Und ich gucke Horror ungern, weil es mich dann eher langweilt und weil es nichts mit mir macht. Ja, aber es muss ja nicht höchstens für dich, für andere so, funktioniert es ja vielleicht. Ja, höchstens so ein Jumpscare, okay, aber dann ist der halt kurz gruselig. Und dann, ja, aber Jumpscare ärgere ich mich eher. Genau, mich ärgert es eher, oder es ist eher, keine Ahnung, eher einfach kurzzeitig unangenehm. Das ärgert mich aber jetzt positiv dann ist. Aber es gibt andere Filme, ich mag ja auch echt gerne viel traurige Musik. Und das ist genau das, was du sagst, wenn es etwas in einem auslöst, ist es auch etwas, was man schön konsumieren kann. Auf jeden Fall, ja. Ja, finde ich auch. Eigentlich fast ein schönes Schlusswort so irgendwie für die Geschichte heute. Aber dazu müsste jetzt viel, jemand auch aufhören zu reden. Dann. Nee, aber auch in so viel Schlimmes passiert ist. Aber vielen Dank, Jürgen, für die Story von heute. Was macht ihr mit euch? Es ist ein bisschen... Dominik, ist es völlig egal, ja, okay? Nee, ich musste ein klein bisschen an, und das mag jetzt ein völlig unpassender Vergleich sein, aber an sowas wie an das Leben ist schön denken, wo einfach in... Ich bin da komplett abgestumpft. Also nichts von dem, was du erzählt hast, hat nur irgendwas in mir ausgelöst, weil ich das alles schon als maximal schlimm abgestuft habe und schon so viele Stories über den Zweiten Weltkrieg, ich habe mich so viel damit befasst. Ich habe also nichts, was du gesagt hast, hat mich auch nur annähernd geschockt. Gar nicht. Es geht ja auch nicht um Schocken. Nee, für mich ist es auch weniger Schocken, sondern eher so ein Mitgefühl, weil es um jetzt genau um eine Person geht. Das ist halt sozusagen, du kennst das große Bild, aber du zoomst rein und aber das Ding siehst ist, halt wieder, was es für die Einzelperson bedeutet. Ich habe selbst die Einzelstorys so viele schon gehört und es ist einfach so als unvorstellbarer Albtraum abgespeichert und ich kann da nichts mehr fühlen. So, das ist alles so, was bei mir den Hashtag Krieg hat. So. Also es ist mir auch bewusst, dass, also Jugoslawienkrieg, Erster Weltkrieg, irgendwie sonst wie, alles, sämtliche Konflikte, ist einfach, keine Ahnung, Ruanda. Ich habe mir mal hier Hotel Ruanda angeschaut, damals auf der Berlinale. So. Die Menschen tun einfach ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge miteinander und ich weiß ja, das so. Ja, aber das ist ja das eine, das zu wissen, aber das wirklich, bin ich bei Philipp, das an einem Einzelschicksal mitzuerleben, so ein Stück weit, das finde ich schon nochmal... Das macht schon noch mal was mit einem. So, ich bin da komplett abgestumpft. Tatsächlich auch, das Leben ist schön. Ich habe das alles gesehen, ja. Ja. Nee, da habe ich geweint damals und jetzt ist vorbei. Okay, jetzt kann ich nicht mehr weinen, weil jetzt weiß ich, dass es einfach maximal schlimm alles ist. So. Ja. Okay, also das, okay, aber das wird meine Challenge sein für die nächsten, sagen wir mal, Vorfolge 100. Dominik, noch mal. Aber Sekunde, funktioniert das auch für dich? Weil ich vorhin erwähnt habe, sowas wie mit ab, also oben, die ersten 10 Minuten. Ist sowas, was das gerührt mich. Okay, also so gerührt wirst du trotzdem schon noch. Also das ist eher so Thema Gräueltaten und Krieg sozusagen, dass du das Gefühl hast. Aber meinst du wirklich, wenn ich jetzt morgen hier die Geschichte von Klaus Barbie, dem Schlechter von wo? Von Rodenburg? Nee, nicht Rodenburg. Dem Schlechter von irgendwo in Frankreich. Wenn ich die mitbringen würde, die spare ich seit Jahren aus, aber das die Geschichte. Ist eine, das ist eine Zweite Weltkriegsgeschichte, oder was ist das? Ja? Das ist echt, das ist... Oh, ja, ja. Aber das ist wo ich sage, okay, da geht's nur drum, das ist nur blutrünstig. So, da ist keine Geschichte drin, da ist keine Moral drin, da ist kein. Mal. Ja, so. Aber das wäre halt so. Faszinierend, was für Abgründe der menschliche Geist hat irgendwie. Ja. Genau, so. Aber da finde ich ja eher fast schon, also, da ist ja eher das, woran sich, glaube ich, die Leute reiben. Wie abgestumpft kann ein Mensch sein? Ja, das gibt mir jetzt nichts, das zu erzählen. Also das finde ich nicht, das sollte man nicht totschweigen, aber es gibt mir jetzt hier nichts, das in dem Rahmen zu erzählen, weil da ist kein... Da ist keine Narration da. Da ist kein Spannungsbogen und kein nix drin. Ja, so. Ich möchte mal, also eine Sache kurz mal erwähnen, so, ich weiß, dass es maximal schlimm ist. Also ich verharmlose das ja nicht. Ich sag nur... Nee, es geht nur um deine Gefühlswelt. Ich habe da emotional schon vor Jahren zugemacht, so. Okay. Also ich weiß einfach... So, das waren die Momente, wo ich sagte, ja, okay, also jetzt, das ist wie, mich schockt kaum mehr was im Reddit steht, weil ich mir denke, ja, ich habe alles schon gelesen, es gibt alles, so die unmöglichsten Geschichten und ich meine, wie viele Folgen haben wir jetzt, das ist heute die 70. So, es gibt einfach alles, was du mir erzählst, glaube ich dir erstmal, weil es gibt alles. So. Ist ja 71, ja, aber, Folge. Ja, aber was ist denn das für eine Lebenseinstellung? So, dann genau, das Gleiche kannst du ja, geht dir das bei positiven Dingen auch so? Wird das jetzt eine Dominik-Therapiestunde? Nee, aber das ist jetzt interessant. Ja, so, meine Tochter, als sie die ersten Schritte gemacht hat, bei der schönsten Moment meines Lebens, jetzt kommt nichts mehr. Ja, als sie den zweiten gemacht hat, habe ich mir gedacht, oh Mann, jetzt macht sie das schon wieder. Schon da. Hat sie doch alles schon gemacht. Oh Gott. Nein, also das ist, wenn du das ernsthaft jetzt haben willst, was ich einen interessanten Abschluss dieser Folge finde, dass ich tatsächlich sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen nicht mehr so viele Gefühle zulasse. Ja, das geht ja miteinander einher und das, also das nicht mehr so viele Gefühle zu lassen, das kenne ich schon. Das, ja. Das kommt, glaube ich, einfach mit dem Alter und ich glaube, das ist auch so, in unserem Alter, wenn man in die Mittellebenskrise stürzt, wahrscheinlich so ein Faktor. Ja, ich glaube, die Frage aber ist dieses, halt. Aber komplett abgestimmt ist ja nochmal eine andere. Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach ein Stück weit. Auf Krieg bezogen. Ja, du hast ja auch, also mit bei dem Beispiel mit sowas wie Kinder, Familie zu haben. Du hast halt, glaube ich, einfach in gewissen Lebensabschnitten schon gewisse Dinge erlebt. Ich weiß von dir jetzt mal, du bist Papa. Du wirst halt nur zum ersten Mal Papa und sozusagen so diesen, sozusagen, diesen krassen Peak sozusagen erreichst du halt in vielleicht in großer Anführungszeichen. Das ist beim zweiten Kind wieder genauso schön. Okay. Aber also, nein, wäre es jetzt echt recht, wenn wir jetzt nicht zu viel nein. Hier. Aber du sagst genauso schön. Aber sozusagen, du schlägst nicht das erste Mal in eine neue Region dieses Gefühls rein. Oder vor. Ich glaube, wenn du... Auch wenn es jetzt blöd... Wahrscheinlich kann man es sagen, ich glaube, diese Denke, das ist der Anfang von einer Abwärtsspirale. Ja, du hast recht. Das ist ich glaube, du musst einfach lernen, das singulär zu betrachten. Und das ist sauschwer. Ja. Aber ich kann mich gerade auch saumäßig über die Freude meines Hundes freuen, wenn er sich freut, mich zu sehen. Oh ja, oh Gott. So gut. Und das ist immer, wir müssen echt, ich merke schon, wir müssen alle, glaube ich, irgendwie aufpassen, dass wir nicht unsere ganze Liebe nur noch auf diesen Hund werfen, ja. So, aber es ist, meine Kinder kommen nach Hause und begrüßen den Hund. Und dann, halt ja, Papa. Ja. So, ja. Also ja, das ist. Verständlich. Ich bin in der Sitcom. Das, ja. Ja, stimmt. Das, und ich frage mich, ob das jetzt so bleibt. Ich meine, wir haben denn jetzt 4 Wochen oder so? Naja. Ich frage mich, ob das so bleibt. Aber wir sind alle schwer verliebt. Auf einmal ist der Hund weg. Was? Jürgen wollte auch ein bisschen Liebe. Auf einmal ist der Hund weg. Was ist denn das jetzt für eine Drohung? Nein, von dir, wenn du sagst, dass deine Familie dich nicht mehr begrüßt. Ach so. Nein. Ja. Aber was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich muss heim zum Hund. Gute Nacht, Josh. Nicht zu deiner Familie, zu deinem Hund. Das ist wirklich, was ist, wenn wir diesen Hund sehen, das ist der charismatischste Hund, den wir jemals, und weißt du, selbst wir wollen von Jürgen nichts mehr. Kann der Hund uns die nächste Folge vorbellen? Ja, den bellt uns vor. Immer so eine Bonusfolge, so Jürgen. Nur sage, Hundegeräusche von Jürgen. Ja, dieser Hund macht tatsächlich unfassbar wenige Geräusche. Also das lauteste Geräusch, das er macht, ist, wenn er mit seinem freudigen Schwanz gegen den Türrahmen donnert. Aber der hat, seit wir ihn haben, einen einzigen Beller. Ja, und das war, als ich ihn gefragt habe, liebst du uns? Nee, das war, ich der Interpretation meiner Frau glauben darf, das war, als er mich im Treppenhaus gehört hat, aber gedacht hat, es wäre irgendwie ein Fremder. Mhm. Dann hat er irgendwie einmal gebellt. Ja, Bestie, Kampfhund. Ja, das ist, der strahlt so viel Kampfhund aus, das glaubst du nicht. Das ist wirklich. Danke, Jürgen. Ich darf immer, mir wurde verboten, ihn Kampfhund zu nennen. Wie oft hast du es alleine in diesem Podcast-Fiction gemacht? Das triggert dich doch. Man sollte dich besser kennen. Ja, mich triggert das. Weil dieses ganze Kampf und Konzept ist so kaputt. Ihr wollt aufhören, ne? Ich mache jetzt mal ein Foto von diesem Soda-Stream mit Gas, weil daran möchte ich mich erinnern. Warte, und dann kannst du dabei noch ein bisschen von den Irrsinnigkeiten des Gesetzes. Ist hier nicht, da ist der Deckel nicht drauf. Ich mach das doch mal noch hin. Nee, da muss man, glaube ich, mal einen eigenen Podcast zu machen. Ist das Soda-Stream Gas? Ja, da auch. Voll die gute Idee. No. Aber Jürgen, erzähl doch mal, was genau ist denn da verkehrt? Naja, es ist einfach verkehrt, Hunde ob ihrer Geburt sie schon direkt in so ein Muster zu pressen und zu sagen, okay, du bist jetzt Rasse so und so, du bist ein fieser, tödlicher, gemeiner Kampfhund. Schau, jetzt ist auch der Deckel drauf. Und viele haben das erkannt, dass das einfach nicht zeitgemäß ist, sondern dass man Hunde nach ihrem Wesen und vor allem nach ihrer Erziehung auch beurteilen muss. Aber halt nicht alle. Und witzig, in Deutschland die meisten Übergriffe gibt es von Schäferhunden und Dackeln. Aber das ist ja auch wieder bei den Tieren, die viele Unfälle und viele Todesfälle verursachen, so die Masse macht. Ja. Und du hast ja einen Mischling, oder? Ja. Also es gibt halt auch wahrscheinlich viel mehr Schäferhunde. Es gibt natürlich viel mehr Schäferhunde. Ja. Aber trotzdem. Als Mischlinge? Also es kommt darauf an, welche Mischlinge halt. Ich wollte sagen, wenn du alle Mischlinge einfach setzt, Also es gibt einen Haufen Schäferhunde und es gibt aber auch eine große Lobby für Schäferhunde und das ist so das Hauptproblem, deswegen landen diese die nicht Lobbys auf so einer Liste. Das ist wirklich aber ein Schäferhund hat auch die körperlichen Voraussetzungen, dich wirklich zuzurichten. So darum geht es natürlich auch. Ne? Also ein so ein Taschenpinscher irgendwie, dem wird keiner auf eine Kampfhundliste setzen, auch wenn der dich irgendwie in die Wade beißt. Wäre super. Den Punkt, okay, dass unser Hund hat schon eine gewisse, es ist ein gewisses Kraftpaket. Ja. Du kannst ja Papa, ha? ganzer Papa, aber es ist wirklich der, das ist der, der ungefährlichste Hund, den du dir vorstellen kannst. So, der würde weglaufen, bevor er dir irgendwas antut. Ja, der, von daher ist es einfach Quatsch. Ja. So. Weißt du, was für einen Satz ich nicht mehr hören kann beim Joggen? Der tut auch nichts. Der macht nichts, der will nur spielen. Das finde ich auch. Wenn ich das, so, wenn also, ich das sage, dann dürft ihr mir meine Lizenz zum Hundeführen wegnehmen. Dass Menschen sich nicht dumm vorkommen, diesen Satz zu sagen, wirklich. Also, da habe ich mich in München mal in einem Park mit einer angelegt, ja. Nicht, die auch am Telefon war, ihren Hund einfach laufen hat lassen und wir halt mit dem Kind unterwegs waren und dieser Hund halt auf das Kind zugerannt. Also, dass Leute da, ey, das geht mir auch in den Kopf. Also, wenn ich das mal sage, dann dürft ihr mir wirklich, dann dürft ihr mir die Lizenz zum Hunde haben wegnehmen. Hast du eine Lizenz? Nein, noch nicht. Wow, speaking of haltlose Drohungen. Hast du den Hund jemals gesehen? Ich überlege gerade, wenn es so wie in der Folge wäre, dass er die ganze Zeit von seinem perfekten Hund erzählt und irgendwann rufe ich bei seiner Frau an, so, und Hunde leben. Welcher Hund? Ja. So, es wäre mega unangenehm. Seid ihr gemein, ey. Ja. Nein, das wäre doch einfach witzig. So, am Ende von Hundefolgen, ja. Ach, kommt raus, Jürgen hat gar keinen Hund. Nein. Ich freue mich wirklich sehr für dich, weil das Schlimme ist. Weil ich endlich mal eine Freude in meinem Leben habe. Ich freue mich vor allem für den Hund auch, ja, dass er jetzt so eine tolle Familie hat. Das stimmt. Jetzt versucht er sich wieder einzuschleichen. Also, aber das ist kein, ja, wir holen uns hier einen kleinen Hund, weil der ist süß und irgendwann ist er nicht mehr süß und egal, sondern ja. Wir kümmern uns um einen Hund, das feiere ich, sonst sowas. Keiner mehr kümmert. Das finde ich richtig. Finde ich gut. Mega. Soll ich ein paar schöne Fotos zeigen von dem Hund? Ja, natürlich. Echt? Na klar. Das habe ich mit meinen Kindern habe ich das Rest, nicht gemacht. Der Rest der Folge ist jetzt nur wir beide. Oh. Ja, guck mal, also das ist also das eins meiner, warte mal, die kann ich ja, warte mal, ich muss erstmal. Sekunde, Jürgen. Aber komm in den Shownotes, ja. Gibst mir die, dann packe ich die in die Kapitelbilder. Ja, bitte nur Bilder, die wir auch teilen dürfen, yeah. Okay? Ja, sehr gut. Dann Kapitelbilder. Ich kann den Laptop jetzt gerade nicht rumdrehen. Ja, aber dann komme ich einfach rum. Ist mir egal. Ich habe neulich mal wieder das, ich habe so ein Ringlicht doch mal dem Marc abgekauft. Gott! Und mit dem haben wir neulich Familienbilder gemacht. Ja, das ist schon sehr knuffig. Also du hast jetzt ein extrem professionell aufgenommenes Porträt eines extrem liebenswert aussehenden Hundes. Stimmt. Ja, okay. Aber das sieht man schon, wie brutal der ist, ne? Der könnte schon, wenn er wollte. Ja, ich meine. Gott, diese Schlappohren. Der ist schon sehr süß. Ich stehe auf Schlappohren. Ich meine, wer tut's nicht, aber ich stehe besonders. Das ist eins meiner Lieblingsfotos. Da hat er dann irgendwie mal geguckt, was hinter diesem Ringlicht so ist. Jetzt kommt mein Lieblingsbild. Das sieht aus, als wenn er auf einem Drucker oben drauf sitzen würde. Das ist mein Lieblingsbild. Auf einem Scanner. Dieser Blick von diesem Hund. Das ist fantastisch. Ja. Das wird der Spaß, die alle irgendwie jetzt da einzubauen, dass das Timing passt, dass man sie genau sieht. Ja, ich würde sagen, die wird auch exklusiv für die Achterrasse. Nein. Ja, ich habe dann auch meine Kinder fotografiert, so, aber das müsst ihr euch jetzt nicht mehr anziehen. Ja, die timen nicht die Fotos. Die timen jetzt nicht, das ist irgendwie hier recht im eigenen Bild und so. Das, wenn meine Tochter wüsste, dass ich euch dieses Foto zeige. Ja. Hallo, Lisa. Da habe ich gesagt, schau mal, wie der Papa. Das ist ganz der Papa, das stimmt. Das ist ganz der Papa. Ja, sehr schön. Von mir gibt es auch eins, da wo ich auch so gucke. Also, der Vollständigkeit halber. Ja. Das ist halt ein solche Zielgruppe. Ich hatte echt mal wieder Spaß zu fotografieren. Ich habe jahrelang, hatte ich keinen Bock mehr zu fotografieren nach dieser Hochzeit. Mhm. Ja, aber. Nach deiner? Nee. Habe ich das nicht erzählt hier mal? Nee. Ich habe mal für eine Hochzeit fotografiert und das waren wirklich die besten Bilder, die ich je gemacht habe. Und, oder warst du, ich komme da nicht mehr ran? Das oder? Ist wie bei Tribute, was best song in the world. Nee, ich glaube, can't remember. Nach 4 Wochen ist sie, glaube ich, dann ausgezogen und mittlerweile sind sie geschieden. Das war wirklich sehr krass. Hast du, aber jetzt mal ganz die so Bilder habe ich doch. Hast du die Bilder, als sie noch zusammen waren, abgeliefert? Ja. Oder was so, ich bearbeite die noch und dann, ja, brauchst du nicht mehr. Wieso? Nein, ich habe die. Das ist erstaunlich nah an der Wahrheit, Philipp, tatsächlich. Ich habe die abgeliefert. Oh Gott. Aber das könnten wir vielleicht auch rausschneiden. Ja, okay. Wo ist das Klo?